wir uns benehmen. Ja, oh jetzt Gott. Haben wir... Ja, wir sind ja noch vor nichts, oder? Das macht der Rekord. Ja, aber du bist sowieso wieder. Du bist manchmal dicht, manchmal rein. Du bist der schlechteste Bedingung vom Mikro. Warte mal kurz, ich mach mal so. Ja, so ist... Perfekt, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ja, du musst doch jetzt die Lautstärke... Jetzt muss er 2,5 Stunden still sitzen. Die Lautstärke mal. Und hier steht also nur, weil die Fake-Tits hat... Und beim lauten Lachen muss ich ein bisschen zurücklehnen, sonst fängt er an zu blinken. Findet ihr Mandy attraktiv? Nein, für das, was sie macht. Für das, was sie macht? Ja. Ja. Oh. Wie sie sich da benimmt und verhält. Wenn ich da bedenke, Larissa? Larissa, ne? Larissa, ja. Ja, die stellt sich doch an wie so eine kleine Ziege und die nimmt alles immer und probiert das einfach rund und die haut da die Sachen weg. Die ist sich für nichts zu schade. Ja. Also ich finde Claudia Roth für das, was sie macht, durchaus okay, aber deswegen auch nicht attraktiv. Ne? Ja gut, die ist das auch ein paar Tage an den Titties, oder? Ich finde Nein, definitiv wie die da gemacht hat, wenn ich da sehe, Larissa probiert, schmeckt nicht, die da nimmt das Ding und weg da, die Kotzfrucht da oder was. Ich meine, wir haben Porno mitspielt und da 3 Liter Sperma reinsäuft, ja, sorry, auch im Dschungelcamp mal irgendwelche. Damit, glaube ich, hat das nichts, nicht also alleine ist, was zu tun. Das ist ein toughes Mädchen, aber wenn die nicht geschminkt ist, dann sieht die wirklich aus wie so ein Junge, finde ich. Ich finde sie sehr natürlich. Also. Wir sind auch gut, dass wir noch nicht live sind. Wenn wir so eine Scheiße diskutieren, dann haben wir auch keine Hörer. Aber das wird... Vergiss das nicht rauszuschneiden. Ich habe nichts davon gesehen. Man muss über alles sprechen können, finde ich. Das wäre übrigens ein Gag, wenn du jetzt die Musik nicht das machst, sondern auch im Dschungelcamp. Ja. Wieso? Hier können wir sowieso, das ist unser Podcast, also hier sprechen wir über das, was wir wollen. Das ist. Ja. Ich kann auch nicht mitreden, die Serie gucke ich nicht. Also da ist meine Schmerzgrenze echt erreicht. So, jetzt müssen wir einmal einspielen, jetzt müssen wir einmal ruhig sein gleich, damit ich uns online bringen kann und unser Lied spielen kann. Wir spielen unser Lied. Ja, spiel es. Ja, wenn ich es finden würde. Da geht's wieder los. Da sind sie wieder, unsere Probleme. Ja, Google Musikplayer. Dann noch erstmal aus hier. So. Und jetzt werden wir mal komplett live gehen. Ja, zulassen. Willkommen bei 1000 Mikes. Ja, willkommen auch. Bitte drück die Sterntaste, um Übertrieb ist live. So, bei 1000 Mikes sind wir live. Und bei Mixel eher. Tja. Das Gute ist, click to go live now, ja, das steht da auch groß. Wo soll ich denn klicken? Super. Ist es eigentlich wie immer? Okay. Enter Titel, was haben wir? DSM, so alle anderen, die uns live hören. Wir sind auch bald soweit. Denk an die Aufnahmetaste. Nee, DSM hat tatsächlich, ja, die Aufnahmetaste habe ich diesmal ja gefunden. Okay. Oh, ja, doch, ja. Aber, das ist ein neuer, toller Player bei MixLR. Rec is on, Test is off, go. Go. So, jetzt sollten wir hoffentlich auch bei MixLR zu hören sein. Hast du unser Lied jetzt eigentlich schon gespielt? Ja. Nein, noch nicht. Das kommt gleich. Wenn wir nicht zu hören sind, macht das nicht ganz so viel Sinn, das Lied zu spielen. Ton, sagt einer. Ja, ich spiele mal unser Lied ab. Wo packe ich das denn rein? Super. Ja. Da mit der Nase gestoppt. Probleme. Ja. Ist, dass das jetzt auf meinem Gerät genauso laut war wie auf dem, aber... Ich hoffe, du kriegst das Rollen dieses Stuhls raus. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, man hört uns jetzt da draußen und wir grüßen alle Hörer. Feuerwalze hört uns, das ist schon mal sehr gut. Ist ja heute relativ überschaubar, der Chat, scheinbar. War mir letztes Mal zu schlecht und hört keiner mehr. Nein, das ist heute die Kuschelhölle. Was ist Kuschelhölle? Das ist unsere kleine Kuschelhölle hier. Da möchtest du auch nicht 100 Leute haben. Ja, das stimmt. Heute ist schön warm hier, weil wir zu 14 und schön warmen Käsekuchen dabei haben. Mhm. Der übrigens schon inhaliert wurde. Nur zu Teil, ne? Ich frage mich gerade, wenn ihr jetzt Melanie gut findet, wie findet und Larissa schlecht, wie findet ihr denn dann Winfried? Wutfried. Oh, du darfst doch nicht davon ausgehen, du meinst dass da draußen lauter Leute sind, die wissen, wovon du da redest, weil mir war es auffällig. Das wissen die alle. Nee, ja. Ich habe auch auf Twitter schon gelesen, dass die ersten die Schnauze voll haben und die Hälfte entfollowt haben, weil sie diese Scheiße da nicht mehr hören kann. Also, kann das auch ja gut, man kann einen Filter setzen, das machen einige. Nee, aber kannst du nicht, wenn du die Web-App nutzt, so wie ich auch. Okay. Da hast du nämlich keine Filtermöglichkeit, das ist genau das Problem. Ich wünschte mir diesen Filter auch, und zwar sehr oft, weil, sorry, aber die Sendung, Gott sei Dank bin ich da meistens auch im Bett, aber Dschungelcamp ist für mich faszinierend. Ich finde das total entspannend. Dass da 10 Schauspieler, die wieder berühmt werden wollen, zeigen wollen, dass sie Schauspielern können. Und die setzen küsst den DJ. Die setzen dir genau das vor, was du. Ja, guck doch einfach RTL 2. Das Ding ist ja nun mal so gar nicht aufgegangen von dem Weichei da. Von der Wendler? Von dem die, Wendler? Die Wendlerin. Die ja. Wendlerin. Wir müssen erstmal unsere Gäste vorstellen heute. Ja, das machst du. Der Mann mit der schönen Stimme. Das bin ich. Ja, ist der Harep. Und der Mann mit der noch schöneren Stimme. Meine Wenigkeit. Ist der FG Freak. Ja, sind doch alle gleich laut, habe ich jetzt das Gefühl. Ich höre mich wieder an wie im Bad. Das ist der Jürg. Das mit dem billigsten Mikrofon, der sich ja wie aus dem Badezimmer. Das kann auch daran liegen, dass ich noch die halbe Zunge taub vom Zahnarzt. Genau, der Typ, der im Sessel eingefärcht ist, das Holger. Das ist Mausi. Mausi. Holgi Mausi. Holgi Mausi. Ja, wir brauchen unbedingt noch mal Bild. Das werden wir auch mal irgendwann einstellen. Auf dem Rückweg mache ich dir die Sesselheizung nicht so warm an dem Auto. Aber dann müssen wir uns eigentlich retuschieren, weißt du, weil. Guck nicht, dass mal. Einer da aufmacht und dann. Dr. Light schreit schon nach deinem Mutter. Das wird zu schön, ne? Gut, komm doch in die Lautstärke. Okay, womit fangen wir an? Das ist mir ja am Herzen lag, mir das mal Gerald Danke zu sagen, dem Wüstvieh. Mhm. Weil, was der an umfangreichen Kommentaren schreibt, das, peinlich ist, dass es länger als der eigentliche Artikel meistens schon. Übrigens Mistvieh. Oh ja, stimmt, Mistvieh. Ich sag auch immer Mistvieh. Aber ja. Wenn man das mal erzählt, ich möchte gerne Mistvieh. Nee, ich sag Gerald. Gerald, genau. Ist er eigentlich da? Nee, ist er gleich da heute. Nö, das ist wahrscheinlich wieder am Arbeiten, immer noch. Oder unter Sockenpuppen-Account, als der Abrocker angemeldet oder so. Was habe ich jetzt? Klinge ich wie ein Quietschehändchen? Ja, da musst du da jetzt beleben. Also da kann ich heute nichts dran ändern. Da haben wir keinen. Oh, gleich Gräfin ist auch da, ist fertig mit Einkaufen. Hat voll, ja. Du siehst mal, wie ich informiert bin. Sie hat keinen Einkaufszettel mitgehabt, den hat sie vergessen. Jetzt habe ich sie verpfiffen. Da muss Harald nachher nochmal los und den Rest holen. Ja. So, jetzt aber, wir müssen beim Thema bleiben. Wir sind bei Gerald. Also tausend Dank, Gerald, weil das sind ja nicht nur lange Kommentare, sondern die sind auch echt inhaltlich umfangreich. Also, grundsolide, würde man sagen. Ja, eine Meinung vertreten. Ich lobe das natürlich auch nur, weil er uns lobt. Aber Das heißt, wenn er kritisch ist, schalten wir ihn nicht mehr frei. Nein, aber ernsthaft, also Gerald, seine Kommentare finde ich klasse, weil der auch, was ich mag, was bei unserem Podcast auch passt, der macht auch eine klare Ansage. Das muss man ihm schon lassen. Ja, das war hier, du bist ja hier, hast ja deinen Open Caching Test abgeschlossen. Das ne? käme ja sonst als nächstes, das war ja so ein Stich ins Wespennest irgendwie. Ja. Habe ich abgeschlossen und ich weiß nicht, wolltest du Extrem Caching noch probieren? Ich will also nichts mehr probieren. Ich habe die Fresse, gelinde gesagt, dicke mit meinen. Ich finde die AGBs da so toll, ne? Da kannst du alles reinstechen. AGBs? Ja, doch, du kannst alles reinstellen, oder Nutzungsbedingungen, du kannst alles reinstellen, bist aber dafür selber verantwortlich. Extrem-Caching lebt ja damit, hier kann jeder alles reinstellen. Habt ihr überhaupt noch eine andere Plattform benutzt als diesen? Nee. Du hattest nur noch irgendein so ein Monsterteil auch noch ausprobiert, habe ich gesehen. Ne? Großartig. Wo die ersten erstmal gar nicht verstanden haben, worum es überhaupt geht. Also wer da nicht versteht, worum es geht, der sollte echt in Dschungelcamp gehen. Das muss ich echt sagen. Das ist wirklich inhaltsbefreit. Ich muss mich mal gerade ein bisschen leiser drehen, sehe ich gerade immer. Du hast wirklich eine Karte von deiner Umgebung, wie auf Open Cache und so auch. Und dann siehst du da 10 Monster drauf. Ja. Dann kannst du 5 Stück fangen, danach wird es kostenpflichtig. Und der Effekt ist, dass du da hingehen musst und dann macht's und dann hast du ihn gefangen. Ja, genau, ich habe das gelesen. Wie macht's da nochmal? Ja, und also nee, ernsthaft, aber Heike ich habe den Ton noch nicht ganz mitgekriegt. Heike stand eben so. Wie, müssen wir nicht irgendwas machen? Laufen? Ich so, nö, das war's. Nee. Also Monster-Caching war auch. Das ist nur ein Näherungsalarm. Ja. So ungefähr. Ja, so ist es da. Also völlig absurd. Also das gut, kann Einsteiger für Kinder sein, aber dann passt das wieder mit dem Geld nicht. Ne? Also, ja, aber auch für Kinder, die wollen auch ein bisschen Bewegung haben, wenn die Monster noch ein Stück weglaufen würden oder sowas. Ja, also, aber du hast. Nichts, das Ding steht da. Ich bin da noch arbeiten oder während der Mittagspause hier angemacht. Du läufst ja ernsthaft 1,5 Kilometer hin, dann macht's mal, dann gehst du wieder zurück. Super. Das war's, ja. Also. Kein Langhalt, anhaltender Infekt. Null. Und null. Vom Aufwand her ist es an sich ja null für die. Die generieren einfach nur ein paar Monster mitten in die Karte rein. Generieren die das oder gibt es da auch User, die das reinstellen? Nee, das machen die. Selber gibt's kannst du gar nichts machen. Nur finden oder. Ja, genau. Okay, abhaken. Ja, kannst du völlig. Also dieses Map-Caching, da heiße ich jetzt wirklich. Real Life Pac-Man, da steht ja, so ungefähr. Genau ja, so. Ja, so ist es auch. Ja. Und dieses andere habe ich auch gemacht, dieses virtuelle Map. Oh, ich bin mir auch mit dem Scheiß. Ich heiße da jetzt wirklich Kackepiss. Ich habe 7 oder 8 Namen versucht, der hat nichts angenommen und ich war dann echt so sauer, dass ich das hingeschrieben habe. Drück Enter. Bup, das hat er genommen, super. Du hast auf Twitter mal dieses Bild mit diesem Passwort gesehen. Jo. Das Passwort gibt's leider schon. Aber bei mir ging es ohne Probleme, aber ich fand das so langweilig. Ja. Ich habe den dann durchgespielt, einen hier in Hamburg. Und hatte dann auch die falsche Zahl, was weiß ich, was ich wieder falsch abgelesen habe. So. Das ist ungefähr so, als wenn du auf Geocaching Earth irgendwelche Länder besuchst, dann sagst du, ich war in Ägypten bei den Pyramiden. Ja, oder? Ja, aber nie da war es. Ja. Also. Ja, auf GC kommen gibt es sowas, ja, dass man in Russland liegt. Da kommen wir auch zu. Also das Fazit ist, wir brauchen exakt 2 Plattformen, oder? Ja, für die Faker und für die normale. Die normale GC.com-Plattform, die wir alle nutzen. Warte mal, kurz Lautstärke stelle ich diesmal aber nicht um. Hat sich auch noch keiner beschwert, ne? Natürlich, alles gut. Ja, und gut, Open Caching, um GC.com so ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber DE müssen wir sagen. DE. Ja, sorry, aber die reiten dicht nebeneinander, die beiden. Also so gerne ich die Macher mag und die machen noch eine vernünftige Plattform auf Open Caching. Ja. Technisch finde ich die schon okay. Wobei man immer dazu sagen muss, man muss natürlich mal gucken, was würde passieren, wenn da genauso viele User wären, ob die dann technisch immer noch mithält. Da bin ich noch gar nicht so überzeugt von. Und es gibt da einfach nichts. Es ist wie eine Wüste. Klar läuft das gut. Ist ja auch keine Bewegung. Was soll Lass uns doch mal so einen Open Caching Flashmob machen. Ja, mit den 3 Leuten oder was? Das? Fällst du gar nicht auf. Vielleicht ist leise, warte mal ganz kurz. Also du musst mal die Stöpsel aus den Ohren nehmen. Ja. Dann hörst du uns auch. Füße waschen, dann musst du das nach. Ja. Mein Gott, hier. Gleich noch das ist Rappen. Rappen steht, da kommt halt nichts hin. Ne? Knusperleitung. Haben die überhaupt schon Internet? Nö, ich kann das. Trommelt 0 und 1. Das Gute ist, also MixLR kann ich reichlich lauter machen. Da ist der neue Player. Also wenn ihr Mixer lehrt, müsst ihr jetzt eigentlich alles ein bisschen lauter geworden Gib sein. Gas, Kumpel, gib Gas. Ja. So, jetzt zurück, wo ist meine Maus wieder hin? Ja, jetzt ist laut genug, hast du schon das Feedback. Wahrscheinlich ist es einfach nur so. Das ist so ein Running Gag, weißt du, alle 30 Minuten ist leise auch, und laut. Das ist gar nicht so, ich wollte es nur verscheißern. Ne? Ja. Ulf, was mit dir? Alles gut oder müssen wir uns Sorgen machen? Es ist auf jeden Fall ihm laut genug. Ja, ich suche im Moment noch meine Maus, aber ansonsten. Ich hab sie. Da ist sie. Wo ist sie? Hier? Meinst du, Heike ist oben? Boah, scheiße. Geht mal eben weiter. Ich muss mal versuchen, meine Maus wieder hinzubekommen. 3 Bildschirme sind. Hier ist sie weg. Jetzt müsste sie bei dir sein. Jetzt also, habe ich sie auf dem ersten Bildschirm, ja. Mein Gefühl ist, dass opencaching.de sich nicht genügend abgrenzt von geocaching.com. Wie seht ihr das, Jungs? Schön, ich dass ihr alle zuhört. Ja, genau. Bitte wiederholen Sie alles ab. Ab dem Start. Guckt ihr hier etwa auf meine Klöckler-Pralinen? Die sind nur für gut. Oh, die kann ich hier nur anfangen. Diese Ja, habe ich gesehen. Klöckner, ne? Der heißt ja eigentlich Klöckner. Der hat nur das zweite Ö da reingemacht. Hast du den Link? Das war noch die mit dem Kruppstahl Klöckner. Oder sind da seine Glocken drin? Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dann wären sie ein bisschen behaarter. Aber guck mal hier, dieses Gesicht, das wäre eigentlich so, könnte man eigentlich auch mal eine Coin rausbringen, so eine Klöckner-Coin. Wie heißt der Klöckner? Der heißt Klöckner. Der heißt Klöckner. Ja, der von Notre Dame oder der aus München da? Der wohnt auch in Berlin. Oder Berlin. Ach ja, richtig, Berlin. Oder Botox. Ja, genau. Plastikfresse. Hallo Kai. Ich finde den eigentlich ganz cool. Ja, er ist sehr cool. Eigentlich, wenn ich euch so sehe, der macht Mode für euch. Mode für... Ach ja, nee, der macht ja nur für Frauen. Trotzdem sieht er aus wie ein Totalschaden. Also ich glaube, Tracer will zu Fuß nach Hause nachher. Ja. Oh, Jörg, fährst du mich nach Hause hier? Du kannst hier im Stall schlafen, ne? So war nicht behalten. Die meiste Leute moppen. So, jetzt müssen wir mal wieder hier auf. So, wir müssen mal hier zum. Unsere rote Linie. Wir sind immer noch bei der Einleitung. Leider. Minute 14, na gut. Okay. Wie immer. Also, wir wollten nochmal erläutern, dass wir jetzt mal wieder Gäste haben, aber nicht im alten Format. Das heißt, wir machen jetzt nicht die Fragestunde. Das hatten wir mal. Das ist schön, diese Kopfhörer. Die Ohren sind total rot bei dir. Sondern wer mal Lust hat, mitzumachen, kann mitmachen, aber muss dann selber um seine Redezeit kämpfen. Jetzt stört mich nicht, dass der Ton von Roman weg ist, wie ungewohnt. Genau, also das nur mal so am Rande, weil das war letztes Mal so eine Nachfrage, dass die gar nicht zu Wort gekommen wären, die Schlemmer-Cacher. Ja, die wollten auch gar nicht zu Wort kommen. Die sind eigentlich mehr so sowieso hier gewesen und dann haben wir sie einfach mal dazugenommen. Und ab und zu haben sie ja was gesagt. Also ich finde den Redeanteil jetzt aber auch nicht sonderlich wenig. Was sie gesagt hatten, hatte Hand und Fuß. Ja, ja. Ich sag ja, die sind ja auch eher zurückhaltend. Also. Das wirkte auf jeden Fall nicht störend oder irgendwie jetzt. Ja, die ein oder zwei dachten, die hatten vorher gelesen, die Überschrift, wir haben Gäste und haben gedacht, wir machen das so wie früher mit so einem Fragebogen. Ja, oder eine Reviewer-Brechstunde. Brechstunde, ja. Brechprobe. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass wir den ersten Step zur Weltherrschaft? Ja. Ja, wir uns ja hier jetzt. Sehr wohl, deshalb sind wir ja da. Dass ihr jetzt hier seid. Nein. Ja. Wir arbeiten dann nebenberuflich bei der NSA und sind jetzt hier zur Überwachung und Kontrolle. Du meinst die Coin, ne? Ich meine unsere Coin. Ja, die habe ich sehr wohl gesehen. Geil, natürlich. Cool, oder? Ja. Ich glaube, da ist aber immer noch ein paar andere und sind sauer, dass sie sowas nicht haben. Die fand ich so cool. Also das muss man dem Mädel echt lassen. Da hat sie ein geiles Bild von gemacht, ey. Ja, das stimmt allerdings. Und jetzt kreist sie da in Seattle durch die Events und alle denken, die beiden coolen Jungs. Ja, die hören jetzt alle zu, die verstehen uns. Deswegen. Nicht, ne? Deswegen haben wir so viele Hörer. Das denke ich auch. So, genau. Lass uns anfangen. Wir haben tatsächlich Themen. Das ist was ganz Neues eigentlich. Weg was? Achso, dass wir Themen haben. Dass wir Themen haben. Wir haben Umgang mit SBA. Was habe ich mir da rausgesucht? Trampelfahrt ist kein Wanderweg. Genau, das wollte ich letztes Mal auch schon. Das kam von. Wie heißt er, wenn ich jetzt nicht gerade drauf geklickt hätte und er gerade rüberspringt? Backdraft? Genau, Backdraft. Der hat, was hat ein SBA gelockt. Also erstmal, ich sag mal, was hat seine Seite hier? Wie hat die auch aus, einen Link? Aus dem Leben, achso. Ja, aus dem Leben, ein ganz normaler Menschen, aber Trampelfahrt ist kein Wanderweg. Aber die Seite ist doch www.christoph-kessler.de. Das wollte ich hören. Ja. Und er hat einen schönen Bericht geschrieben, eigentlich mehr oder weniger ging es darum, dass er irgendwo eine SBA gelockt hat, weil das Ding im Naturschutzgebiet lag, glaube ich. Genau, und es lag, wie sagen wir, der Owner hat gesagt, es liegt am Weg. Ja. Und es war tatsächlich ein Trampelfahrt, also von dem Weg ab. Der ist entstanden, ist durch den Cache, mehr oder weniger, zumindest sah es so aus. Ja, oder vielleicht jetzt ist da ein Weg und an dem Weg liegt der Cache. Genau. Ja. Und dann hat er ein SBA gelockt und dann ging es auch wieder los. Man kann sich dann auch nicht wie erwachsene Menschen beim Cachen unterhalten. Das hat noch nie funktioniert, sondern es begann sofort wieder der Krieg. Ach, guck mal, da ist der Link schon im Chat, wunderbar. Ist nur so eine Randbemerkung, aber man muss sich einfach mal überlegen, wie man mit SBAs eigentlich in Zukunft umgehen will. Ich bin immer noch dafür, so wie bei Open Caching, ein Melden-Knopf, da kann ruhig mein Name drinstehen, aber den muss der Owner ja nicht unbedingt kriegen, sondern den kriegt der Reviewer, der soll dann entscheiden. Und schon ist ganz viel Streit da rausgenommen. Das hat nämlich nichts mit Arsch in der Hose zu tun, sondern überall, wo du eine SBA lockst, musst du Angst haben, dass du danach umgebracht wirst. Das ist ja einfach so absurd. Drogen sind ja nicht selten, wie wir wissen. Wenn wir mal wobei das NA-Log, so heißt es ja offiziell, ist völlig sachlich geschrieben. Ja. Und er weist ja auch immer darauf hin, dass er auch mit dem Reviewer Kontakt aufnehmen kann. Ja. Und dann kann man ja auch so eine Station verlegen. Ja, vor allem, selbst wenn der andere, der Owner jetzt der Meinung ist, sein Cache ist vollkommen okay, da kann man sich doch ganz normal drüber unterhalten und dann hat man einen Reviewer, der ist Schiedsrichter, aber wenn der Reviewer, wenn der Owner schon gleich explodiert, ist das eigentlich schon das beste Zeichen, dass sein Cache nur nicht so okay ist, sonst bräuchte er sich ja nicht aufregen. Also, Ja, das zum einen, oder du fühlst dich halt ein bisschen auf die Füße getreten. Ja, das ist immer. Aber von diesem Log eigentlich nicht. Ja, aber Log ist schlimmer. Das sage ich dir immer wieder. NA ist aber immer so an der Wand geheftet und alle lesen es. Das ist das, was mich daran auch stört. Warum kann ein NA nicht im Hintergrund laufen? Der kann ja ruhig meinen Namen haben, der Owner und alles. Also warum kann man nicht ein NA sozusagen einreichen? Das kriegt der Owner, das kriege ich, das kriegt der Reviewer, Ende. Warum müssen das immer alle mitlesen? Und schon ist das Popcorn wieder draußen. Ja, das NA. Da würde aber einiges fehlen in den Foren, so wie Facebook. Ja, das wäre richtig langweilig. Also, aber es ist doch ernsthaft. Ja. Das hat eigentlich keinen Sinn, meiner Meinung. Nee, gebe ich dir recht. Und also, wenn du dir manche Nerds anguckst, die eigentlich nur, weil das Logbuch voll ist, da mal irgendwas schreiben wollen und anstatt Needs Maintenance ein NA locken. Das ist schon ziemlich cool. Also die Maintenance wegen NA wie Logbuch voll. Ja. Habe ich aber tatsächlich auch gemacht. Und zwar, aber wenn du den Fall hast, das muss man auch mal sehen. Der Owner war, glaube ich, 3/4 Jahr schon nicht mehr angemeldet. In dem Ding waren schon 4 Logbücher drin. Das ist so ein Zombie-Cache. Die Dinger hasse ich wie die Pest. Die werden nämlich ungepflegt liegen und gammeln die vor sich hin und keine Sau macht einen SBA. Weg mit dem Dreck. Wenn der Owner keinen Bock mehr hat zum Cachen, soll er dann Müll einbauen. Ich habe jetzt, letzte Woche habe ich einen ausgetauscht einfach, aber allerdings in Abstimmung mit dem Owner. Hab gesagt, so. Das ist auch noch mit Abstimmung. Da war das Logbuch auch seit Ewigkeiten voll, dass nur einer, da kommen nicht so oft welche hin. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme einfach ein Logbuch mit und habe dann auch, ich nehme auch gleich eine ganze neue Dose mit, weil das war ein Nano und der war von innen angegammelt, weil der O-Ring fehlte. Ja, aber da hast du nicht gesprochen. Natürlich. Ja, so natürlich ist das ja nicht. Meistens liegt ja schon die fünfte Dose da. Ja, ich habe es erst ausgetauscht und dann mit ihm gesprochen, muss ich gestehen, weil ich wollte eigentlich den Abend mit ihm sprechen, aber dann habe ich ihn nicht erreicht, beziehungsweise er war nicht da. Er hat gesagt, ich mache das jetzt und wenn er da was gegen hat, den gibt es natürlich und der ist auch aktiv. Ja. Aber wir haben auch schon Dosen irgendwo uns rausgesucht gehabt, wo wir hingehen wollten und haben gesehen, der war fast ein Jahr lang nicht mehr angemeldet oder so. Dann rechnet man ja auch schon damit, dass die Dose gar nicht mehr da ist. Ja, das will ich sagen, wenn die Owner schon ihr halbes Jahr lang weg sind, dann finde ich, sollte das Ding einfach auch mal irgendwann verschwinden. Also verschwinden tut sowieso nicht, die lassen ihren Müll ja liegen mit der tollen Begründung, machen sie sich das selber schön, dass sie sagen, naja, jetzt suchen wir nach Wege. Eigentlich sind sie zu faul, ihren Dreck. Ja, aber irgendwann ist das Ding von alleine weg und dann muss das Ding immer archiviert werden. Und dafür ist dann ein Needs Archive schon in Ordnung. Ja, also, aber selbst da regen sich dann noch welche auf, weil man könnte eine neue Dose nehmen können. Ja. Ja, siehe hier den Ulf mal eingesammelt hatte, der Himberger da, den Trail oben in der Görde. Oh ja, ganz schlimme Geschichte. Der war so toll und ich habe noch schlechtere Trails gesehen, was das wohl für ein Trail gewesen ist. Das war einfach ein Punktetrail, der nicht mehr existent war, so war es ja einfach. Ja, da war nichts mehr existent. Das waren Tempotaschentuchhüllen oder irgendwie sowas. Der hat sich eigentlich als Open-Caching.de erkennt. Das ist der Abrocker mit dem Sockenpuppen-Account. Höre ich da auch was wir? Aber hier, das, was Heckenland im Chat schreibt, das ist nicht verkehrt. Needs Reviewer Attention. Ist auch nicht kein schlechtes. Das meine ich, also so eine Sache, und die müsste ja auch nicht öffentlich erscheinen. Warum? Aber das brauchst du, naja doch, du brauchst es öffentlich, weil alle darauf hingewiesen werden sollen, dass mit diesem Cache irgendwas nicht stimmt. Ja, aber hast du wieder diese Pranger-Variante? Also ich bin weiß, was du meinst, aber als Owner kann ich das sogar nachvollziehen, dass man sich immer in einer gewissen Form angegriffen fühlt, weil alle das lesen. Im Prinzip steht da, egal wie nett ich es formuliere, dein Cache ist scheiße, der muss da weg. Das ist das, was ich als Owner, glaube ich, daraus lese. Oder ja, aber das kommt drauf an. Du kannst ja in dein Needs Archive was reinschreiben und sagen, warum du den... Nein, das meine ich ja. Egal wie nett du da reinschreibst, gibt es trotzdem genug Owner, die so empfindlich sind, dass sie einfach, da hat jetzt einer öffentlich gepostet, auch wenn er nett geschrieben hat, aber letztendlich ist SBA heißt, der Cache darf da so nicht sein. Also ist mein Cache scheiße. Das kann ich dadurch, also mir geht's. Ja, man nicht kann so, sich angegriffen fühlen, wenn man das unbedingt möchte oder so. Beim Cache, glaube ich, haben wir so viel dünnhäutige. Ja, aber das ist doch das, aber das ist nicht das Problem der Plattform. Die Plattform hat sich gesagt, ich mache diesen NA-Log-Typ. Ja. Und derjenige soll in diesem Log sachlich begründen, warum. Und sachlich begründet, greift dich als Owner ja nicht an. Jetzt schreiben die aber rein, NA, Stift vergessen. Ja, aber warum? Oder NA, ich habe heute schlecht geschlafen. Warum mache ich das nicht über Open Caching? Das ist das Einzige, was ich... Aber das ist das, was ich bei Open Caching am besten finde. Ich habe einen Knopf und muss da auch reinschreiben, warum ich den melde. Ja, aber weil es da auch Monate dauert, bis der Cache... Ja, aber trotzdem, es kriegt keiner mit. Erstmal in Ruhe kann das einer entschatten, der Monate nicht. Das muss ich Open Caching lassen. Ich habe vier oder fünf gemeldet, nachdem ich da 6 gesucht habe. Einmal die Plattform getestet, 6 gesucht, 4 gemeldet. Ja, das war wirklich so der Schnitt. Nun wusste Mika natürlich, dass ich teste, vielleicht liegt es auch daran, das weiß ich nicht, kann ich jetzt echt nicht beurteilen, aber ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, die Dinger waren am nächsten Tag weg. Beziehungsweise erstmal zumindest gesperrt mit der Ansage, hier, sag mal was dazu, Mona. Also das ging blitzartig, das muss ich mir gut von. Schon ist einer weniger hier, der Abrocker ist gerade archiviert worden, also. Von oben kämpfen wir. Ja, von oben auf Anfang. Da waren sie halt nur schnell. Ja. Also dann seht ihr auch mal unseren Chat, unseren kleinen, süßen, unsere kleine süße Kuschelrunde. Aber ich meine, gut, der Vorteil ist natürlich wirklich von diesen SBAs bzw. NAs. Unser Podcast hat immer Futter. Dann fällt ja wahrscheinlich das Event am nächsten Freitag aus. Dann müssen wir uns ja irgendwas überlegen. Ne? Das ist schon wieder ein Event. Ja. Was denn? Ein kinderfreundliches Event um 20 Uhr. Ja, 20 Uhr, da kann ich ja schon wieder nicht. Ich glaube, diese Events werden um 20 Uhr extra eingestellt, damit dieser Event-Typ findet sonst immer um 0 Uhr statt und nun ist er mal auf 20 Uhr vorfällig. Finde ich auch nicht schlecht. Da hat sich ja jetzt auch geändert, dass Events jetzt müssen ja nach Anfangs- und Endzeit haben. Da war ja im grünen Forum wieder 47 Seiten beschimpfungsten wilder Art. Ich finde das gar nicht schlimm. Alle nicht ganz dicht, da geht doch irgendeine Endzeit, alles ist scheißegal. Ja, das hat überhaupt nichts gebracht. Also Groundspeak hat dieses Thema Winke-Winke-Event noch nicht im Blick. Nee. Wenn der Typ kommt, 15 Uhr und das Event geht bis, ich sage ja immer noch bei Real aus Steinberg einkaufen, 15 Uhr an dem Eingang, dann Einkauf, 15:30 raus. und er schreibt ja in das Listing rein, es geht bis 17 Uhr, dann ist das Ding fertig gestellt. Ja. Ja. Ja, und? Also das finde ich einen großen, wie kann man sich überhaupt darüber aufhören, dass jetzt eine Endzeit angegeben gibt er den Lokstreifen mit einem Tüte-Tesafilm da irgendwie an. Was für ein Lokstreifen? Du brauchst aber wieder keinen Lokstreifen. Stimmt auch wieder, ja. Genau. Also im Prinzip kannst du das Ding auch listen und gar nicht hingehen. Ja, es gibt aber auch welche, die sagen, ich war da und das Dogbuch war nicht da oder es war keiner mehr hier oder so. Hat es ja auch schon gegeben. Im Hafen, dann, da war der Owner nicht da. Ja, das war ja, weil Motte eine Woche vorher losgefahren ist. Aber, ne? Nee, die andere Geschichte hier von Hübsi, Hübsi und Co. wollten im Hafen ein Event machen. Ja, ich weiß. Nee, nicht im Hafen, aber am Dom. Ach ja, das war noch was anderes. Aber Püpsi hat ja auch mal parallel zu diesem Helgoland-Ding da diese Hafenrundfahrt gemacht und war Motte eine Woche zu früh unterwegs. Hat sich das alles schon angeschaut? Da hat sich gewundert, dass um 15 Uhr keiner an den Landungsbrücken steht. Und ja, kann noch was fand ich auch nicht schlecht. Ja, das Event als Beta-Test. Ich sag ja immer noch, schmeiß diese scheiß Events von der Plattform. Nein. Doch, oder keine Punkte, fertig. Oder, kennst du diesen alternativen Trend, den finde ich gut, Wander-Events. Ja. Man trifft sich irgendwo und wandert lang. Wie jetzt bei GC4WCEC. Ja, aber auch normale kann man ja. Also Wander-Events finde ich klasse. Ich finde, das ist genau das, WC, was WC, war da eine Toilette unterwegs? Oder? GC. Achso, du meinst WC. Ja, GC-WC war das doch. Ja, dahinter nochmal EC. Pappklo zu mitnehmen. EC, ja. Du musst Eurocard mitnehmen. Wasserklosett. Und Earthcache. War wahrscheinlich alles da. War das dieses Ding da von Lübeck nach Richtung Rostock oder was? Von Lübeck nach Finnland. Mensch, die Events kommen doch erst später noch. Ich komme schon von unserem roten Fahrer. Heute habe ich mir vorgenommen, echt viel durchzugeben. Wir müssen uns heute ein bisschen. Ich werde heute den Moderator machen. Genau, du musst es hier mehr moderieren in die richtige Richtung nennen. Das heißt, ihr sagt schon ruhig und ich gehe das mal runter hier. Nee. Das nächste ist doch erstmal, Events kommen ja noch. Jörg hat schon wieder diesen verschlagenen Blick. Jetzt kommt ja irgendwas. Jetzt kommt erstmal der Magneto. Der Magneto, oh Gott. Ich finde ja nun Helges Caches, also wie formuliere ich das mal? Ich habe Helge auch mal kennengelernt. Die sind mir eigentlich völlig egal. Ich finde die nicht gerade gut, weil viele sind einfach mehr als halbgar oder halbgar ist falsch. Sind schon immer am Rande der Legalität. Das ist aber nicht mein Problem. Ich mache sie nicht fertig. Also da kann ich auch nicht drüber meckern. Das ist doch seine Sache. Aber dass sie jetzt über sein Magneto so hergezogen sind. Soll man den GC-Code noch sagen? Ja, das ist wichtig. 1BTHE. Genau, 1BTHE. Magneto in Hamburg. Das war, glaube ich, der hing, glaube ich, magnetisch an der Brücke. Ich weiß gar nicht, welcher. Nee, der hing, ich glaube, magnetisch an so einem, wie nennt man das? Ach, so ein Pfeiler da, ne? Genau. So eine Spundwand, glaube ich. Also der hing magnetisch irgendwo dran über Wasser. Genau. Sagen wir es mal so. Man musste sich abseilen. Genau, den haben über Jahre auch viele gemacht und viele nicht. Mein Gott, macht man diesen T5. Genau, Duckdalben, Britta, so ist richtig. Und was heißt da? Duckdalben. Duckdalben. Duckdalben. Was ist ein Duckdalben? Ah, guck mal, das sind die Pfähle, die da aus dem Wasser kommen. Also magnetisch am Dalben. Ja, jetzt geht's los. Duckdalben. Ihr müsst euch da auch einig werden. Gleich reden wir platt hier. Nein, auf jeden Fall magnetisch an so einem Duckdall. Duckdall. Ist eigentlich auch völlig belanglos dafür in diesem Fall. Ja. Auf jeden Fall hat sich ein Kletterer gefunden. Der hat sich ein wenig, sagen wir mal, komisch gesichert. Er hat ja nicht gelockt von da, wir nennen ja auch keinen Namen, aber der muss so doof sein. Der muss wirklich schon irgendwie rückwärts trinken oder was. Also den kann man sich ja nicht. Man muss ja ein Seil spannen. Und er hat als erster, der liegt da seit 2008, glaube ich, der Cache, oder? Ja. Also viele Jahre liegt der Cache jedenfalls, 5, 6 Jahre. Aber der hat das früh um 5 gemacht. Wahrscheinlich dachte er sich, da kommt keiner. Achso, das hatte ich gar nicht im Kopf mehr. 5 Uhr. Und das war noch dunkel. Irgendwie im Dunkeln auf jeden Fall. Im Dunkeln hat er vorsichtshalber so ein Kletterseil über den Radweg. Nicht gespannt. Also einmal über die Brücke. Auf 1 Höhe oder wo hat er ihn gespannt? Einmal über die Brücke am falschen Geländer. Wie scheiße doof muss man sein. Das ist so, wenn du ein 50 Meter Seil hast, musst du noch 10 Meter runter. Was machst du mit dem Rest? Ich meine ganz ehrlich, nicht nur der Radfahrer, ne? Ich hätte viel mehr Schiss um mich selber. Ich hänge an diesem Seil und oben ballert mir ein Radfahrer an dieses Seil. Wenn sich das löst, dann mache ich da unten an der Elbe den Abflug. Das war ein Stahlseil oder so, glaube ich. Stahlseil? Ja, ich glaube ja. Was wollte er denn damit? Hat er das auf Kopfhöhe gespannt? Nein. Ja, so ab 120 Kilo brauchst du Stahl. Ja, den Fleck da vermutlich noch an. Da muss so etwa das Dümmste an Kescher, was es so gibt, sein, der sich da halt versucht hat abzuseilen. Also, wahrscheinlich hat der Radfahrer auch keine Beleuchtung gehabt und das nicht deswegen nicht erkennen. Ja, das kannst du aber haben, Das siehst du nicht. So ein dünnes Seil. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine schöne wir haben also bei diesem Cash eine super schöne Haftungsdiskussion. Es geht eigentlich nicht um den Cash, sondern es geht um denjenigen, der ihn gesucht hat und damit einen Unfall. Ich glaube, die Haftung ist gar nicht mehr das Problem. Der Typ wird ja gerade verklagt, weil der Chef von dem Fahrradfahrer, der da gestanden, das muss man dazu sagen, das haben wir gar nicht, da ist also ein Fahrradfahrer verletzt worden, indem er dagegen gefahren ist. Arm und irgendwas gebrochen hat. Genau. So ziemlich alles. Ja. Schlüsselbein, ja, war ganz Arme, schön, Beine, ganz hart, er hat sich eine ganze Menge gebrochen. Sein Chef war, glaube ich, stinkend sauer und hat dazu auch, glaube ich, gelockt oder so. Dass er, ja, ihn, also genau, er wird alle Rechtsmittel ziehen, die es gibt, und seinen Angestellten unterstützen dabei, diesen Typen zu verklagen. Also in den seiner Haut möchte ich nicht stecken. Nee. Also der ist bestimmt sowieso schon wirtschaftlich entmündigt. Solche Gestalten, die ein Seil über. Also ich, da komme ich weit über weg. Wie kann man ein Seil über den Fußweg spannen? Also, frag mich nicht. Also ich würde das auch ist ganz einfach. Nicht du kommen. Denkst einmal nicht mit. Ja, ja, da kannst ja, da muss ja die schon. Die Gefahr da, ist, da vergisst ist ja auch, dass solche Leute öfter dann nicht mitdenken. Also, ja, das könnte ne? sein. Also was ich aber jedenfalls nicht verstanden habe, wie gesagt, ich bin wirklich kein Fan von Helges Caches. Da habe ich kaum welche von gemacht, 2-3 maximal. Die sind sowieso zu schwierig für mich. Aber was hat der Cache jetzt damit zu tun? Der wurde dann ja sogar von Grauskin selber dicht gemacht. Das verstehe ich auch nicht. Also wenn sie, da kann der Cache überhaupt nichts hören. Nee. Also, wenn so ein Idiot, ich meine, wenn der sein Seil, ich weiß nicht, vielleicht benutzt er das auf Arbeit auch ein Seil, sich da in der Mittagspause ab oder was, also so doof. Aber es war so ein Riesenaufstand, dass dieser Cache jetzt nicht gemacht wird. Und da kann ich ausnahmsweise mal die Kritik an Groundspeak verstehen, weil warum sie den jetzt zugemacht haben, das muss mir mal irgendeiner erklären. Ja, der Cache kann nichts dafür, der Owner auch nicht. Ja, also, da in dem Fall ist der Owner doch wirklich, der Owner sowieso nicht, aber der Cache auch eigentlich nicht mal beteiligt so richtig. Nö. Der liegt da halt. Hätte auch ein Tradi liegen können. Also wenn einer so hohl ist, hätte er sich vielleicht da auch noch ein Seil gespannt. Beim Lokschreiben mit dem Stift durch die Nase ins Hirn. Mhm. Und da ist der wo rein? Mhm. Also der wollte diesen Sender rausholen hier. Der hat zu viel, wie heißt der Film noch da mit Arnie Schwarzenegger? Wo sich die Kugel da rausholt. Terminator? Total Recall, ne? Mhm. So, ach so, wie der für den Nachtcash von Hoya. Also ich gebe wirklich zu, ich versuche ja schon immer irgendwie das von vielen Seiten zu betrachten, aber so ein Typen wie den Kletterer, der das verursacht hat, sorry, aber da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Mhm. Also wer sich's mal durchlesen will, Helge hat da auch eine schöne kurze, knackige Stellungnahme, die fand ich absolut gut. GC1BTHE nochmal. Oder ins offizielle Blaue Forum gehen, da ist das auch. Ja, stimmt, genau, Blaue Forum war es auch. Nennt sich dann auch Magneto, genau. Ja, also interessante Geschichte. Und kann man treffend mal darüber diskutieren, warum das zugemacht wurde. Also das ist was mir immer noch abgeht. Ach, hier steht es auch nochmal im Chat. Schlüsselbeinbruch und mehrere Rippenbrüche laut Blog. Ja, also Wahnsinn an Seil. Also wenn ihr klettert, ey, dann spannt kein Seil im Dunkeln über den Radfährt. Ja, ich frage mich sowieso, ob alle, die klettern, einen Kletterkurs besucht haben. Wahrscheinlich nicht. Bei Kletterkurs habe ich sowieso immer, da frage ich mich immer, ob da auch ein Rettungskurs bei ist. Ja, es gibt doch jetzt Rette den Hund. Da kommen wir nachher zu. Das ja, habe ich auch noch. Ich springe wieder voran. Da sind wir bei den Events nachher, da kommen wir erst zu. Wie, haben wir echt ein Event? Ja, ich habe versucht, diesmal eine Reihenfolge hinzukriegen, dass wir auch so über 5-5er hinkommen zu Events. Und, also ich habe richtig. Aber vorher kommen wir noch zum Lok-Nazi. Der kommt zwischendurch, ja. Das Event ist eine Steigerung von 5-5, geil. Nee, wir gehen sozusagen runter. Ach so. Wir gehen runter, okay. Weil 5-5er wird es ja nicht mehr viel, oder überhaupt 5er wird es ja bald wohl nicht mehr geben, wenn du jetzt immer eine Genehmigung brauchst für die 5. Ich habe mir jetzt einen Harvester bestellt und dann ist mir das eigentlich egal. Also. Aber was willst du denn damit im Hamburger Hafen? Also bei Magneto hätte ich das gerne gesehen. Ich auch. Ja, da musst du ein anderes Kettenblatt vorne, glaube ich, an die Säge. Dann ist der Duckdalben weg. Jetzt muss ich erstmal hier. Wir haben nämlich einen 5-5er Fake. Ach, die Waldnymphe meinst du? Wo man sich auch wieder fragt, was sowas soll. Genau, Waldnymphe. GC4VJ2H. Ach, verdammt, der ist ja hier in der Gegend. Da ist er hier am Maschen. Hast du den einfach nicht gemacht? Ich habe den natürlich gemacht. Das ist doch Statistik, Pip. Den filter, ja, ich merke das doch nicht. Den filter ich vorher raus. 5-5 mache ich nicht. Also 5 Terrain. Naja, ich habe gedacht, nach der Arbeit fährst du mal vorbei, guckst dir das erstmal an. Nach den ersten Loks las ich das so ein bisschen komisch. Es hat aber natürlich keiner irgendwie nie zu Eichhörn oder gar nichts. Nö. Nur ein einsamer Kescher. Alles gut und ja, also wir haben etliche gelockt. 5-5 wohlgemerkt. Sehr geschickt finde ich dann auch den Owner. Das finde ich immer so geil. Der Owner ist ein Fake-Account, ein Sockenpuppen-Account. Und mittlerweile sind da ja auch welche bei, die versuchen das richtig auch didaktisch nochmal geschickt zu machen, indem sie schreiben, ja, was regt ihr euch denn auf? Das war doch nur mal ein Scherz. Nee, Junge, du hast keinen Scherz gemacht. Du wolltest deine Statistik schön finden. Und das kannst du formulieren, wie du willst. Du bist und bleibst ein kleines Arschloch. So. Also, das verstehe ich. Der hat sich selber um Sockenpuppen da einen 5-5er gelegt, damit er für seine 81er... Also, oder? Also offiziell ist das ein Account, der hat irgendwie 2 Founds und 3 gelegt oder sowas. Oder eingelegt. Also du merkst, das ist eine Sockenpuppe. Und jetzt kann ich doch darauf wetten, Fliegerlein hat sogar seine kleine Tochter darauf geschickt. Dass einer, wollte ich gerade sagen, dass einer der ersten, der da war, auch der gleichzeitig Sockenpuppe ist, aber da wette ich doch alles drauf. Ja. Und sowas gibt's auch als Powertrail. Du legst unter den Sockenpuppen-Account einen Powertrail. Und machst ihn dann selber. Und brauchst ihn eigentlich halt nicht mal abfahren, du hast ihn dann schon wieder. Ja, archivierst nach einem Jahr. Ja, aber das wieder neu auf. Ja, aber das würde ich ja noch verstehen sogar. Ganz ehrlich, da hätte ich noch nicht mal was gegen. Der hat sich viel Arbeit gemacht, soll er von mir aus auch die Founds haben. Aber hier, ich bin da hingefahren. Also ey, du glaubst es nicht. So ein Bäumchen, so Durchmesser 10 cm und in 2 Meter... Gummibaum, Meter, also. Ich sag mal, in 3,50 Meter, 4 Meter Höhe in der Astgabel geklemmt. Kannst du runterziehen, den Baum da biegen. Genau so haben die meisten das auch gemacht. Du konntest das sehen. Das war so eine Klick-und-Klick-Dose. Die war nach 3 Tagen schon die ersten 2 Bügel abgebrochen. Ich kann dir genau sagen, was sie gemacht haben, was ich nämlich auch gemacht habe. Stock, Bopf, erstmal runtergeholt. Übers Reintun denke ich immer später nach. Unterschrieben, also erstmal war das ein D1, weil du sahst den aus 50 Meter entfernt oder oben im Baum hängen. Da waren nicht mal Blätter dran an dem Baum. Und danach bin ich dann ins Auto, hab mir meine Ausziehleiter geholt und hab den da oben wieder reingestellt. Und das ist ein 5-5. Und der hielt dann 3-4 Tage. Ich war dann der erste, der SBA gelockt hat. Hab mich bestimmt schon wieder irgendwie verflucht. Ganz im Gegenteil. Das sind noch etliche. Mittlerweile sind die auch so, das ist ja auch nicht mehr peinlich, seine Statistik zu pimpen. Das glaubst du ja wohl nicht. Die nach mir haben noch gelockt. Och, bevor der zugemacht wird, nehme ich das noch schnell mit. Ah ja. Und ich habe ihn nicht gelockt, weil ich einen 5-5er schon hatte. Ich brauche irgendwie einen 4,5. 3,5. Diese blöde Statistik, die brauche ich. Ich habe einen Walnussbaum im Garten, da kannst du hinkommen. Da stecke ich dir einen rein. Ah. Ja, dann den werde ich dann so, dann kannst du den das auch so. Das musst du jetzt nochmal erläutern. Ja. Du steckst einen in den Walnussbaum? Ein Döschen für dich. Ein Döschen. Ah, hier, Kopfkino. Also ich kann die 4 sogar, die Nachwehen kann ich sogar noch verstehen. Die haben sich da noch einen Gag draus gemacht, den auch einfach zu locken und das auch noch so schön provokant da reinzuschreiben, ist gar keine Frage. Aber da fahren wir auf dem Rückweg vorbei und dann können wir den ja auch locken. Ist der vielleicht der noch ist da? Aktiviert. Der macht ja, aber nichts. Der ist doch noch da. Das Listing ist doch nicht der Log-Einträge. Der hält da oben nicht lange. Der Baum ist doch noch da. Und dann haben wir doch gesehen, wo der Baum war. Und theoretisch. Hast du das Listing gelesen? Das reicht doch. Ja, das reicht eigentlich. Also, ganz ehrlich, Jörg, wir haben postet, wir haben ein kleines Mikro. Der Cache ist da. Aber ganz ehrlich, du glaubst es nicht. Ich bin da wirklich nach Arbeit hingefahren und gedacht, ich guck mir die Lage da mal an. Um zu wissen, ob das was ist, wo man so ein Wochenende oder so 3 Tage mit einer ganzen Gruppe das machen kann. 5-5er ist immer eine coole Herausforderung. Kommt da an, geht ein Stück in den Wald und dachte, das ist doch nicht mehr. Da habe ich auch Sabber vom Maul vor Wut. Weil ich mache mir die Arbeit, da hinzufahren. Ich habe Gott sei Dank nichts mitgehabt. Ich stelle mir vor, ich habe Kletterzeug alles mitgenommen. Wie, und stehe vor so einem beschissenen Baum. Du wolltest erstmal den Speer machen. Ja, ich wollte nach der Arbeit in Büroklamotten mich dahin. Wollte nur mal kurz gucken, ist das überhaupt eine Terrainwertung, die ich so hinkriegen könnte? Welche Gegend ist das? Weil ich mich schon gewundert habe, dass das so dicht an der Bahn ist. Und während du nämlich den Baum hochgehst mit der Leiter und die da oben wieder rein, fuhren so 7 Lokomotiven an mir vorbei. Da ist nämlich der Verschiebebahnhof Maschen. Und nächsten Tag war das Ding nämlich dicht, weil die Maschener Berufsfeuerwehr von der Bahn den da rausgeholt hat, weil sämtliche Lokführer, die oben vorbeifuhren, natürlich im Stellwerk Bescheid gesagt haben, dass da irgendwelche Leute bekloppt mit der Leiter in so ein armseligen Baum rumhängen. Also, es ist der dämlichste Cache seit Jahren, wirklich. Ja, aber das ist der allgemeine Trend. Wir hatten vor uns den Trend, es lockt keiner NA. Ja. Es nimmt jeder mit, beschwert sich da aber im Lock, so, ist ja ein Trampelpfad, aber ich war da und stehe im Logbuch. Und ja. Es nimmt jeder diesen 5-5er mit. Ja, aber guckst du über, also früher habe ich es tatsächlich auch mal zugetan, aber guckst du heute überhaupt noch Statistiken? Ich nicht mehr, weil ich doch weiß, es ist doch eher das Beschiss. Nein, ich kotze mich einfach nur an, wenn 200 Leute vor mir das Ding locken und ich sehe da eindeutig einen Regelverstoß. Der, ja, sagen wir mal, ein Regelverstoß, der nachteilig für unser Hobby wäre. Also wie ein Naturschutzgebiet, ja, okay. 50 Meter rein. Okay, Regelverstoß bin ich gar nicht mal so schlimm. Den benutze ich dann nur, wenn ich einen Grund brauche für den SBA. Aber ich werde sauer, wenn ich mit dem 5-5er zu so einer Scheiße gelockt werde. Sonst ist mir das egal. Sollen sie sich doch ihre Statistik pimpen. Das ist sowieso diese Statistik über GSAK-Zeug. Das heißt, die sind einfach zu dumm, in GSAK mal auf Edit zu drücken. Und sich selbst können sie doch alles auf 5-5 setzen. Also die Statistik zu kippen ist doch viel einfacher über GSAK. Lieber ernsthaft, das ist doch einfacher, sich über GSAK die Scheiß-Statistik zu pimpen, als sich so ein Mist anweisen. Das nutzt doch keiner. GSAK hat doch einen gewissen Anspruch. Wenn du es richtig nutzen willst, musst du es verstehen. Ja, musst lesen und schreiben können. Dann müsstest du also auch diese Regeln dieser Plattform vorher mal verstanden haben. Ja. Da setzt du viel voraus, ja? Ich kriege mich auch schon viel zu viel auf. Das kommt alles nur wegen dem Zahnarzt. Die Betäubung geht noch nicht. Du kannst dich jetzt noch einmal aufregen und dann erzähle ich von einem guten Cash. Echt? Ne, bevor du für einen guten, dann lass uns noch einen Schlimm nehmen. Ja, sag ich doch. Selber die Statistik pimpen, was ja gleich dazugehört. GC4PW5N. Also mal 4PW5N. Aber es ist echt ein geiler Nickname. Ich muss immer nur einen Moment warten, weil mein Scheiß Evernote dauert immer einen Moment. So, der von heißt Deiner für S von TJ. Sie erklären dann auch, dass sie das eigentlich selber sind. Die nennen sich ja auch die verrückten Statistikpimper. Genau. Man macht das nämlich einfach auch witzig und dann bescheißt man und das sieht so aus, als wenn es gar nicht für sich selber wäre. Das finde ich auch einen klugen Dreh. Ja, das ist clever. Ja, man muss das einfach. Mittlerweile ist das nicht mehr peinlich, sondern man maskiert das geschickt und sagt, ach, das ist nur Ironie. Ja, und auf dem nächsten Event kommt man dann mit seiner Statistik hinten am Rücken wahrscheinlich. Kann das sonst immer nicht so. Ist das jetzt ein Sockenpuppen-Account oder sind das tatsächlich? Nee, also wenn ich das richtig in die Logs verstanden habe, legen die sich einfach so gegenseitig in Caches und machen die dann und dann haben sie ganz tolle Statistik. Vielleicht ist das auch ironisch gemeint. Ich will das gar nicht völlig abstreiten. Aber es haben auch jede Menge das Ding gelockt. Ja, aber okay. Na gut, es kommt ja immer wieder mal vor, dass das Owner ihre eigenen Dosen locken oder sowas, ne? Ja. Soll ja mal vorkommen. Ja, aber in der Masse, glaube ich, kannst du die noch als Einzelfälle abtun. Aber wenn einer das regelmäßig macht, finde ich es schon irgendwie merkwürdig. Na, hier ist noch ein FTF, ne? Hier ist es so. Ja, natürlich ein FTF, klar. Du solltest praktisch warten, bis der Erste den gefunden hat. Ne? So war das gedacht. Und irgendwie schreiben sie dann später aber selber, okay, um der Anonymität ein Ende zu setzen. TJ ist das Team Juppensuse und S ist Susanne vom Team Juppensuse, nämlich ich. Das heißt, sie als Team hat das Ding gelegt und sie als Einzelperson. Gut, über diese Art des Vorgehens, finde ich, kann man schon. Ja, hat sie selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Warum nicht? Ja, naja, jeder sorgt für seine eigene Peinlichkeit. Also. Und kommt damit in den Podcast. Ja, so holt das eigentlich hier? Oder? Ja, das ist wunderbar. Ich weiß nicht, wer mir technischen Probleme heute. Ich weiß nicht, wer mir den Tipp letztes Mal gegeben hat. Ich will hier auch nicht besser dastehen, als ich bin. Vielleicht liegt das an diesem Käsekuchen. Dieses Net... Dieses Net-Talk heißt das? Ja, Net-Talk läuft wirklich gut, nachdem es in Gang gekriegt hat. Nee, also wollten wir nochmal erwähnen, wer sich das angucken möchte, die Owner gehen da ja relativ offen mit um, also wir verraten ja keine Geheimnisse, 4PW5N. Kann man so machen. Ja, aber was machst du, wenn der jetzt nehmen wir an, die gehen nicht auf ein Event, dann dürfte es denen egal sein. Und wenn sie auf ein Event gehen, was machst du dann? Redest du mit denen? Sprichst du dieses Fehlverhalten an? Ich nicht. Nö. Dafür ist mir das auch mittlerweile zu egal. Also ich stelle mich auf ein Event auch meist mit Jörg vor, nicht mit Demoli. Übrigens, da fällt mir auch ganz wichtig, bevor wir zu deinem guten Cash noch kommen, der nächste, der auf unserer Seite, ne, nach die schweigende Mehrheit D-Buddy mit Y sucht, ne? den erschieße ich, dem wird die IP-Nummer gesperrt. I, hinten mit I, Kinders, das kann nicht so schwer sein. Wie gegen Germany. Das ist wie, was ist wie, Filmdosen sind nicht wasserdicht. So, jetzt kommt zu guten Cash. Ja, wegen Buddy, mein Best Buddy oder so. Wir müssen jetzt die Stimmung mal für 2 Minuten anheben, also kommen wir mit was Gutes. Aber deshalb heißt er ja auch nicht Buddy, sondern Buddy. Buddy, es heißt, wie heißt es jetzt? Buddy. Ja. Ich habe also irgendwie mit L. So wie Mutti, aber mit B und mit Doppel D. Ja, es gab sogar T Mutti. Gab's ja. Nee, das ist versagt. Hinten bei dem Port. Mein Fußballtrainer damals suchte einen Spitznamen und kam nur gutwillig dazu Mutti. Und deswegen habe ich ihn so übernommen. Und das sagen alle Buddy. Ich korrigiere das auch schon nicht mehr, weil das ist mir einfach so wichtig auch nicht. Aber beim Schreiben möchte ich schon das I hinten haben. Wir wurden gefunden über die schweigende Mehrheit. Können wir mal über die schweigende Mehrheit. Das ist aber auch schwierig. Hast du gesehen, dass die am ZDF... Da findest du Sachen. Sehr geil, sehr geil. Glanz war hart. Wetten, dass die Sendung für die schweigende Mehrheit... Das soll unsere kleinen Bayern erstmal toppen. Da weiß ich auch nicht, ob Dschungelcamp oder... Also apropos unsere beiden Bayern, die Quantum Proster. Den letzten Podcast von denen fand ich... Cool. Die machen sonst schon coole, höre ich alle gerne, aber den fand ich richtig, der war gelungen. Ja. Die haben viel gelacht. Die hatten gute Storys drin. Ich musste mitten in der Mittagspause lachen. Ich weiß nicht, irgendwas hatten sie über uns abgelästert und das war so, ach, das war geil. Ja. Ich finde das übrigens gut, dass auf unserer Seite steht dein Lieblingspodcast. Ich mag die auch. Ja, du kannst doch da editieren. Krümel hat doch ein bisschen dafür gesorgt, dass ich mit minus 300 Euro Taschengeld starte. Aber es fällt mir sowieso gerade ein. Wenn du da mal was siehst, mach, da brauchst du mit mir nicht absprechen. Nur bei Plugins würde ich das so da halt vor. Das ist so einzig, aber ansonsten mach ruhig da. So. Wie geht's euch denn eigentlich? Hört ihr nur uns hier? Ja, nö. Pflicht verpflichtend oder auch andere? Ja, was wollen Sie jetzt sagen? Alles gut. Nimm das Messer weg. Ja. Ja. Ja, ich will ja uns gar nicht gelobt wissen, sondern einfach eher noch wissen, was hört ihr noch andere Podcasts? Also ganz ehrlich, ich habe eine ganze Zeit lang von dem Podcast so gar nichts recht gehalten und konnte dann nicht so viel mit anfangen. Ja, kann ich verstehen. Und dann habe ich mich mal irgendwann so Mitte letzten Jahres mit dem ganzen Kram auseinandergesetzt und hatte auf iTunes mal gesucht und euch aber gar nicht gefunden. Zu Anfang. Muss aber an mir gelegen haben. Also, wir waren unter dem Radar. Inzwischen habe ich den abonniert auf iTunes. Also der Letzte, der das war, wenn da jetzt einer mehr ist, das war ich dann wahrscheinlich. Du musst den auch bewerten. Ja, also 5 Sterne. Wir hängen schon ewig auf diese 20 Bewertungen. Ja, siehst du, dann mache ich noch mal ein paar Sockenpuppen. Also jeder soll ja 5 Sockenpuppen haben, mindestens. Ja, wir haben das auch gestreut. Also jeder sollte 2 Sockenpuppen haben, weil er auch 2 Socken braucht. Ja. Usi Bulli lädt immer unseren Podcast runter und wir brauchen jetzt noch welche zu bewerten. Also Usi macht das schon. Das ist ja ein Söckchen, was du da anhattest, Holger, falls du auf das den dritten Socken anspielst. Ja, da steht noch. Das ist aber du meinst dieses blaue Zipfelmütchen. Ja, da hinten steht es noch. Das ist das andere. Meins ist zu Hause immer im Einsatz, weil es ja Winter und es ist jetzt schön warm. Verstehe. Hab da noch einen Flachbildfernseher drin, passt alles wunderbar. Usi hat heute voll gestänkert gegen uns. Ich habe gesagt, der coolste Podcast, da hat er wieder irgendeinen anderen erwähnt. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja nicht geschrieben mit den beiden schönsten Moderatoren. Da war er plötzlich bei diesem Freistaat. Jungs. Wie? Ja, einfach sowieso. Er hat da so einen Artikel geschrieben und erwähnte die Dosenfischer und die Crash-Podcast Niedersachsen. Und uns hat er einfach gar nicht aufgenommen. Hat er ignoriert. Fiel mir schon aber auf. Dass er bei den schönsten Moderatoren unten an Quantum denkt. Nee, das der geht hat sich noch nie die Profilbilder angeschaut. Also, Usimo wird mir langsam, der macht so kleine Seitenhiebe. Ja, ist der eigentlich im Chat? Nee, ich habe ja auch gesagt, den haben wir ja vorsorglich gebannt. Ja. Aber hier, was Kritik können wir nämlich gar nicht ab. Was Hamburg 75 da schon schreibt, da hattest du doch, glaube ich, auch ein Thema, ne, was du ansprechen wolltest hier. Battle um Bewertung, beziehungsweise du meinst, Markus Lanz lässt den Bergdruck da ran? Nee, wo ist das denn? Das Letzte da unten im Chat. Und immer dieses Battle um Bewertung wolltest du, glaube ich, da kommen wir ja gleich dazu. Also wenn wir müssen jetzt erstmal was Gutes machen. Wenn der da nicht gleich ganz ruhig ist, dann machen wir noch ein Gewinnspiel. Wir machen noch ein Gewinnspiel. Gewinnspiel, ja. Wieso, willst du den Hamburger 75 verlosen? Nee. Was hört denn eigentlich sonst noch für Podcasts oder nur uns? Das war ja die Frage. Ja, wir sind jetzt wieder weggekommen. Ich höre jetzt nur diesen hier, habe mir jetzt die ganzen Folgen mal downgeloadet, wie der so schön heißt, auf Neudeutsch und habe mir die nacheinander mal fast alle angehört. Boah, das ist aber hart. Ja, ich war 2 Wochen jetzt krankgeschrieben, da hatte ich ja viel Zeit. Und was war, die sind ja echt, also wenn wir was haben, dann Länge, vielleicht keine Qualität und vielleicht keine Lautstärke. Ja, 2 Wochen. Man kann die auf den Kopfhörer dann mitnehmen, wenn man da irgendwo dann durch die Gegend wandert oder so. Ja, ich muss mich auch ein bisschen viel bewegen und dann unterwegs war es ganz, ganz amüsant. Zum Teil, manche fand ich ein bisschen eintönig, muss ich ganz ehrlich sagen, hier diese Loglese da zu Weihnachten war mir ein bisschen zu monoton. Ja, ja, kam so Flatline-mäßig für mich rüber. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz interessant, weil eben verschiedene Sachen angesprochen werden, ob es nur einzelne Caches sind oder bestimmte Aktionen oder so Aufreger oder so. Das finde ich ganz okay. Und deshalb habe ich gesagt, okay, den will ich mir jetzt mal regelmäßig anhören. Heiko, gibst du ihm mal den Swanny rüber? Ja. Das ist natürlich jetzt schwer. Ne? Jetzt hast du natürlich den Besten gehört, da kommt keiner mehr ran. Ja. Weißt du, was ich jetzt entdeckt habe? Das muss ich noch eben kurz sagen. Kennst du Troja Alert? Nee. Der ist gut. Wenn du dich so für griechische, also so für Sagen und Mythen, also griechische Spanisch vor, griechische Götterwelten interessierst, dann ist der genau richtig. Okay. Auch schön lang, 2 Stunden. Und die Schmalzschulen höre ich immer. Ich gehe lieber beim Griechen essen. Das ist ja kurz. Ich lese gerade, man kommt dabei auch von Hamburg nach Nürnberg. Ja, unter anderem. Genau, machen wir extra für dich. Auf jeden Fall bin ich letztens mal Richtung Frankfurt gefahren und habe da das beste TB-Hotel ever. Wir haben von ihm noch gar nicht gehört, aber anderen Podcast. Das machen wir gleich danach. Schau das jetzt mal rein. Okay. Wir müssen auch Geocaching-Themen bringen. Ja. Auch das mal. Weil sonst sind wir nämlich ein Nummern-Podcast. Nein, wir sind sowieso der Podcast, der immer nur Nummern vor sich setzt. Also Nummern. Wir, genau. Bei uns reicht das nicht für. Und deswegen fange ich jetzt auch mit einer Nummer an. GC4J7ER von T Capitano und Verstärkung. Also wie heißt ein, das war der TB Hotel. Ach, TB Hotel. Ein hammergeiles Ding. Also mindestens, ich weiß gar nicht, wie viele Favoritenpunkte, weil ich mich hier gerade nicht einloggen kann. Ja, Favoritenpunkte, aber 200. In Hamburg hätte der über 1000. Ja, aber ich kenne auch, ne, wir haben nachher noch einen da drinne, da der wartet, der das ist ein Challenge, ja, die kommen wir dann nachher noch. Favoritenpunkte. Von daher, Favoritenpunkte sind für mich scheißegal, aber kannst du so irgendwie andeuten, um was es geht? Also es gab ein Vogelhäuschen, aber das war nicht Bestandteil dieses Caches. Hast die Vögel nur so dann rausgeholt. Um was es ging? Es ging um ein TB-Hotel. Um was geht es? Ja, aber was ist daran so? Also grob so. Sagen wir mal so, wenn du diesen Cache machst, dann kannst du, du fährst mit dem Auto hin, dann segelst du eine Runde und wirst in ein gewisses Urlaubsfeeling versetzt. Ah. Und es macht noch, wenn es noch ein bisschen Puff und ein bisschen Rauch rauskäme, dann wäre es perfekt. Du fährst im Puff? Puff. Dieses, sag mal, Hans, was ist denn los mit dir heute? Du bist ein bisschen, nachher noch ein Club Harmony hier. Also genau. Nichts mit Mystery, sondern. Nein, das ist einfach so ein, der geht ganz geschmeidig runter, also wie wenn du. Kopfkino! Ja, nö, ist klar. Also ich hast du das Mützchen mitgehabt? Das Mützchen. Ich kann es jedem empfehlen, das ist echt eine Überraschung. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich bin jetzt, ich glaube, 5 Jahre dabei. Du wirst es auch nicht gesehen haben. Oh. Oh. Und T Capitano, ich habe mal so ein bisschen geschaut, hat auch ein paar andere Caches, die sind alle sehr gut bewertet. Raum Frankfurt am Main. An der A5. Genau, an der A5. Fährt man ja öfters mal vorbei, sollte man vielleicht mal anhalten. Ich kann mal den Rückweg machen. Den ICE mal fragen, ob der da mal anhalten kann, weil da düse ich immer mit dem Zug hin. Ich muss gerade nur lachen, ich hatte Mail von Banzi, die gibt's auch noch. Was ist das denn? Ja, die habe ich schon ewig nicht mehr gekriegt. Das ist ja mit den Aufklebern an den Verkehrsschildern, oder? Ja, genau. Aber das, da wollte ich ja ganz viel getan haben. Ihr kommt mir so ein klein bisschen lüstern vor. Alles gleich. So, Heiko, jetzt erzähl mal, hörst du auf Podcast? Muss ich was dazu sagen? Ja, du hörst natürlich. Wir wissen natürlich, du hörst den besten, coolsten, tollsten, ja, also uns. Selbstverständlich. Warum du hast mich ja geantwortet, ob ich nicht teilnehmen möchte. Ja. Muss ich mich outen? Habe ich das erste Mal was gehört von? Heiko, wenn du den immer so hörst, dann frage ich mich, warum hast du ihn noch nicht bewertet auf iTunes? Wir müssen hier mal ein bisschen Druck aufbauen. Also, du hast eben nicht zugehört, habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt. Das hättest du vor dieser Sendung machen können. Ja, habe ich ja. Eine Folge habe ich schon mal angehört. Boah, letzte Folge haben wir um die Flatters gebettelt und dieses Mal, da hatte ich noch was zu geschrieben. Ah, diesmal fangen wir jetzt an zu battlen, endlich. Wir müssen. Und dann machen wir irgendwann ein Gewinnspiel. Ja. Cool. Ja. Was gibt's zu gewinnen? Nichts. Kalender? Wir machen nur das Spiel. Es geht ja nur darum, dass mehr Hörer kommen. Ehre. Es gibt Ehre und Respekt. Ehre und Respekt sind zwei Worte, die sind Geocaching nicht wichtig. Also, wir könnten den Nickname im Podcast erwähnen. Oh. Das wäre was wert. Oh. Ja, wir machen das. Also, positiv natürlich. Ich muss es immer vorsichtig formulieren, dass nicht, dass es wieder irgendwer falsch versteht. Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn die Leute das machen. Soll jeder Podcast handhaben, wie er will. Aber ich habe schon mal gesagt, ich werde nicht so. Dass ich alles, was ich zugeschrieben habe, auch geschrieben, soll das ruhig per Mails mal schicken, was es so an Tipps gibt, ne? Ja. Aber ich werde niemals die ganzen Namen dazu nennen, wer das gemacht hat. Nicht, weil ich da was gegen hätte, sondern was gegen Leute hätte, um Gottes Willen. Aber ich mag dieses Grußonkel-Podcasten nicht. Da muss ich immer an meine Oma früher denken, als sie so mit 80 im Sofa saß und immer kam irgend so eine Musik. Nicht kein Jugendlicher, sie sind hier in der Großstadt. Dann wurde dann immer. Und da grüßen wir Tante Lise mit zu ihrem 80. und wir spielen die Musik, bla bla bla. Und genauso komme ich mir vor, wenn ich jetzt hier die E-Mails jedes Mal vorlesen würde und dazu sagen würde, wer das ist. Nein, das werden wir nicht machen. Kennst du diese Schlager-Hit-Parade irgendwo in den 60ern, wo der da auch aufsteht und der Moderator interviewt ihn, wo kommen sie her? Ja, von bla bla bla. Nee, das. Und dann winkt er so rein und sagt er, sie müssen hier nicht winken, wir sind hier in der Großstadt. Außerdem sind die Nicknames sowieso immer ein bisschen komplizierter oder ein bisschen absurder. Knallfurz gibt's. Das finde ich übrigens auch doof bei dem Podcast, weil Heiko und ich, wir winken uns hier in Ast und das sieht keiner. Ja, also das ist also. Das kommt noch. Wir haben ja die Kamera schon stehen, haben wir gesehen, aber. Ja, die Debcam, ja. Wenn wir da was versprechen. Die Debcam. Wann ist eigentlich Hohe gerade diesen Podcast hören? Den habe ich tatsächlich vor Jahren mal angeschrieben, ob er mal kommen wollte. Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Ich glaube. Ich habe übrigens einen angeschrieben, der würde kommen. Hohecker noch einen? Nein, der Wendler. Ja. Der Wendler würde kommen. Bestimmt. Aber dann sind die Moment, Hörer weg. Im Moment kann er nicht, weil er sitzt ja noch im Dschungelfest. Ja, aber ich wüsste jetzt, ich wüsste auch nicht, das ist immer ganz ernsthaft gemeint, wenn die Frage schon kommt. Ich wüsste auch ernsthaft nicht, was ich hier mit Hohecker sollte. Der ist dann Profi, da kriegst du sowieso keine ehrlichen Antworten, will ich nicht mehr sagen. Aber der ist natürlich Ja, der kann ja Christian nicht unsere Reserve gelockt nichts. Der kann ja nicht wirklich irgendwo raufhauen oder mal was richtige Meinung sagen, weil da würden sie ihn für zu zerlegen. Also, da musst du Ralf Schmitz einladen. Der ist sehr spontan und witzig. Ich weiß nicht, ob der Geocachen macht oder so. Aber auch der, glaube ich, wird zum Beispiel niemals dann gegen einen Kollegen was sagen, weil er das gar nicht sich leisten kann. Nö, muss er ja auch nicht. Ja, aber dann, was machen wir denn in diesem Podcast? Da kommst du nicht mehr zu Wort, weil dann so ein Profi... Das, ne? Oh, naja, also bei uns bin ich mir da nicht völlig sicher, wer da nicht mehr zu Wort kommt. Also wenn wir jemanden Ehrlichen einladen wollen, der auch eine Meinung hat, dann müssen wir den Wendler einladen. Zu dem kommt der gar nicht. Die Wendlerin, ja. Der ist gut. Nee, ich habe auch noch kleine Stative, also das ist nicht das Problem. Na, ich meine, er könnte sich hier aufs Sofa stellen, dann könnte er so ja reinreden. Also genau. Dann wird das also passen. Ich wüsste echt, ich wüsste bei dem nicht mal, was ich fragen soll. Mein Gott, also das ist ein Cacher wie jeder andere für mich, beim Cachen zumindest. Und ja. Ich habe mit diesem Promi-Kram kann ich jetzt nicht so ganz viel anfangen. Ich habe ihn ja mal live gesehen in Hamburg, da hat er sein Buch vorgestellt. War nicht schlecht. Aber wenn er da so ist und wenn denn hier und ich glaube, dann würdest du gar nicht mehr zu Wort kommen. Och doch, der war ja auch beim Berufsgeocacher, ist ja ab und zu mal ein Podcast, die sind ja irgendwie dicke Freunde, die beiden, und da ist der Tochter immer wieder mal auf. Ich glaube, das wird schon gehen, aber ich sehe den Sinn da eben nicht drin, weil er kann ja aufgrund seiner Prominenz gar nicht groß, er darf eigentlich nur Mainstream reden und witzig, was anderes darf er gar nicht, sonst würden sie ihn das doch sofort um die Ohren hauen. Außerdem haben wir ja nichts zu verlosen. Wir kriegen ja kein Gründel zugeschickt, was sollen wir machen? Hast du eigentlich diesen Text gelesen, Commerz-Cachen? Nee, den habe ich unten noch irgendwo drin. Der kommt noch. Ach, kommt auch noch. Wir müssen ja hier in der Reihe bleiben. Ja, ja. Was machen wir denn jetzt? Jetzt kommt diese komische Coin. Also die Coin. Das fand ich schon spannend. Das ist jetzt, haben wir per E-Mail gekriegt. Ja. Ich weiß aber schon nicht mehr, wer es geschickt hat, aber es ist der Owner von der Coin. Also jetzt, könnt ihr selber nachgucken. Jetzt musst du aber darauf achten, dass du nicht die... Ist das die Nummer, die ich vorlesen darf? Die, jetzt im, die darfst du vorlesen, die andere nicht. Diese TB da. Ja. Okay, also hoffe ich mal jetzt nichts Falsches und bringt er mich um. Also das ist TB... Oh, jetzt geht mir das Licht hier aus. TB... Also TB wie TB, 5Z GTV, Mega Scotland 2014 Star Geocoin. Die sieht richtig gut aus, finde ich. Die hat er reingesetzt mit Bilden und hat aus Versehen auf dem Bild die Tracking-Nummer gehabt. Ja. Er hat aber nichts ihr beworben. Ihr wart, was jetzt passiert? Ja, nein, noch nicht mal. Er hat ja nichts beworben und gar nichts. Sondern er hat das Ding wirklich nur aktiviert und ein Bild dazu gepackt und hatte irgendwie innerhalb von kürzester Zeit... Diverse Logs, die sehen wirklich gut aus, fällt mir gerade auf. Ja. Wie viele Logs hat er? Das müsste man eigentlich noch sehen, weil er nicht gelöscht hat. Genau, hat er gleich erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Discover-Logs. Die Leute, denen ist auch nichts mehr peinlich. Die versuchen das nicht mal mehr zu verdecken. In der TB-Galerie gesehen. Danke fürs Zeigen. Genau, da steht es nämlich. Das ist nämlich diese, wenn du Tracker bist, da oben in der TB-Galerie. Wenn du ihn anmeldest, erscheint er automatisch da. Wo also ja, wir verraten die, jetzt den Trick, wie man da rankommt. Ne? Ja, genau. Ja. Wo, nee, du musst auf diesen wo? Unterpunkt, du musst auf den Unterpunkt gehen. Ja, und dann siehst du. Ja, ja, genau. Alle, jede, die neuesten Aktionen, die damit gemacht werden. Also du gehst auf die, was, ich muss mal kurz um die Ecke. Geh mal direkt, achso, ich bin hier, bin ich eingeloggt? Ja. Du gehst auf Play. Nee. Nee. Nee. Tja. Doch. Unser doch, du gehst auf Play und dann gehst du auf... Das ist der dritte Reiter, glaube ich, da oben. Ja, ja, das ist Play. Oder spielen, das muss man auf Deutsch stellen hier. Spielen, ja, genau. Und spielen, dann ist Deutsch das irgendwie dann das der vierte oder fünfte von oben, glaube ich. Spielen und dann Trackables verwalten oder einfach nur Trackables. Und dann siehst du unten die ganzen, die letzten Logs oder die letzten Aktivitäten. Ja. Und wenn er dir gerade angemeldet hat, erscheint dann. Dann sitzen da Leute zu Hause und gucken den ganzen Tag drauf, damit sie was zu discoveren. Das ist Zufall wahrscheinlich. Das ist ja genauso auf der Geocaching-Seite. Unten laufen ja auch die letzten gelockten Caches. Sechs Leute, ne? Ständig. Gucke zufällig auf diese Coin, die ausnahmsweise mal ein Bild mit der Tracking-Nummer drauf Jetzt wäre interessant zu wissen, sind diese 6, 7, 8 Leute, die ihn gelockt haben, alle aus dem gleichen Dorf? Oder sowas. Dass der eine die anderen angerufen hat. Ja, genau. Oder haben die auf dem Event gesessen oder wie auch immer. Ja, muss oder ist einer in Flensburg, einer in München, einer in Görlitz und einer in Düsseldorf gewesen oder so. Dann wäre das schon ein merkwürdiger Zufall. Ja, aber das ist nicht. Also, wenn da einer genaueres weiß, was wir jetzt nicht genannt haben, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Tricks, wo ich mal nennen, wir veröffentlichen das. Die sind alle unterschiedlich, tatsächlich. Das ist nämlich einmal in Deutsch gelockt und einmal in Englisch. Ich glaube nicht, dass sie sich alle so kennen. Also mal sind es Deutsche, ja, das stimmt tatsächlich, mal sind es Amerikaner, mal sind es Belgier. Nee, steht auch drunter, genau, okay. Belgier. Ja. Die schreiben es auch tatsächlich so in der Fotogalerie gesehen. Ja. Okay. Und ja, dann. Ach nee, der eine hat den gleich zweimal discovered. Ja, das ist auch gut. El Palme, ja, der hat gleich zweimal. Ja, der muss noch jung sein, der so, denkt, ne? Das ist ein Foundlock. Ist es nicht. Weißt du, wie dieser rankam? Oh, das Kanter Groundspeak hat auch mal diesen Typen vorgestellt, der irgendwie 25.000 Tuggables drin hat und seitdem habe ich da irgendwie so den Run. Es gibt ja auf Events, da gehen ja Listen rum, die werden dann abfotografiert. Ja. Da ist noch nicht mal die Coin da. Es gibt extra Tools, ja, mit denen du auch schneller loggen kannst. Die Dinger loggen kannst. Ja, trotzdem musst du die Nummer noch alle von Hand einhacken oder sowas. Aber OCR. Ja, oder so. Ja, ja, also ich erinnere mich hier die GeoGames in Leipzig. Da warst du gerade an der Anmeldung vorbei. Da kriegte man so eine beidseitig DIN A4 beschriebenen Zettel mit diversen Spalten. Ja, so ungefähr mit diversen Coins. Wo ich gesagt, ich habe keine Coin davon gesehen. Wir sind Leipzig im Parkplatz gekommen, die kamen gleich mal abfotografieren. Das war schon absurd. Ja. Du konntest kaum fahren, weil irgendwelche Leute mal vor dem Auto klebten oder irgendwas zum Abfotografieren. Ist dann, also, das war die NSA. Ja. Der FD, ich merke das schon hier. Du musst aus der Familie der Schlemmerkescher. Ach, warte ab, du, der Maurer. Nächstes Mal im Wald, da kriegt er aber eine rektale Antwort. Heiko, du musst sofort hier antworten. Das ist hier wie im Knast. Wenn du hier nicht Stärke zeigst, gehst du runter. Ja, ich bin gut erzogen, ich falle doch nicht ins Wort. Hier musst du Stärke zeigen. Geh mal ruhig. Dann hab ich verloren, ich weiß. Ich merke das schon. Nimm noch ein Stück Käsekuchen. Ja, geht gleich los hier. Dann können Sie mein Geschmatze hören. Aber jetzt guck mal, jetzt hatten wir eine gute Dose und einen Coin. Das ist alles harmlos. Bezahlt mal wieder ein bisschen was zum Lästern zu finden. Es ist Zeit für den Lock-Nazi, oder? Nee, erst kommt noch die Statistikdose 1. Das ist aber gut. Genau. Das Listing ist schon selten eigentlich. Soll ich es mal vorlesen? Ja, warte mal, welche GC-Nummer hatte denn? Oh Mann, ich brauche eine neue Brille schon wieder. GC4WN5K. Zum Glück kann ich mich so einloggen. Ich habe mein Passwort geändert und ich habe die Zahl vergessen. Das war immer Passwort 1, 2, 3, WN5K. Und jetzt... Jetzt hast du alles 5 genommen. Weißt bloß nicht mehr die Reihenfolge. Ja, das ist ärgerlich. Nicht das Passwort, aber das Listing. Start einer kleinen Serie. Nichts Besonderes. Nur ein Mikro, um auf 10 gefundene Dosen zu kommen, damit man für einen gelungenen Cash mal wieder einen Favoritenpunkt vergeben kann. Das aber. Da nur Premium-Mitglieder Favoritenpunkte vergeben können, bleibt die Dose auch nur Premium-Mitglieder vorbehalten. Das ist eine geile Logik. Das muss ich auch sagen. Vorsicht an der Straße, sie muss nicht betreten werden. Ich glaube, der Hint ist magnetisch. Bitte wieder so verstecken wie vorgefunden. Es soll ein D1 bleiben. Ja. Es passen kleine TP-Coins rein. Oh, den hat immer noch keiner. Achso, der Evernote. Ich gucke gerade und den hat immer noch keiner gefunden. Der war gut. Ja, super. Schön reinkopiert. Weißt du, und ich kann nicht gucken. Doof, ey. Jörg, und ich kann nicht gucken, weil ich mein Passwort vergessen habe. Das ist cool. Das ist ja ein Premium on. Member Cash. Ja, wir dürfen nicht, weil wir hier die Dinger aushaben müssen. Ja, ne? Das ist ärgerlich. Ist ja auch nicht wichtig, ob den alle. Also die hätten ja schon mal machen können. Ob sie in dieser Dose sicher sind, wird die Zukunft zeigen. Das finde ich auch immer geil. So ein Satz drunter. Ich weiß auch gar nicht, was dieser. Hat der, also ist das ein Kind oder ich? Also ich weiß es nicht. Sag mal, doch irgendwie schon. Ungelungener Cash. Ja. Überhaupt anzufangen mit nichts Besonderes. Es soll ein D1 bleiben. Aber es ist nur für Premium-Mitglieder, weil nur die Favoritenpunkte. Ja. Ich denke auch, er wird hunderte von Favoritenpunkten dafür sammeln. Ich glaube, da liegt das nicht drauf an, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, will er, weil du ja für alle 10 Funde einen Favoritenpunkt auf deiner Gutschriftsliste kriegst, in deinem Account, den du dann wieder irgendwo vergeben kannst, dass wenn man mal gerade keinen Favoritenpunkt zur Verfügung hat, dann kann man diese 10 Dosen locken, da hast du wieder Favoritenpunkt und kannst wieder einen geilen Cash irgendwo machen und dem Favoritenpunkt geben. Das ist ja doof, da hast du ja leider recht, aber das ist ja, dann macht's das ja gar nicht mehr spannend. Also so habe ich das jetzt gerade verstanden. Ja, hast du sogar recht. So ist das richtig. Ich frage mich gerade, wenn du die jetzt doppelt lockst, also wenn du jetzt alle doppelt lockst, hast du dann 2 Favoritenpunkte oder zählt das Groundspeak raus? Kannst du mal ausprobieren. Ich glaube, die zählen. Du hast nur in deiner komischen Statistik, auf die manche ja Wert legen, steht dann drin, 2 Millionen Funde an einer Million Dosen oder Ja. Und dann fangen die an zu suchen. Ich habe ja jetzt, damit ich mir eine Diskussion erspare, habe ich ja jetzt meine 49 OC-Onlys, die ich auf meinen eigenen Cache gelockt hatte, jetzt gelöscht. Damit nein, du bist auch weich. Ich habe extra ein bisschen gewartet, damit nicht hier unsere Finkenschmucht da oben denkt, ich mache das wegen ihm, aber ich habe sie jetzt rausgenommen. Weil sonst regen sich auch da noch. Da hat mich sogar einer angemeldet, es gab ja diesen komischen Russenteil, ne? Da haben sie ja. Der Start des Mysteries war in Russland. Die Heckenland hat übrigens geschrieben, es soll ein D1 bleiben, ist aber schon ein D1,5. Das ist ehrlich. Scheiße. Das Ding läuft aus dem Ruder. Nee. Da könnte ich eigentlich mal kreisen, immer so rum. Nein, die hatten einen Cache gelegt mit länderübergreifend, wo praktisch der Start in Russland war und das Final, glaube ich, in der Ukraine oder was. Hä? Und die, ja, pass auf. Und du kannst den Final machen, relativ einfach. Und in das Land darfst du. Der Staat ist aber im Nachbarland, sodass du einen Punkt, Länderpunkt von dem Nachbarland kriegst, wo du eigentlich nicht so bräuchst. Ach so. Und kurz danach wurde es dann auch zugemacht. Das waren nämlich so ein paar Münchner, die das dann gemacht haben. Und da hatte ich auch ein suffisantes Log drunter geschrieben, also eine Not. Mhm. Und dann hat er mich erstmal angemeldet. Und was ist bei dir? Und er hatte tatsächlich bei mir einen Cache von 2006 gefunden, vom Südpol. Er hat sich aber leider nicht die Mühe gemacht, den mal durchzulesen. Das war nämlich ein virtueller. Ja. Und damals gab es das tatsächlich. Stimmt, den hatten wir. Den hab ich auch. Ja, es gab 2005, 2006 gab es etliche virtuelle, die sogar für Sofa-Caches gedacht waren. Das heißt, ich habe da keinen Länderpunkt abgegriffen, denn die sind als Location-Less irgendwie gezeigt. Also er hat zumindest kein Land drin stehen, deswegen wird er gar nicht zugeordnet. Das heißt, ich habe da nicht beschissen, sondern die waren damals so gedacht. Aber der hat sich die Mühe gemacht. Ich bin bei dem GC Project gesperrt. Der hat sich also ernsthaft die Mühe gemacht, über 10.000 Caches bei mir durchzublättern und dann sowas zu suchen. Und okay, die NSA hat Probleme, vernünftiges Personal zu finden. Ja. Wir müssen sie doch nur in den Geocaching-Kreis gehen. Wie gestört ist der Typ, ey. Und wenn er dann unbedingt in Russland haben soll, dann soll er Russland in GSAK einen Cache reinschreiben. Ist doch viel einfacher. Also es war ganz klar gefaked. Dieses Ding war auch relativ schnell dann wieder zu, weil so ein paar Münchner, glaube ich, oder so waren das. Die haben den alle gemacht und dann war er schnell wieder verschwunden. So. Also, das ist alles so peinlich. Ja, es gibt so Cacher, die überwachen dich. Das war, ich habe angefangen damals zu cachen, hab so eine Runde gemacht, einen davon gemacht, war ich nochmal mit meinen Kindern irgendwann los, weil die dann auch anfingen da zu locken, und da habe ich mich da versehentlich nochmal mit eingetragen, hab die noch versehentlich nochmal gelockt. Ich wollte eigentlich nur eine Not schreiben, dass ich nochmal mit den Kindern dabei war. Hab dann auf Found geklickt. Alter, Stunde später von einer großen norddeutschen Rundfunkanstalt habe ich dann eine Mail gekriegt, wieso ich denn ein Cache doppelt locke? Das kann doch gar nicht sein. Das ist ja verboten. Nee, Entschuldigung. Nee. Nein, nicht die norddeutsche Rundfunkanstalt. Das war doch dieser von Star Wars. Ich wollte gerade sagen, das kann der auch nicht gewesen sein, der steht ja für diesen Spruch, jeder wie er will. Ja, nein, der war das nicht. Nein, Entschuldigung. Heiko, das ist mir aber auch passiert, ungefähr 153 Mal. Also, das kann sein. Weißt du, was mich nicht überrascht hat? Ja. Es gibt doch diesen Cache da in dieser Tiefe, also der da irgendwo in diesem Kram liegt, ja, im Wasser. Ja, das ist die Kommt ja eigentlich auch keiner so richtig. 2000 Meter Tiefe, da. 2000, sogar 2431 Meter. Ja, der ist tiefer. Dass da nicht so ein Aufschrei im Listing ist, das war bei der ISS, da ist ja praktisch explodiert das Listing. Boah, da oben kommt keiner hin. NA, da ist völlig ruhig. Ich weiß auch gar nicht. Wenn man ein bisschen Luft anhält, kommt man runter. Warum soll er sich dann auch so machen? Stein um Hals, weil wir uns immer über alles aufhören. Ja, das runter kommen sie immer. Aber es waren, glaube ich, erst zwei Leute da wirklich unten in der Tiefe oder so, ne? Also der ist ja fast 12.000 Kilometer, ist der tief. Also für mich hat das auch 2431 Meter. Dann liegt er nicht im Marianengraben. Nein, da liegt er nicht drin. Aber der ist mit einem U-Boot runtergesetzt worden. Du kannst da auch nicht so richtig hintauchen, sondern musst ihn dann auch mit dem U-Boot wieder hochholen. Ja, ich finde das einfach. Wenn er magnetisch ist, fährst du einfach rüber und dann macht er Klack und dann. Das wieder, ich finde das einfach dümmlich, was soll das? Das hat mit Cache nichts zu tun, nur um jetzt wieder was super Besonderes zu legen. Die nächsten schicken sie auf den Mars. Von mir aus kann Jeremy sich in den Hintern stecken, bis er am Magen ankommt. Ich werde die nicht suchen. Die interessieren mich überhaupt nicht. Doch, ich dachte, den machen wir. Den hier in der Desertive. Ich habe mir extra eine Badehose gekauft. Ja, tauchen wir runter. Ja. Ich berichte um und ich habe genug Zeit zu berichten, wer drunter taucht. Also das wird auf jeden Fall dann Event und dann wird die Kamera eingeschaltet. Stell dir mal vor, du bist dann da unten, Jörg. Wir locken das Ding. Und dann, was stellen wir fest? Aufnahmetaste nicht gedrückt. Apropos, läuft das Ding eigentlich? Ja, läuft. Ja, läuft. Also mir fällt immer wieder auf, diese Absurdität nehmen auf nicht, die hören nicht auf. Und das, was ich im Moment so ein bisschen das Gefühl habe, dass diese Absurditäten vor allem die Leute nicht mal mehr peinlich sind. Na, ich habe so das Gefühl, es wird nach Lücken in den Guidelines gesucht und die exakt ausgenutzt. Ja, aber was bringt denn das noch? Jetzt wissen mittlerweile alle, so beschissen wird, den gucke ich doch nicht mehr in die Statistik. Ich veröffentliche meine gar nicht mehr. Was soll das? Wozu? Wird ja auf irgendwelchen Events dann ausländische Dosen rumgereicht. Also, Ist jetzt, glaube ich, Zeit für den Jetzt Lock-Nazi. Darfst du kommen. Der Lock-Nazi. Mhm. Ja, ich bin gerade wieder ausgelockt. Das wurde geulft, der Cache. Geulft. Und weil der Geulfte der Ulf 78 keinen Favoritenpunkt gegeben hat. Ja, du musst es richtig erzählen. Das ist so ein Fake-Account. Ulf 78, ne? Das, ja, ist, das ist hat Ulf. Einer geschrieben. Deswegen sagt man auch Ulf. Wie hatte er, erst hatte er, glaube ich, sehr kurz gelockt, dann haben sie das deswegen gelöscht. Genau. Dann hat er das geändert, dann hat er aber zu schnell hintereinander gelockt, weil er das ja wegen SAK gemacht hat. Dann haben sie es gelöscht, weil sie meinten, das wäre ja ein Fake-Account. Richtig. Und deswegen haben sie es gelöscht. Und dann hat er das nochmal überarbeitet jetzt und dann haben sie es gelöscht, weil es zu lang war. Also, absurder geht's gar nicht. Aber das war jetzt nicht bei dem, oder? Nee. Und bei Facebook hat einer aufgerufen, noch alle Logs von Ulf 78 zu löschen. Richtig, ja, genau. Richtig. Ihr seid ja alle doch ganz dicht. Lass aber er hat sich jetzt einen Stempel gemacht, geulft. Ne? Achso. Was wir den gesehen haben. Und den drückt er jetzt in die Logbücher rein. Und aber ich meine, er ist auch frech. Er hat bei Mr. Lognazi ohne Favoritenpunkt gelockt. Das ja, das geht nicht. Also, so, jetzt. Naja, also eigentlich ist es eine, genau. Ulf ist eine reelle Person, der ist auch nett. Und nett ist diesmal kein Attribut. Ich weiß nicht genau. Und zwar hat dieser liebe Cash GC4CMB3, das ist ein Challenge-Cash. Ja. Hat da wohl im Final drin stehen, ihr dürft diesen Cash nur locken, wenn ihr mir einen Favoritenpunkt gebt. Ja. Und jetzt hatte einer mal den Arsch in der Hose, der liebe Ulf, zu locken und keinen zu geben. Ja. Deswegen wurde es auch passiert. Böse. Dann? Böse. Und was ja, aber machen was die nicht Premium-Mitglieder? Ja, die können ja, was mich sowieso wundert, ist 251 Favoriten bei 260 Frauen. Er hat also nicht alle gelöscht, scheinbar. Ist auch nicht sehr. Nicht sehr konsequent. Wahrscheinlich von der Seite. Aber er hat 99% Premium-Logs. Aber das heißt eigentlich, dass wir 252 Weicheier haben, oder? Also ich finde es auch peinlich. Ich finde den ganzen Cash peinlich. Ich hätte schon lange. Da wäre bei mir sofort das NA gekommen. Wenn immer diese Nazis, die mir vorschreiben wollen, wie ich logge, Ja, vor allem ist das gar nicht zulässig. Also wenn, muss er das in die Challenge reinschreiben. Ja, das ist, ne? Ja, das ist schon. Und dann wäre er aber nicht gepublished worden. Genau. Ja, das weiß ich gar nicht. Das ist wie so eine Regelgeschichte. Ja. Wortwörtlich heißt es mal Challenge. Darfst du Logbedingungen setzen? Tja. Ja, aber ich finde es auch völlig daneben. Ja, ich glaube, da hätte ich auch schon aus Prinzip keinen gegeben. Die Dose soll wohl nett sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber diese komische Bedingung, da im Final dann reinzuschreiben, den darfst du nur locken, wenn du mir einen Favoritenpunkt gibst, vorsichtig. Ne. Finde ich sehr seltsam. Und am besten mit dem Teil noch an irgendeinem Wettbewerb mitmachen. Ich weiß nicht, wo die Dose liegt. Also nicht in Hamburg und in Stormann. Das sind die einzigen, die ich im Moment kenne, die so Wettbewerbe machen. Also was mich wundert, ist, dass der noch nicht weggekommen ist, um das mal so zu formulieren. Ja. Also ganz ehrlich, da kann die Dose noch so gut sein. Diese Lockbedingung würde dafür sorgen, dass ich keinen Favoriten genau. Weil ich das hasse wie die Pest. Aus Trotz schon, ja. Aus Trotz. Und wenn der mal Lock löschen würde, weil ich keinen vergeben habe, sofort eine Mail an Grounds fliegen. Kann er ja gerne machen, der Zähler bleibt ja trotzdem stehen. Also ich scheiße auf den Zähler. Ich meine, Zahlen sind sowieso, das ist mir echt lange, die zähle ich wirklich schon lange nicht mehr. Dafür ist mir echt zu egal. Ja. Aber ich, dieses elende Korinthen-Kackertum, was in Deutschland so üblich ist. Wollen sie einem vorschreiben. Ganz ehrlich, die lassen dich ja nicht mal locken, wie du willst. Lässt du nichts sagen. Ist sie kurz, ist sie lang. Leck mich. Und wenn ich mit dem Punkt lock, ist das auch noch zulässig. Ja. Und wenn ich gar nicht lock, also ohne Text und trotzdem Found mache, ist auch das zulässig. Hat Jeremy selber nicht gemacht. Ja, ich meine, das war jetzt ein krasses Beispiel von Ulf. Erst zu kurz, dann zu lang, dann... Ich erlebe das auch oft. Nein, aber nicht bei dem Cache, sondern insgesamt, wo sich die Community so ein bisschen darüber ausgelassen hat. Ne? Ja, und? Klar, jeder soll machen, wie er will. Ich persönlich sag immer, so der Log, das ist das Dankeschön für den Owner. Und wenn ich einen Cache gut fand, dann schreibe ich da was Tolles zu. Genau. So, und wenn der Cache, was weiß ich, 0815 war, dann muss er auch mit dem Standard-Log irgendwie zufrieden sein. Ja. Und beim Powertrail, glaube ich, erwartet auch kein Owner irgendwelche tollen, ausgeschweiften Logs oder sowas. Der automatisch, ne? Aber ich würde schon gut finden, wenn in den Logs so ein bisschen zum Ausdruck kommt, was die Leute gemacht haben oder so. Ich habe vorhin was gesehen, heute, ich glaube, Seba hatte irgendwas in Facebook gepostet, hier von seinem Adventskalender hat einer geschrieben, er hat sich so Indianermanier der Dose seitlich genähert oder irgendwie sowas, um da keine Fußspuren im Schnee zu hinterlassen. Und auf dem Rückweg, als er dann versucht hat, in seinen eigenen Fußspuren rückwärts zurückzugehen, da werden mehrere Vögel tot von den Bäumen gefallen vor lauter Lachen und dann musste er es aufgeben. Weil er die Schuhe ausgezogen. Das finde ich super schön. Ja, das ist geil. Das ist witzig, da hat sich aber Mühe gegeben. Ne? Aber nicht jeder hat das Talent, so viel zu schreiben. Ja. Oder nicht jeder hat den Bock. Ich habe in letzter Zeit unheimlich, also wirklich wenig Bock, was zu schreiben. Es gibt Leute, die haben massig Funde, locken einfach moin, bla bla bla bla hier, danke für die schöne Dose. Ja. Das ist, reicht aus und das muss man auch akzeptieren. Ja, aber das akzeptiert halt manche nicht. Und dann kommen diese Hundehäufchen mit keine Kurzlots und kein TFDC. Oh Jungs, ihr seid im falschen Hobby. Ja. Dieses Lock sehe ich auch so wie du. Wenn mir Cash richtig gut gefallen hat, dann setze ich mich hin, dann denke ich drüber nach sogar vorher mal, was ich schreibe. Und dann schreibe ich auch ein langes Lock und das ist dann auch in Anführungszeichen liebevoll geschrieben. Aber wenn der Drecksdose irgendwo hinliegt und ich bin deswegen dahin gefahren oder wie dieses Scheißding in Maschen. Also normalerweise mache ich einen Standardtext, so wie du sagst. Mhm. Es sei denn so wie Maschen, dann werde ich zickig. Da hast du dir was richtig Tolles überlegt. Dann wirst du zu Diva. Ja, dann überlege ich mir dann auch was. Dann wirst du zu Diva. Aber lass uns mal darüber philosophieren. Übrigens, warum, Heiko, du musst hier antworten. Du bist ich kriege das schon mit, das kommt alles noch. Warte ab. Ich bin wie ein ich habe ein Gedächtnis. Nach zwei Stunden lege ich da dann los. Nächstes Mal im Wald. Ich bringe einen Spaten mit. Heiko ist so ruhig, der isst hier nämlich den halben Käsekuchen zwischendurch auf. Ne, das Buffet ist ja schon alle. Ja. Langsam komme ich zum Reden hier. Die Frage ist, wir klingeln immer nach Autonomie. Ich war jetzt echt überrascht, also den wegzuhauen. Ich muss mal gucken, macht das hier eigentlich plopp, das Teil? Ja, sollte man mal sehen. Oh, ich den Deckel vorher geschüttelt. Ich habe ihn vorher geschüttelt. Ja. Wow, das ist Druck. Hast du einen. Der schmeckt auch. Das erinnert jetzt ein bisschen an Quantum. Jetzt trinkst du aber bitte nicht aus der Flasche. Wir wollen doch alle was davon haben. Was? Auch das noch. So viel ist ja gar nicht drin. Aber lass uns mal kurz darüber philosophieren. Jörg, vielleicht zieht dieses Hobby solche Schmelzkäse-Gesichter auch an. Also ist jetzt ein spezielles Hobby. Ja. Und vielleicht ist der Anteil von Leuten, die da anderen etwas vorschreiben wollen, ich sag's mal so, hier etwas höher. Sag mal, was macht ihr denn da? Kommt ihr euch da in den Hosen rum? Er sprudelt, er zieht das in die Nase rein. Ich sprudel in die Nase rein. Ich glaube noch nicht mal, dass das wirklich höher ist. Ich glaube, dass wir immer wieder auch selbst noch immer wieder drauf reinfallen. Das ist gar nicht so unlecker. Hm. Noch einer? Was ist das, die Fassbrause, ne? Ja. Nee, dann muss ich gleich wieder laufen hier, das geht gar nicht. Maurer kennt das ja von mir. Nein, ich glaube gar nicht, dass das so viele sind. Ich glaube nicht, wenn Maurer an dir ist. Wir machen immer wieder den gleichen Fehler. Das sind gar nicht viele. Aber das sind genau die, die sie auch im Internet rumtreiben. Das hier steht noch. Stimmt, da gibt es eine Theorie dazu. Das ist tatsächlich. Ja, manchmal sind so viele, deswegen nenne ich mich immer auch, deswegen habe ich auch echt kurz von damals überlegt, aber immer gedacht, nee, wir bleiben weiterhin und nennen uns die Schweigenden Mehrheit, weil ich immer für die auch ein bisschen sprechen möchte. Denn ich unterhalte mich gerne mit denen, die ich im Wald treffe. Da höre ich dann nämlich ganz interessante Sachen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was du im Internet über das Geocachen liest. Also die meisten gehen immer noch raus, cachen und der Rest interessiert den Scheißdreck. Da ist die Welt noch in Ordnung. Für die interessierten Zuhörer, ich habe hier viel langer Fassbrause. Hast du den nicht sogar mitgebracht? Sehr lecker. Also, cool, jetzt haben wir zum ersten Mal Sponsor-Bags. Oh ja, Mensch. Wir streichen das Wort. Also ich habe hier Fassbrause. Nee, die ist aber super lecker. Wenn einer Geld schickt, dann lese ich die. Ever. Also ich sag's ganz ehrlich. Wenn ich mit dieser Fassbrause beim TB-Hotel gewesen wäre, der Tag wäre perfekt. Siehst du, die ist echt lecker. Die ist lecker, ne? Mhm. Es gibt doch mal Heiko auch was an. Übrigens, hier steht so schön, ich glaube, das der ist wohl in Deutschland. Nicht. Ich habe ihn gefragt. In anderen Ländern wird das Ganze lockerer gesehen. Der nimmt hier lieber von den Valentinus. Das stimmt nicht. Das kann ich dir ganz klar widerlegen. Schon 2007 ging das Gepöbel nämlich los. Damals war es noch gar nicht so richtig klar, ob virtuelle vom Sofa aus gemacht werden können oder nicht. Und da haben viele Deutsche den Winter, das weiß ich nicht, war ich im Marco, für Fritzisch ist der Druck nicht hoch genug hier, ne? Achso. Haben das damals auch gemacht und da waren die Amerikaner sehr unentspannt. Also da, die sind gar nicht so anders als wir. Oder müsste man sich mal ein bisschen nach Belgien schauen, da ist auch sehr, sehr unentspannt. Ja? Weißt du, wo es auch unentspannt ist? Wieso Belgien? Belgien, da hatte ich auch mal so einen Cache gesehen, da ging es aber auch richtig zur Sache. Wir sagen immer, das grüne Forum ist so die grüne Hölle, ja? Ja. Ich war letztes Mal im Spiegel Online Forum. Alter Schwede. Also die grüne Hölle ist Baby. Kacke dagegen. Krieg ich jetzt nochmal ein Cluster? Ach so, du wolltest was. Ja, sag das mal. Wenn ihr also, da seid, müsst ihr auch arbeiten. Möchtest du hier Red Bull mit Whisky oder? Weißt du hier auch von Glas, dieser Fassbrause? Bitte nicht aus deinem Glas. Hier steht noch eins von letzter Woche irgendwie. Das ist Holgers Antrag. Das kann er jetzt erstmal leer trinken. Das ist noch von den Schlemmern-Cachern. Das ist von der letzten. Oh, das war mal vom Schlemmern-Cachern. Hat Heike nicht aufgepasst hier. Da müssen wir mal anrufen hier. War sie 4 Wochen nicht unten aufrohren. Jetzt beschäftige ich mal beide. Heike, hört sie oben mit? Profil löschen. Ein Stück Käsekuchen? Heiko, bitte. Nee, Heike als Nicht-Casherin ist das jetzt nicht so Holger, spannend. Das Wasser kann ich dir nicht reichen, aber die Fassbrause. Oh, welche Wortwitz. Ich schrecke hier vor nichts zurück. Dann muss ich hier den Holger auch wieder. So, Essenspause. Nimm das linke Stück, das größer. Wir sollen so eine Essenspause einbauen. Ja. Das haben wir erstmal eine Weile Ruhe. Okay. Wir haben jetzt diese archivierte. Genau, wir haben wieder nicht archivierten. Aber wie wir auch schon in einem vorigen Podcast mal hatten, anderthalb Jahre Archivierung, das ist egal, da wird trotzdem gelockt. Bitteschön. Jetzt gibt's wieder einen. Was wurde der eigentlich archiviert? Am 14.01. wurde dieser Cache archiviert. Den hat überhaupt keiner gelockt. Der wurde gleich archiviert, oder was? Nee, das ist hier noch abgeschnitten. Der wurde archiviert und glaubt man nicht, dass das irgendwie gestört hat. Die haben dann fleißig weiter gelockt. Ach, den einen davon kenne ich sogar. Mit dem hatte ich auch schon mal so einen netten E-Mail-Verkehr. Der war wirklich sehr unhöflich, der Mensch. Die haben fleißig weitergelockt, dann wurden ihre Logs gelöscht. Sie haben das Ding dann trotzdem gelockt. Also, das ist auch nochmal so ein Thema. Darf man jetzt archivierte Caches locken noch oder nicht? Mal eben kurz Foodporn, sorry. Ja. Archiviert, na, wenn du da bist, eigentlich schon. Aber eigentlich, wie willst du ihn denn finden, wenn er schon ein Jahr? Na, das andere, was wir hatten, was anderthalb Jahre weg war, die haben ja nun tatsächlich irgendeinen Hinweis gelockt und gesagt. Genau. Ja, ich war an dem Gullideckel und hier hätte ja der Cache sein. Sag lieber nichts, sonst kommt wieder die feuerspeiende Sockenpuppe und droht uns, dass er uns auf dem Event viel Spaß und aber er war ja nicht da. Ja. Den habe ich übrigens vermisst, ne? Aber das Event war schön, oder? Nur, er war doch da, nur in seinem anderen Account. Aber das Event war schön, wir hatten irgendwie den besten Tisch. Das sollten wir vielleicht auch tatsächlich nochmal einstreuen. Wir waren ja auf dem Event, das haben wir ja letztes Mal gesagt, dass wir da hingehen. Das war doch der euch verklagen wollte, ne? Finde den Namen erwähnt. Ja, so, da sind wir drüber hinaus. Verklagen wir uns keiner. Wollen wir gar nicht mehr. Der hat ja unter verschiedenen Pseudonymen. Wir wissen ja nicht, wer ja alles noch ist. Vielleicht war es ja auch keine Sache. Ist mir auch ehrlich egal. Also es gibt so Dinge, die sind, dann sind die Leute mir so unwichtig. Auf jeden Fall waren wir auf diesem Event mit Frau Wiesi. Lebetta. Lebetta. Naja, mit dem. Mit Annika. Mit Annika. Mit dem Junkie. Wie heißt das richtige Wort hier? Mit dem. Lakai. Genau. Und, Hans war auch da. Ja? Ich war auch da. Ja, selbstverständlich. Ja, wir waren da und das war. Ich gehe nicht so gerne auf Events, aber da war ich. Es war mal. Ja, ja. Aber das kann man schon sagen. Es war jetzt nicht, wie schrieb der eine bei uns im Kommentar, so eine großartig für die Hamburger Community, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, sondern es war einfach ein netter Stammtisch. Ja. Die Location war. Also es war nicht so befürchtet laut, wie ich befürchtet hatte. Wie, ne? War es ging, war das, dieses Hallenähnliche, war es ja, natürlich. Genau, aber also ich bin auch ein bisschen rumgefallen. Die Location fand ich für ein Event klasse, ansonsten fand ich sie scheiße. Aber für das Event war sie richtig, weil sie war groß, Platz, ja, super. Genau. Ansonsten würde ich da nicht hingehen. Ich finde es immer gewöhnungsbedürftig, wenn bei einer Gaststelle noch eine Klofrau mit einem Teller da sitzt. Gab's oder Klo? War ich nicht auf Klo. Oder? Ich war auch nicht auf Klo. Wir hatten uns so mit der Deichquittwin festgequatscht. Ja, da habe ich. Oh, da das kam ist ja jetzt wieder, die Alternative? Oh, oder? Da kam ja Fame über mich. Als ich gegangen bin, stand ich ja noch draußen und standen 5 Volunteers um mich rum. Nein! Doch. Also ich bin 3 bis 7 Zentimeter gewachsen. Wir sind ja zusammen noch zum Auto gegangen. Also es war ja, ich kam mir ja vor, wie als wenn ich per Bodyguard da begleitet hätte. Also sowas musst du fotografieren und einstellen. Ja. Kann man das lernen? Und vor Aufregung habe ich das vergessen. Mensch, und die Deichgriffe war auch noch dabei. Also es konnte gar nicht, es konnte gar nicht besser laufen. Also es war schon beeindruckend. Das war. Also das Event war okay, das war nett, da waren viele Reviewer, erstaunlich viele, das fand mich gefreut. Ich habe viele wieder getroffen, die ich sonst halt nicht so oft sehe, wie die Schlemmercacher oder. Ja, die hat man ja nur einen Tag vorher gesehen, aber. Ja, aber sonst trotzdem sehe ich sie jetzt wieder lange nicht. Susanne und Kiki waren da, die habe ich auch sonst lange nicht. Also war ein schönes Event. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mich zum Beispiel mit Andreas, mit Zerstepp eine Weile unterhalten. Stimmt, den sieht man auch sonst immer nicht. Den kriegt man nicht so häufig zu Gesicht und ich hatte mit ihm hinsichtlich eines Events von mir mal eine Zeit lang hin und her geschrieben, weil er das so nicht publishen wollte, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Aber das war sehr konstruktiv. Und habe gesagt, Mensch, wenn er schon mal da ist, ja, nutze mal die Chance, dich persönlich bei ihm auch zu bedanken. Und also ich fand es also eine schicke Sache. Fand ich klasse, ja. Also das dieses mit dem gemacht. Großartig für die Community. Na. Sorry, also das war jetzt albern. Aber als Event war es okay. Also da gab es das Einzige, was ich natürlich reklamieren muss. Wir haben nicht aufs Maul bekommen. Das wurde ja, wir haben nicht aufs, das stimmt, wir haben nicht aufs Maul bekommen, geht ja noch, aber vor allen Dingen haben wir keine Namensschilder bekommen. Ja, du, ich schon. Ich, du, ja. Ich auch. Aber Sani Kiki haben wir auch keine bekommen. Oh. Naja. Die wichtigen Nein. Leute kriegen halt Namen. Lass uns mal aufs Maul-Event machen, oder? Ja. Ja. Das apropos ja Event, das nächste Event in Winsen da. Wahrscheinlich Ende Februar. Für die. Ach so, hier, das ist ja, man muss dazu sagen, dass Harvard Zuhörer, unser, ja. Und Winsen, seitdem er eigentlich aktiv ist, Winsen mit Events versorgt. Wobei, bevor wir weitergehen, nicht, dass das wieder falsch auslegt. Das mit dem Namensschild ist ein Witz, also ich hätte mir da auch eins holen können. Also um Gottes Willen, nicht, dass jetzt wieder einer denkt hier, ich will da irgendwie beschimpfen. Also im Gegenteil, er ist da rumgelaufen, hat jedem sein Namensschild gereicht. Da gibt es überhaupt gar nichts, also das war absolut okay. Weißt du, was ich an diesem Event gut fand, an unserem Tisch? Wir haben uns über alles unterhalten, aber nicht über Cashen. Ja, das stimmt. Der hatte auch noch NDR jetzt lange nicht gesehen und ja, dann unterhält man sich halt. Wir, ja, Cashen kennt man alle, was will man da groß... Das ist, doch auch, ist doch, das ist doch das Nette am Event eigentlich. Alles kann, nichts muss. Ne? Ja, ja. Das meistens kommt das Thema irgendwo auf irgendwelche Caches oder sowas. aber ne, wenn du irgendwo Leute triffst, die du eben lange nicht mehr gesehen hast, dann sprichst du über weiß ja Geier was oder so. Das ist einfach ein netter Abend. Hans? Ja, ich fand's auch. Also, wie gesagt, Holger, war ein gutes Cache. Dein Kopfkino weicht schon wieder ab. Ich sehe das schon. Ja, wir haben vor uns drüber gesprochen. Aber alles kann, nichts muss. Das steht tatsächlich beim Club Harmony. Echt? Irgendwie hast du dich jetzt gerade verraten. Also, wo du überall so hinfährst, ich wusste das nicht. Also Holger, du kennst dich extrem gut aus in der Szene. Also, man gewöhnt sich so an diese Aussagen, dass man schon. Okay. Ja. Apropos Event, siehst du, das passt jetzt. Ja, gut, dass wir das noch hatten. Ne? Jetzt kommt ja das nächste Holger. Event. Das hab ich nicht verstanden. Da war ich echt. Das ist die Hauptschule, sag ich mal. Ich muss das sagen. GC4X4JX. Ja. Das ist gerade böse gemeint, aber da geht auch was an mir vorbei. Also das Event heißt Erste Hilfe am Hund. Event gleich Outdoor, Brücke, ja. Option gleich Indoor. Kleines Treffen im Park von 10.15 Uhr bis 10.55 Uhr. Stopp, das scheint, also 40 Minuten scheint die Grenze für Events zu sein. Ach so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber was wollen die da jetzt machen? Mundbeatmung mit Hunden? Und Herzmassage. Bei fremden Hunden? Du machst doch keine Mund. Ich meine, da haben sich jetzt irgendwelche... Nee, Mund zu Nase. Wieso die sich angemeldet haben, haben doch alle gar keinen Köter dabei. Sag mal, ist da... Ja, wahrscheinlich gibt es da das einen Hund. Das ist ja auch optional. Da gibt es also. Einen Hund und 200 Event-Teilnehmer. Oh, der arme Hund. Die arme Hunde. Nee, also hast du begriffen, was das soll? Ja, ich glaube, das ist einfach... Das ich ein hoffe, das ist witzig gemeint. Ja, also ich will, wie gesagt, ich will das gar nicht schlecht reden. Ich verstehe nur noch immer nicht ganz den tieferen Sinn. Also... Tatsächlich ankündigen. Wie war, hast du die Anmeldung da bei dir? Ja, warte. Kennst du ein Kennwort wieder nicht, ne? Ja. Also Passwort hat 5555. Ist es nicht. Also, dann, Leute, ich habe ein sicheres Passwort. Also wenn ich schon Passwort als Passwort dann nehme, dann dreh die 5 und oben. Dann nehme ich garantiert nicht 555. Sondern entweder 1, 2, 3 oder 4, 5, 6. Aber nicht 5, 5. Das geht ja jeder raus. 1, 2, 3, 4, 5 ist doch das beliebteste Passwort mehr gewesen oder so ähnlich. Oder das dümmste Passwort des Jahres oder irgendwie sowas. Haben wir eigentlich überall noch Verbindungen, dass uns alle überhaupt dafür müssen. Ja, wir sind alle da. Die lässt er noch alle über uns, das passt schon. Ja, alles genau, passt. Alles in Ordnung. Check, ja. Maurer muss sich warm anziehen nächstes Mal im Wald. Ich glaube auch. Ist das was zwischen euch? Weil man sagt ja auch, was sich neckt, das liebt sich. Hm. Das ja, ich weiß ja nicht. Da. Hast du da jetzt rausgefunden, woran das, was das soll? Ja, nee, das hat er ja nicht dazu geschrieben. Übrigens, Event, auf dem ich mich nicht angemeldet habe. Also. Dem Hunde-Event? Ja. Das Hunde-Event? Ja. Könnt ihr euch mal den... Du machst die Events in Winsen? Nee. So. Ja, also ich ja, aber nicht mit Hund. Ach, Winsen habe ich aber also, schon. Wer einen Hund hat, kann den mitbringen, ja. Winsen aber ist schon so die Angstzone lang, da geht so richtig um Hunde, wo ich da wird sicher, verklagt auf Events, das Gefühl. Nein. Das war mal Jörg. Ist vorbei? Ja, logisch. Hast du die jetzt Freunde wieder? Hast du nochmal den GC-Code? GC? 4X4JX. Steht auch da, kannst du nicht lesen? Ja. Der geht dann, klingt auf Monitor, das ist aber nicht zu schwierig. Touchscreen, das sind die Fetttapsen auf dem großen Bildschirm. Ja. Bitte mal eine Lesebrille für Tracer. Da ist beim letzten Mal eine Flasche Bier explodiert und ich habe die abgeleckt. Also die, So, wir haben also neben dem Park ein kleiner Tisch stehen, heiße Getränke und die Option, Kurs Erste Hilfe am Hund. Weitere Details findet ihr in meinem Profil. Ach, das ist derjenige, der macht doch immer diese... Ich glaube, der ist auch einer von denen, die irgendwie mit 20 Mann über Nacht Cash machen. Nein, der macht auch diese Nebenschauplätze-Events. Also der versucht mit den Events einen sozialen Charakter zu transportieren, was er aber nicht das im Event-Listing darf. Nebenschauplätze zum Beispiel finde ich interessant, weil da macht er ja vorher irgendwie so Suppenessen oder sowas dann irgend so einer Suppenküche und dann hinterher eine Führung da irgendwo durch so ein Stadtviertel, wo ich gesagt, das wiederum finde ich interessant, dass du mal an irgendwelche Stellen kommst oder so, wo du sonst nicht hingehen würdest vielleicht. Wobei, also ab davon kannst du das bei Hitz und Kunst auch so machen. Also Achso, hier. Hier steht's. Ich darf es kurz erklären. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Loki e.V. wird uns im Umgang mit den Hundenotfällen stärken und aus das Verstehen von Verhaltensweisen fördern. Dieser Kurs kostet 15 Euro pro Person. Da die alle nicht kostenlos sind, muss er das in sein Profil reinlegen. Okay. Dann finde ich ihn jetzt auch wieder in Ordnung. Das habe ich erst nicht so ganz durchschaut. Okay, aber wenn dann ist das ja auch was für die Leute. Wobei ich mich zwar frage, was das jetzt für ein Geocaching-Event ist, okay. Das kommt nicht rein, Hund kommt du schon. Kannst für alles ein Event machen, du musst halt mal irgendwas Besonderes machen. Ja, aber ich finde es so absurd. Ja, aber das sollte so einen gewissen Bezug lesen. Ja, aber ich finde sowas auch wirklich... Es gibt aber genügend Cacher mit Hund, also... Ganz ehrlich, guck mal, wie viele sich da angemeldet haben. Keiner. Ja, sechs. Ja, aber ohne Hund alle. Ja, es gibt ja einen Hund. Ein Hund ist dabei, der hat dann ein Problem. Der muss sechsmal Herz mal hoffentlich ist das so ein Rescue-Dog. Ganz ehrlich, es ist so lieb und nett, dass er auch gemeint ist. Und ich kann es ja auch verstehen, dass man soziale Komponenten über diese Plattform transportieren möchte. Aber es gibt ja nicht umsonst diese Regel, dass das nicht dafür genutzt werden sollte. Ja, und ob nun Geocacher die richtige Ansprechpartner dafür sind. Es wird einfach absurd. Jetzt gibt es schon wieder die nächste. Irgendeiner ruft auf zu Geocacher gegen Vandalismus. Ja. Ja, Geocacher gegen Stehenpinkeln. Was soll ich noch alles beitreten? Was soll der Schwachsinn? Hm. Die Leute, die da vandalieren auf dem Lost Place oder ähnliches, die werden da sowieso nicht mitmachen. Und Dr. Light ist wieder aufgewacht. Der lebt wieder. Ah. Wie Dr. Light. Ist er unter deinem Mutter hervorgekrochen. Vandaliert auf dem Lost Place. Der Hund könnte auch am Lost Place verunglücken. Ja, das stimmt. Wir leben aber auch in einer Zeit, wo ich die Befürchtung habe, dass wenn da ein Hund und ein Kind verunfallen, dass das Kind verrecken wird und der Hund aber noch ins Krankenhaus gebracht wird. Also vielleicht sollte man ab einer bestimmten Personenzahl auf Outdoor-Events immer so einen Berner Sennhund dabei haben mit so einem Whisky-Fass oder so. Das ist ein guter Ansatz. Aber ein aggressiven. Ein bisschen Spaß muss da rein. Lässt sich drüber tiefe diskutieren. Also. Und dann kein Whisky drin, sondern so eine scharfe Feuersoße. Dass wenn du es geschafft hast, die auf jeden Fall nicht. Genau. Mein Gott, sind die immer alle schnell. Siehst du, da ist es schon. Geocache-Pranken.de, Geocacher gegen Vandalismus. Ja, habe ich jetzt das Banner mehrfach gesehen. Ja, aber hast du mal meinen Text gelesen? Nö. Ja, benehmt euch ordentlich, räumt alles auf und werft keinen Dreck auf die Straße. Das ist ehrlich gesagt normal. Eigentlich führt er das normale Benehmen des normalen Menschen auf und dafür hat er jetzt einen Banner gemacht. Aber das ist so typisch eigentlich. Das ist irgend so ein Ding kommt auf und alle springen auf diesen Zug auf und hauen das da rein. So, mache ich erstmal schon nicht. Weil, hatten wir kurz vor Weihnachten mit der Charity. Jeder hat alles verschlankert. Genau. Da ist noch die letzten Logs von der Webcam. Kannst du mal einen Link posten? Was von Hamburg? Also, interessant sind noch die letzten Logs von der Webcam. Wir können ja hier offen unter uns reden, da ist der Link. Achso, jetzt kann natürlich niemand draufklicken. Du hast doch so ein PC-Code da. Ja, warte, dann müsste ich ja schon wieder mein Passwort raushauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ja, ich hab's ja jetzt. Naja, das müssen wir sowieso. Also für die Leute, die jetzt nicht im Chat sind und nicht hier im Raum sitzen, das ist auf Konserve. Vorlesen. GCQ29W, habe ich das richtig erkannt? Ja, Q29W, genau. Hey. Ich brauche eine Brille. Das ist dieses ständige Lost Place Cachen. Ja. Du bist keine 20 mehr, das wird langsam die Alterssichtigkeit, Holger. Wie, ich bin keine 20 mehr? Mobbst du mich? Guck mal, die ersten grauen Haare kann ich schon von hier erkennen. Hallo? Hallo? Also wollen mal kurz vor die Tür gehen? Oder hast du getuned? Der Chat hat auch so spannende Themen. Klodeckel hochklappen, bevor man pickelt. Und vor allem, wenn man sich selbst kalte Eier, wenn man einen Deckel hat. Also was Dennis also alles ausprobiert, ich weiß nicht. Das Niveau steigt denn Sir oder Westliche sozusagen? Also ich kapier das nicht hier in die letzten. Ach so, das war temporär nicht verfügbar, mit normalen Logs, und dann hat es irgendwann archiviert. Ach, geht's wieder um diese Feuergespuckten. Guck mal, wer dabei ist. Das ist der immer überall erzählt, wie wichtig das ist, sich gut zu verhalten, und der genau die gleiche Scheiße macht wie alle anderen auch. Ihn machen, den Typ ist so interessant, den haben wir einmal gehabt, den lass mal raus. Jörg, ich habe gesehen, du warst letztens wieder auf einem Kreisel. Das fällt sogar mir auf. GC4WFM2. Also heute sind wir wirklich so ein Zahlensender. UFO-Landeplatz. Ja, ich bin auch stolz darauf, Zahlensender zu sein. Es gibt ja andere Podcasts, die sind halt größer als wir. Die wollen noch Höheres, wir nicht. Selbstverständlich. dürfen, die hier gelockt werden. Wenn du da warst, wenn du im Logbuch stehst. Wenn dein Name im Logbuch steht, genau. Von was meinst du gelockt werden? Dr. Leit schreibt, die dürfen die hier angesprochenen Cases gelockt werden. Natürlich dürfen die gelockt werden, sobald er da im Logbuch steht. Du hast doch das Listing gelesen. Nee? Dr. Leit, wenn du Eier hast, dann die kann er ja nicht sehen, außer im Spiegel. Bist du jetzt einfach auf diesen Kreisel rauf oder hast du nur geguckt? Nein, ich war in der Nähe und hab da gecasht in Ahrensburg. Und gefährliche Gegend. Ich hatte wahrscheinlich das Pech, ich werde nicht wieder nach Ahrensburg fahren, um das mal so zu formulieren. Das kann ich verstehen, da wurden so einige Stimmen. Also alles, was ich da zu suchen sollte, war für mich, mir gegangen die Cache, aber es war einfach, ich habe keine Lust, mich vorm irgendein Geschäft an deren Wagenunterstand hochzuklettern, weißt du, das ist schlicht verboten. Ich habe keine Lust, das waren alles Caches, sorry, war einfach nicht mein Geschmack. Also das heißt gar nicht, dass ich schlecht sind, sondern einfach nicht mein Geschmack. Und dann als Krönung, und da habe ich dann wieder mal ein SBA rausgehauen. Reverse-Lock bei der Kamera. Ja, haben sie. Ja. Was ist ein Reverse-Lock bei der Kamera? Die Kamera fotografieren. Ja, habe ich aber auch schon mal gemacht. Achso, wenn die ausfallen. Auf jeden Fall, Betreten des Kreises, ich habe den SBA gelockt, Betreten des Kreises ist verboten. Das ist einfach so. Ich habe die Polizei einfach mal irgendwo gefragt, darf man auf dem Kreisel? Okay, schon habe ich gar nichts erzählt. Das stimmt, das ist aber schon seit Jahren so. Das genau. Ist nicht ganz neu. Und die haben mir ganz klar gesagt, nee, da darf man nicht rauf. Es gibt auch die Straßenverkehrsordnung hier, der ist tatsächlich nicht, der darf nicht betreten werden. Aber befahren anscheinend, oder? Ich habe gerade neulich wieder auf dem Kreisel auf dem größeren frische Radspuren gesehen. Die kommen immer so überraschend. Solange du nicht gesehen hast. Auf jeden Fall haben nach mir dann nochmal 4 DNF gelockt. Plötzlich hatten sie dann alle mal Mut auf was zu locken. Dann kam nochmal, dann hat er das Ding temporär disabled. Dann war das bearbeitet und wieder verfügbar. Und irgendwie als Note hat er schon geschrieben, der Cache, genau, im Listing hat er dann stehen gehabt plötzlich, der Cache liegt jetzt nicht mehr auf der Verkehrsinsel, sondern in der Nähe. Aber die Koordinaten, aber nicht Geld. Ah, cool. Beim Trabi wohl gemerkt. Viel Spaß beim Suchen. Ja, und so ging es dann weiter, kam das nächste Need Archive, weil das natürlich immer noch völliger Schwachsinn alles war. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Die Koordinaten, steht im Chat schon, die Koordinaten wurden dann auf Wunsch des Owners geändert. Da war dann ein Reviewer dabei. Ach, hat er das doch nochmal gemacht. Und hat es dann 17,9 Meter... irgendwo hin verschoben. Also das sind so beratungsresistente Owner. Also es locken 20 Leute, Verkehrsinsel ist scheiße und du kannst dich drauf verlassen, wenn der sein Licht macht, nicht da 4 Wochen später nächste Cash drauf, weil wieder einer das ganz toll findet. Ich werde das nie begreifen, was auf der Verkehrsinsel toll sein soll. Ich verstehe das sowieso nicht. Du stehst auf dieser Verkehrsinsel, machst dich voll zum Affen. Ja. Alle sehen dich. Ich gehe nicht mehr rauf. Ja, aber der Owner fährt da ja auch nicht permanent lang. Also für ihn hat es ja auch keinen Effekt. Du weißt nicht, ob der irgendeinen Satelliten da ausgerichtet hat auf die Insel. Ja, da musst du auch ein Teleskoprohr. Ja. Vorm Altersheim, der sitzt da an so einem Chibo-Teleskoprohr. Ja. Also ich weiß noch, diese Kreise habe ich auch nie verstanden, was das oder der Hammer-Gag sein soll. Ja, wieso? Das hat auch Micha jetzt vor kurzem, der hat irgendwo auf einer Toilette unten, wo er noch ein Write-Note geschrieben hatte. Ein Cache auf einer Toilette. Oh, super unten. Sache. Verstehst du? Nee, ich bin nee. Naja, wenn mal was daneben geht, dann geht es meistens nach unten. Ja. Und da liegt dann irgendwo auch ein Cache. Lecker. Also ich bin mittlerweile auch darauf umgestiegen, dass ich auch, ich suche noch eine Weile und wenn ich merke, dass ein Scheiß Cache, dann gehe ich auf Ignore. Ich habe mittlerweile eine gigantische Ignore-Liste, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Aber Heckenland wird schwindelig, wenn er im Kreisel ist, hier schreibt er gerade. Er macht die nicht mehr. Also ich habe die tatsächlich auch, was, Mixel, ja, was, hier bei mir ist Mixel, achso, irgendwer ist schwer. Ja, André, der kann schon wieder nicht hören, ich weiß auch nicht. Ja, das liegt aber... Der hat das ab und zu. Am Hörer. André und Technik, da zum Weltenprall aufeinander, das kennen wir auch beim Cachen. Achso, okay, weil hier zeigt doch alles eigentlich an, dass wir online sind, von daher. Wer ist der Einzige, der sich beschwert? Gibt's aber auch als Konserve. Gibt auch immer so einen Nörgler. Ja. Er sagt auch immer, die Klettercache T5 15 Meter hoch. Er sagt, nein, die sind immer 15 Meter am Boden im Off. Er war immer mit seiner... Der ist ein guter Spruch, den kann ich noch nicht. Er war mit seinem Waldmoped dabei. Kennt man ja. Also unser Aufruf an die Hörer da draußen. Kreisel ist nicht nur scheiße, sondern ist auch verboten. Ja. Und eigentlich auch ein bisschen dämlich. Lass das sein, das ist scheiße, Kreisel. Ja, auf dem Kreisel muss ja auch nicht sein. Es gibt ja Kreise, die kann man gut angucken. Die sehen schick aus, die sind schön gemacht. Ja, lege ich daneben, ja. Ja, irgendwo daneben. Das muss ich angucken. Wenn ich jetzt bedenke, wenn man von Klecken nach Hintwert fährt. Ein Kreisel kann man gut angucken, der ist schick gemacht. Nee. Ja, das kennt man ja auf den Kreisel. Ja, guck dir den an. Mach das mal, mach den Fahrt von Klecken, fährst du Richtung Hitfeld, der erste Kreisel, der da kommt. bevor die neue Straße anfängt. Also ich gucke mir bestimmt keinen Kreis an. Mach das doch einfach mal. Ich gucke mir doch auch nicht beim Real die neuen Einkaufswagen an. Weil ja, nee, ich würde euch mal auch sagen. Mittlerweile stellen sie auch gerne mal Kunstwerke drauf. Also ich finde so ein paar Kreise auch durchaus sehenswert. Nee, das ist so wie Miniaturwunderland. Such die kleinen nackten Leute. Also sorry, ich gucke mir lieber Kreise an, denen mir einer zeigt, als eine Leitplanke von hinten mit einer Filmdose. Also dann ist ein Kreisel immerhin schon mal was. Also echt schon Fortschritt. Bei manchen Cashes frage ich mich, der muss doch Alkoholiker sein, der muss doch vor Ort merken, scheiß Location, scheiß Versteck und eine Filmdose ist auch scheiße. Das war jetzt dreimal scheiße, da fliegen wir bald aus iTunes raus. Oh, dann also, müssen wir hier ankreuzen. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Explizit. Schöne Idee hier vom Abrocker. Man könnte auf dem Horner Kreisel einen Nachtcash-Multi legen. Ja. Anbieten würde sich auch die Mittelleitplanke von der Autobahn. Da liegen aber schon zwei Fragezeichen, glaube ich, auf dem Horner Kreisel. Da passt nichts mehr hin. Wenn da zwei Fragezeichen liegen, musst du auch noch ein Buch dazu legen. Hm. Hast du das mitbekommen? Einer meiner Lieblingscaches wurde kurzzeitig gesperrt, sag ich es mal. Meinst du Alberich? Oh. Alberich. Alberich, der Zwergenkönig. Der Zwergenkönig. Ah. Und zwar ist der von die Helden, ich will mal so den Helden sagen, aber es ist also wie der Abrocker und die Abrocker. 1 Milliarde Favoritenpunkte. Die sind aber wirklich sehr gut gemacht. Hast du die GC nochmal oder habe ich die? Die habe ich, GC 2586K. Oh cool, 2586K, das ist griffig irgendwie so. Ja. Das gefällt mir. Ja. Der ist aber auch Richtung Frankfurt, oder? Der liegt in der Gegend. Ah, was ist denn da? Jetzt sehe ich gerade. Worms irgendwie. Ja. Das ist irgendwie okay. Kaff. Also ich habe den auf meine To-Do-Liste mal geschrieben, weil irgendwo hattet ihr den schon mal, glaube ich. Kann es sein? Habe ich den eigentlich gelockt? Muss mal gucken. Bei dem war ich noch nicht. Der muss ja neu sein. Nee, irgendwas von Alberich habe ich schon mal irgendwo im Podcast gehört. Achso, hier steht es ja. Der liegt in der Nähe von Bürstadt zwischen Lorsch. Lorsch ist Autobahnabfahrt, wo man abfahren muss. Dann hat man so ein Wäldchen, wo von die Helden, ich glaube, weiß ich nicht, 10 Caches liegen, die wirklich explodieren an den Favoritenpunkten. 200.000 Favoritenpunkte. Auch eine ziemlich mit Cachern gesättigte Gegend zu sein. Und zwar wurde der ja gesperrt. Von einem Reviewer, das finde ich auch schon wieder im grünen Forum. Ein Reviewer namens, in Anführungszeichen, GC-Knecht. Ein Schelm, wer dabei jetzt Böses denkt. Ja, ein Schelm ist ja schon viel wert und denkt dann immerhin überhaupt einer. Das ist einfach, der hat sich den Namen gegeben, weil er für Groundspeak arbeitet. Das ist jetzt auch nicht so schwer zu erraten. Also das macht den Namen jetzt nicht schlechter. Und das sind die Jungs hier oben clever, ne? Mit ihren unaussprechlichen Namen. Ja, aber da unten heißen sie Eigengott GC-Knecht, kriegen gleich immer schon für den Namen ein. Ja, aber hätten sie auch, also wir müssen jetzt mal dazu sagen, es geht eigentlich gar nicht um den Cash an sich erstmal. Nein. Sondern es geht einfach darum, wie mit umgegangen wird. Und ja, ich möchte den ersten Eintrag im grünen Forum, das heißt ja nicht umsonst grün, ich würde es auch grünes Klo nennen, mal vorlesen. Habt ihr das schon mitbekommen? Fragezeichen. Gut, man macht übrigens vor dem Fragezeichen keinen Blank, aber ist egal. Der Cache wurde zwangsweise disabled, weil er nicht den Guidelines entspricht. Ein Reviewer namens in Anführungszeichen GC-Knecht, ein Schelm, wer jetzt Böses denkt, sperrt jetzt auch den Cache für Einträge. Es gibt wohl Abstandsprobleme. Das fällt jetzt nach über 2 Jahren auf und GC, beziehungsweise ein Reviewer, hat jetzt nichts Besseres zu tun, als einen der besten Caches zu disable. Kann man in unserer durchregulierten Landschaft nicht mal 5 Grad sein lassen? Sonst heißt es doch immer Bestandsschutz. Warum nicht hier? Irgendwann ist Schluss mit regulieren. Und da hat auch noch stehen, wo Diskussionsbedarf ist, bin ich nicht weit weg. Ja, das ist aber keine Diskussion. Ich will dir auch mal ganz genau sagen, was das liegt mir am Herzen. Das ist kein Diskussionsansatz, das ist Polemik pur, ohne jeden sachlichen Inhalt. GC-Knecht, ja natürlich, klar, der Mann hat sich irgendwann mal so genannt, weil er es witzig findet, wenn er für GC arbeitet, sich so zu nennen. Ich finde das auch normal. Das vor allen Dingen hat er das eigentlich ganz sauber gemacht. Der hat das Listing gesperrt. Ja, warte, da kommen wir zu. Ich möchte echt auf diesen einen Beitrag, weil er ist einfach so armselig und anders kann ich das auch nicht nennen, dass ich den wirklich einmal durchgehen möchte kurz. Sperrt den Cache jetzt auch für Einträge. Ja, das tut er ja auch nicht aus Spaß, sondern das tut er, weil wieder irgendwelche Schwachköpfe trotz Disabled weiter loggen und den machen. Das heißt, das liegt nicht an GC Knecht, sondern das liegt an der hirnfreien Zone, die da trotzdem meinen, sie müssten gegen Relle Regeln weitermachen. Dann schreibt er hier, das fällt jetzt nach über 2 Jahren auf. Ja, weil wenn man diese ganzen Texte so liest, dann liest es sich auch fast, als wenn er so ein bisschen beschubst worden wäre. Das weiß ich jetzt nicht. Das könnte aber sein. Und dann ist es auch klar, dass es erst nach 2 Jahren auffällt, wenn der Reviewer den selber macht. Wenn es so ist. Es ist nicht so. Also ja, warte, also ja. Wie gesagt, komm mal und lass uns gleich auf Inhalt gehen. Aber mir geht es um diesen einen Beitrag. Wir sind raus. Wir sind genau. Raus. Ja. Dieser Beitrag ging mir sowas von auf den Nüsse, weil das so eine einzige Polemik ist und eigentlich null dahinter ist. Das ist sogar ein Minusinhalt, was er da schreibt. Und dann kann man in unserer durchregulierten Landschaft nicht mal 5 Grad sein lassen. Nee, wenn du damit anfängst, dann musst du nämlich immer 5 Grad sein lassen. Dann heißt es immer Bestandsschutz. Quatsch, es gab noch nie Bestandsschutz. Wenn beschissen wurde oder da irgendwas nicht stimmte, dann gibt es auch keinen Bestandsschutz. Pum. Und dann irgendwann ist Schluss mit regulieren. Schluss in Großbuchstaben. Hat man seine Shift-Lock-Taste geklemmt. Nein, es ist nicht Schluss mit regulieren. Du kannst die Plattform einfach verlassen, dann brauchst du dich da nicht mehr drum kümmern. So, jetzt habe ich mich abgeregt. Jetzt esse ich ein Stück Kuchen und du jetzt darfst. Du ein Stück Kuchen. Ja, das musste ich echt loswerden, weil ich diesen Beitrag. Ich habe jetzt Hoffnung, du redest noch ein bisschen länger. Ich wollte nämlich auch gerade wieder zuschlagen. Nee, tu mir auch einen mit drauf. Nein, das ist so, der Typ hat was von Goebbels. Also sorry, nicht weil er Nazi ist, sondern weil er einfach in einem Text nur hinterhältig versucht, die Leute aufzuhetzen und nichts anderes. Das hat keinen Inhalt. Der hat keine einzige Begründung in seinem ganzen Text. Das nicht. Also, Redstarter verwechselt einfach das temporäre Sperren eines Caches, dass man bei Caches, die massig Favoritenpunkte haben, nicht machen sollte. Da bringt er was durcheinander. Erstmal, GC-Knecht hat es völlig richtig gemacht. Er hat gesagt, hier herrscht ein wenig Klärungsbedarf. Wollt ihr den totalen Cash? Ja, genau. Daher ist hier bis zur Klärung einmal Pause angesagt, ohne bitte meine E-Mail beachten. Alles soweit gut. Ja. Was nicht so gut war, ist, dass dann hier gleich mal wieder einfach der weitergemacht wurde. 10, logischerweise, wenn er ihn zumacht, der Cash ist ja vorhanden. 10, 12 Logs, wie auch immer, dann wurde der Reviewer noch angegangen. Meistens geht das ja dann erst richtig los. Ne? Ja. Wenn der gesperrt ist, dann kommen die alle aus der Ecke und sagen, Dann gab es erst diese Reviewer-Not, dass er ihn jetzt gesperrt hat. Ja. Und dass damit dieses Loggen verhindern wollte. Alles sauber. Ja, von Reviews. Kann man bei jedem Cache machen, bei einem Cache, der 0 Favoritenpunkte hat, genauso wie bei einem Cache, der 3000 Favoritenpunkte hat. Was ich nicht stehen lassen will, ist, dass die Owner beschubst haben. Die haben da nicht hin. Das habe ich auch nicht, also nicht falsch verstehen, das habe ich nicht gesagt. Es las sich so. Ja. GC Knecht hat ein oder zweimal was dazu geschrieben. Mhm. Und direkt danach schrieb einer, ja, haben die denn da beschubst oder was? Und danach schrieb er, das will er jetzt nicht so kommentieren. Also man hätte da die Vermutung haben können, wenn man diesen Text im Grün vorgelesen hat. Mehr weiß ich da ja auch nicht von. Also Fakt ist, diese Installationen sprechen vielleicht nicht unbedingt oder entspringen nicht ganz gern der Guideline-Vorstellung von Brownspeak. Aber diese Installation in einem Wald so anzubringen, dass die niemand bemerkt oder vorher nicht mit der Forstverwaltung zu reden, ist auch unmöglich. Und so haben das die Owner, weil der Geisteshaken ist auch deaktiviert, einfach auch mal in der Stellungnahme zusammengefasst. Liebe Caching-Freunde, bei dem ganzen Hickhack angeblicher Unstimmigkeit unserer Caches ist uns leider entgangen, dass der Geisteshaken die 300 Favoritenpunkte-Grenze geknackt hat. Freundliche Cacher haben uns daran erinnert und jetzt sagen sie halt praktisch danke, danke, danke. Dank auch, jetzt kommt's, der Forstverwaltung in XYZ für das gezeigte Augenmaß, diese Cache-Installation weiter zuzulassen, obwohl sie eigentlich in einem verbotenen Waldgebiet liegen. Leider gibt es unter den Cachern, ich fasse noch ein bisschen zusammen, anscheinend ein paar, die Anstoß an unseren Installationen nehmen, weil sie angeblich diverse Verstöße gegen die GC-Vorschriften gefunden haben. Sorry, also nicht nur die positiven Erfahrungen, die wir hier machen mussten. In diesem Sinne, schöne Grüße, das Team, die Helden. Also ist das Ganze tatsächlich wieder, dass wir wieder zu dieser Blockwart-Mentalität kommen, dass Leute sagen, in den Guidelines steht, sagen wir mal, der Cache darf nicht vergraben werden und hintenrum den Reviewer anschwärzen. Und der Reviewer muss sich dann natürlich um diesen Fall des Falles annehmen. Der muss handeln, das hat er getan, genau. Genau. So. Also mich ärgert auch wirklich nur dieser Text, weil das ist für mich ein Paradebeispiel für, deswegen auch dieser, das ist wirklich, es hat gar nichts mit Nazitum zu tun, aber das ist so Reichspropagandaminister. Das ist geschickte Formulierung, ohne jede sachliche Diskussion, ohne jeden Inhalt, es geht nur darum zu hetzen. Und das ist gleich der erste Beitrag im Grünforum. Es geht nur darum, wieder gegen die Reviewer zu schießen. Ohne sachliche Begründung, das ist das Schlimmste dabei. Der hat überhaupt nichts in der Hand. Aber der formuliert das. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er das aus Versehen macht. Denn der geschickt, das ist ja auch geschickt formuliert. Wenn du das erste Mal drüber liest, denkst du, er hat ja eigentlich recht. Wenn du da mal genauer liest und drüber nachdenkst, fällt dir auf, dass der gar nichts hat. Nein, das ist genauso. Die gibt es ja auf beiden Seiten. Die einen, die das verteidigen, weil der verteidigt den ja, weil er ihn gut fand und auch so viele Favoritenpunkte hat, ist genauso fanatisch wie derjenige, der sagt, dieser Cache entspricht nicht 100% diesen Guidelines. Und diese treffen sich. Der eine trifft sich jetzt im Forum und der andere hat sich beim Review gebracht. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt dieses Parfüm haben, ich mache den die... Holger! Ich muss weg. Bleib bitte auf Niveau. Nee, aber der hat mich einfach aufgelegt. Da muss ich dann auch mal ablassen. Ja, Grünhölle ist dann ja auch so. Aber der hat, ich glaube, auch die Antwort darauf schon bekommen, indem man ihm mal gesagt hat, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Ja? Er verwechselt hier einfach zwei Dinge und... Hoffen wir das Beste für den Cash. Ihr habt ihn noch nicht gemacht. Ihr wart noch gar nicht da. Wir haben hier ganz gespannt gelauscht. Achso, ihr habt gegessen. Gar nicht. Nein, nee, ich nicht. Also Knutsch hier rum? Sagen wir nicht. Hättest du gerne. Du hast hier aber auch schon. Ich mag es, wenn Holger vorliest, hier steht im Chat. Die ersten Bande werden geschlagen. Ja. André und ich, seitdem wir damals bei dieser Tour an diesem... Ein Mann fällt über den Apfeltag. Also Herr Maurer hat recht, der liegt mir wirklich quer, ja. Vielleicht ist der Typ auch sonst ganz in Ordnung, der da im Grün vorgeschrieben hat. Dazu muss ich nochmal ganz klar sagen, mir geht es immer nicht unbedingt um die Person. In diesem Fall ärgert mich das schon, aber eigentlich geht es mir immer um die Sache. Und diesen Artikel finde ich einfach gruselig, weil er fies, geschickt gemacht ist und nur gegen Reviewer schießt, ohne dass das wirklich begründet wäre. Denn der GC Knecht, ich habe immer das Gefühl, das wissen immer noch nicht alle. Man muss aber klar dazu sagen, es gibt auch nur ein paar Reviewer, die archivieren. Das ist nicht so, dass die durch Deutschland fahren und sich welche raussuchen, um die zu archivieren, sondern die sind einfach fürs Archivieren zuständig. Punkt. Genau, und die haben auch eine Quote. Ja, genau. Planerfüllung. Ja, genau. Und wenn die nicht genügend archiviert haben, dann kriegen die Druck. Ja, mittlerweile fliegen ja Reviewer auch mal raus. Ja, siehst du, genau. Werden weggemobbt. Und die schießen dann jahrelang auf Twitter weiter gegen ihren Alten. So ist es. Arbeitgeber, hätte ich fast gesagt. Ja, ist ja auch ein Vertrauensverlust. Du arbeitest dir da einen ab, hast natürlich auch eine gewisse Stellung und plötzlich bist du wieder ein Geocacher. Das ist ärgerlich. Ja. Ja, wenn du dir dann einen abgearbeitet hast, aber es gibt ja auch Leute, die kurz bevor ich rausgeschmissen werde, würde ich mir nochmal sämtliche Pfeilkoordinaten ziehen oder so. Nee, der Account wurde eben gehabt, bevor er rausgeschmissen wurde. Das ist ja ärgerlich. Tja, Groundspeak hat wohl den gleichen Takt wie du. Sollte man immer eine Sicherungsdatei haben. Die lernen dazu, die Amis. Ja. Spät, aber die lernen dazu. Das ist ärgerlich. Aber nicht, dass er das machen würde, aber es ist natürlich so. Es überwiegt natürlich auch die Enttäuschung. Klar. Wir ist machen ja Podcast, deswegen stehen wir über einem höheren Level. Ne? Ja, also glaub mir, alleine für die Goebbels-Vergleich kriegen wir schon wieder, da kriege ich schon wieder. Was sagte mir mein Chef? Der ist ja witzigerweise Geocacher. Oh Gott. Ja. Mein Geschäftsführer ist Geocacher. Das ist vielleicht auch gar nicht gut. Der weiß auch von dem Podcast. Ich sag, ihr macht euch da aber auch eine Menge Freunde. Ne? Ich sag, ja, hast du bestimmt nicht ganz unrecht. Aber manches muss auch einfach mal angesprochen werden. Sorry. Und wenn man mal übertreibt, dann muss man halt auch mal übertreiben. Punkt. Wollen wir noch das Thema Geocaching und Kommerzialisierung Teil 1 machen? Ja, ich hatte gerade noch einen vorher, dass wir den mal weg... Achso, übrigens, ich hatte ja tatsächlich noch mal wieder Drohungen bekommen. Nein. Wo wir das gerade so kurz hatten. Ich glaube, du sollst meine Kontaktdaten doch wieder runternehmen. Nee, ist gut, dass du das alles kriegst, weil du... Ja. Nee, über Facebook tatsächlich. Es hat einer irgendwo gefragt, er hätte so eine Schiebeleiter, so wie ich die auch habe, diese Ausziehleiter. Ja. Und da wäre unten der Fuß kaputt und er sucht einen Ersatzteil, sowas da. Und das erste, was da wieder kam, irgend so ein, ja, ich sag's mal nicht, irgend so ein Gestalt kam erstmal, ja, wie ist das ja lächerlich, wie kann man mit der Vieh so einer Leiter irgendwelche Fünfer-Cache machen? Ach, öffentlich, also nicht so im Chat angeschattet, sondern. Nein, so öffentlich, als Beitrag, ja. Da habe ich auch drunter geschrieben, ja, ich finde jetzt die mit 15 Karabinern 4 Meter Baum hochgehen, eher noch lächerlicher. Ja. Oh. Das würde ich mich ja nur trauen, weil ich so weit weg bin. Und Alter, ich habe mir jetzt mal seinen Account angeguckt. Ja, wieder so. Zieht ja gleich mal den Abseil. So ein 22-Jähriger, wo die Hormone noch aus den Ohren fließen, weißt du. Ist schon so ein Auftreten auf seinen Bildern wie so der Sportgruppe. Irgendwas. So. Ja, das weiß ich schon. So ein ganz harter Rochen. Und jetzt hast du Angst, ne? Habe ich auch drüber geschrieben, jetzt geht mir aber echt die Düse. Ja. Sieht aus wie so eine Geschlechtskrankheit oder so? Nee, so richtig wie so, also jetzt ohne die politische Orientierung zu kennen, aber so optisch wäre Sportgruppe Hoffmann, wirklich so. Ja, so richtig knallharter. Die klettern, der kommt, Sechs sind wohl da und da klettern sie wohl. Da haben sie doch die wie heißt das hier? Nur gucke mal da. Sächsische Schweiz und da klettern da sie wohl. Da kann man aber sehr gut klettern, da habe ich auch schon gesehen. Der Typ kann bestimmt auch super klettern, aber deswegen muss ich doch nicht einen volllabern, weil er eine 4 Meter Leiter hat. Das ist sowieso mal so, ne? Also wenn du mal bei Facebook so quer liest, ja. Da gibt es so einige, da denkst du, ziehen die jetzt in den Krieg oder gehen ja. die geocachen? Ja. Und dann wird sich gerühmt, ja, ich habe da jetzt eine Location ausgespäht, da ist zwar der Dachschutz, aber ich hatte ja meine Tarnklamotten an, hat er sich also Tarnklamotten angezogen, also rein in die Location, hat sie ausgespäht. Jetzt frage ich mich, für was? Wenn er da einen Geocache will, dann muss ja jeder Geocache an die Dachschutz. Aber du wirst lachen, das ist, also bei Facebook mache ich auch schon nicht mehr so viel. Das zählt die Mehrheit. Da kamen 7 oder 8 Beiträge und ich glaube, ich war der Einzige, der mal überhaupt was zur Sache geschrieben hat, also dass man da wohl keinen Ersatz dafür kriegen wird, weil das ist ja die Billigleiter. Eine vergleichbare Leiter von der Qualität kostet immer fast 300 Euro. Das ist diese, die es beim Lidl und beim Aldi ja immer gab. Die ist extrem billig und wenn die kaputt geht, schmeiß sie weg. Ja, dafür ist sie auch ausgelegt. Dann kaufst du eine neue. Ja, aber ich war auch der Einzige, der echt was zugeschrieben hat. Alle anderen regen sich jetzt nur darüber auf, ob man damit T5er macht oder nicht. Wenn ich damit T5er machen kann, dann mache ich den damit. Punkt. Mein Gott, das ist drauf geschissen. Also, den Weg ist das Ziel, egal wie man hinkommt. Hauptsache, du stehst im Logbuch. Ja, wenn du die Dose runterschießt. Ja, aber der war so, das ist so dieses typische, ich sag mal, ich mach ja Vorurteile. Ich 25 arbeitslos und alle seine Kumpels auch und jetzt laufen sie alle mit Schwanzvergleich Länge durch ihre Stadt und gucken, wer den längsten hat. Und wenn dann einer mit der Leiter kommt, dann ist das natürlich sowieso der ärmste Willi. Genau so diese Typ war das. Man muss das so sehen, der hat wenigstens das Geld, sich eine ordentliche Leiter zu leisten. Naja, ordentlich anscheinend ja nicht, sonst wäre sie nicht. Er hat ja keine, er muss ja klettern. Ja, der weiß, was mit der Leiter gemacht wird. Aber Facebook ist auch nicht mehr sein. Ich bin ja Fan vom Wendler und der hat ja seine ganzen Einträge aus. Hat man noch gar nicht so rausgehört irgendwie. Hat man noch gar nicht so gehört? Nee. Aber so eine gewisse Ähnlichkeit kann man nicht jetzt doch feststellen, wenn er immer so weiterredet. Ja, danke. Stimmt. Ja. Danke. So ein Profil sieht er immer ja, so sehr ähnlich. So ein Hühnsonnengebräunte Stangenschwuchtel. Ja. Ja, Jungs, ihr solltet euch mal merken. Das Braunfeld bloß. Rasierte Brust ist wieder in, ja? Aber du, so bevor ihr, ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Bevor ihr anfängt zu schmusen, aber wo du bei viel Geld bist, da haben wir das nächste Thema hinten dran. Boah, ich kriege die Sachen heute durch. Ich zieh das knaller durch. Du ziehst dir dein Team durch. Ne? Sonderangebot, Lost Place Geocoin, vollständige erste Auflage. Für 995 Euro bei eBay. Nee, so ein billig Scheiß will ich nicht. Nee. Das Gute ist, 995 Euro und noch 6,90 Euro Versandkosten. Ja, natürlich. Natürlich. Also Versand kostet auch was. Das muss man als Käufer auch mal sehen. Man kann das nicht kosten. Ja. Es gibt so echt Sachen, wo ich immer denke, hat aber keiner geboten. Ihr seid doch alle nicht ganz dicht. Ich muss mal draufdenken. Wie komme ich da überhaupt von Evernote aus rauf jetzt? Ja, ist doch aber überall so. Das war doch genauso mit dem Hornbach-Hammer. Konntest für 20 Euro die limitierte Ding da im Laden kaufen, jetzt bei eBay 175 Euro wollen sie haben. Ich klicke mal auf die Beobachtung. Du kannst auch nur einen Nagel mit in die Wand kloppen, oder? Ja, das Ding kannst du nicht mal in die Wand kloppen, das kannst du nicht an die Wand hängen. Das ärgert. Da kriegst du noch ein Zertifikat dabei. Scheiße, jetzt würde ich ja gerne mal drauf gucken. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wisst ihr, wie das gut. Ich nutze mal die Pause, weil ich wollte unbedingt noch mal jemand grüßen heute. Und zwar nämlich Lura97. Der Louis, der ist ziemlich krank. Und an dieser Stelle wollte ich ihm einfach mal alles Gute und gute Besserung wünschen. Was hat der denn? Ja, ein paar kleine Wehwehchen muss an dieser Stelle nicht beigetreten werden. Aber ich glaube, sie hören uns zu heute Abend. Und an dieser Stelle viele Grüße. Die hören uns zu. Die wollen nie kommen. Nee. Die haben aber gefragt. Aber wollen, das ist ja auch was anderes. Du könntest ja auch so einen Coin mitnehmen, hier so eine Schokocoin. Ja, gute Besserungswünsche. Das mache ich bestimmt, auf jeden Fall. Oh Scheiße, ich komme nicht drauf. Deswegen ja, weil die Aktion vorbei ist hier. Nee, die kann ich gucken. Die ist nicht vorbei. Die läuft 30 Tage und die war vom 24. Januar. Echt? Ja. Dann brauchst du einer Geld. Und dann hat jemand geboten. Ja, ich komme da jetzt nicht drauf. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendeiner irgendwas geboten hat. Also 995 Euro. Ihr könnt ja mal nachgucken, ob das einer findet. Das steht auf eBay unter Lost Places Geocoin - vollständige erste Auflage. Vielleicht kann ja einer im Chat mal zwischendurch gucken. Komme ich so nicht drauf. Also ich fand es echt interessant. 995 Tacken. Also wenn er die verkauft, fange ich an, hier meine Coins auch mal zusammen zu poolen. Also, wo wir gerade beim Thema sind, ich muss so lachen, weil ich das Foto hier gesehen habe. Guck mal hin. Der Text Geocaching und Kommerzialisierung Teil 1. Zu finden auf geheimpunkt.de. Geheimpunkt und dann den Punkt und dann .de. Das hattest du aufgenommen. Und jetzt, wenn ich dieses Foto hier oben sehe, dann sehe ich 30 Leute, die mir irgendwas verkaufen wollen. Ja. Hier wird mal darüber geredet, gibt es auch einen Interviewpartner, den du wahrscheinlich kennst. Ach, das Gründelchen-Interview. Fand ich auch sehr geschickt, dass ich den einzigen, der damit Geld verdient, als Interviewpartner dazu nehme. Also, der ist ja nicht vorbelastet oder so. Ich finde einen Absatz da so richtig bezeichnend für diesen Artikel. Bei Geheimpunkt möchten wir andere fürs Geocaching begeistern. Gleichzeitig vermitteln wir den richtigen Umgang mit Cache und Natur. Unsere Touren setzen auf selbst angelegte Caches und Steine stehen damit für hohe Individualität. Während der Touren versuchen wir Werte des Geocachings zu vermitteln. Werte des Geocachings. Oh, ja, ich bin wieder da. Müssen wir gleich mal drüber reden. Ja, das Werte. Ja. Erfahrungen mit Geocachern, die vorsätzlich anderen die Tour vermiesen oder die Natur gefährden wollten, haben wir noch nicht gemacht. Kommt noch. Zeit wird's. So, und jetzt wird's eigentlich Zeit, man muss das Ding auch abschließen. Darunter dann den Preis 89,90. Und ein Gründel dazu, oder was? Ein Schnäppchen. Ja, aber habt ihr das in letzter Zeit so? Also es gibt so viele gefakte Blog-Einträge, wo irgendwas verkauft wird. Ja. Und alleine dieses Bild hier oben würde mich total abschrecken. Weißt du, das sieht so aus und nach der Tour nochmal, ja schön, und da ist der Cash und hier haben sie nochmal einen Gutschein über 10% und da hinten ist eine Heizdecke, heute nur für 899, sonst 8573 Euro. Übrigens, das Ding steht noch drin und es gab wohl drei Preisvorschläge. Nee. Ich sehe das jetzt gerade bei mir hier. Das ist wie bei uns in der Disco. Heute billige Getränke. Eine Cola 2 Euro, zwei Cola 4,50. Was? Das ist auf dem Bildschirm nicht. Also es steht noch zum Verkaufen. Wer also noch günstig Coins kaufen will, sollte auf eBay mal gucken. Das ist ja cool. Nee, aber dieses Geheimding ist also auch ist schon ein kommerzieller Blog? Das Geheimpunkt ist eine kommerzielle Seite, die Team-Events. Und die unterhält sich, Moment, damit ich es richtig verstehe, und die unterhält sich mit einem, der kommerziell im Geocaching Bücher verkauft, darüber, ob kommerzielles Geocaching okay ist. Genau. Nee, das finde ich also entspannt. Und jetzt rate mal, zu welchem Schluss sie kommen. Also ich denke, also das fällt mir schwer, da muss ich drüber schlafen. Da kann ich jetzt so nicht... die sind so lächerlich, also das ist einfach nur noch echt... Ich fasse es zusammen, die Kommerzialisierung ist eine Bereicherung für unser Hobby. Ja, und geheimpunkt.de würde ich jetzt nicht als Bereicherung sehen. Also ich finde das Programm so gut. Ich bin hier gerade mal rumsurfen. Da gibt es die Agentensuche, die Kanusuche, die Suche nach Wunsch, die Nachtschatzsuche. Die Suche nach dem richtigen Partner. Also ich finde, sie hätten da jemanden fragen sollen, der neutral ist. Weiß ich nicht. Hohecker, so. Oder in der Richtung irgendjemand, der so gar nichts verdient mit Geocaching. Ja. Ja, warum auch nicht mal so einen Geocaching-Store fragen? Ich meine, du musst doch als Geocacher zumindest das Gerät bedienen können. Also musst du doch ein IQ über Knäckebrot haben. Und ich kann doch nicht ernsthaft versuchen, so ein scheiß Interview da als realistisch hinzustellen. Sorry, aber... Das hätte ja noch keinen interessiert, wenn es nicht wieder durch Facebook übertragen. Ja, aber es ist doch einfach lächerlich. Und da halten sich zwei, die Geld verdienen wollen, darüber, ob das sinnvoll ist, Geocaching zu kommerzialisieren. Ganz toll. Also ehrlich, das ist doch absurd. Gut, dass du das auch so siehst. Ihr seht das anders? Ja. Gut, ich kriege da jetzt wieder ganz böse Kritiken für, aber ich finde es echt absurd. Ich bin für Kommerz. Für die Kommerzbank. Also Moment, nicht falsch verstehen. Du wirst lachen, ich habe doch nicht mal was gegen Kommerz. Also ehrlich nicht. Ich finde das gut, dass es Geocacher-Läden alles gibt. Das stört mich überhaupt nicht. Was mich stört, ist so ein dummes Gelaber. Wie in so einem, was soll dieses Interview? So ein Witz. Deshalb habe ich auch nicht gelesen. Ja, ich reg mich auch schon wieder viel zu sehr, aber ich wollte mir das abgewöhnen. Ich dachte, ich bin alt genug, aber... Manche Sachen regen mich immer noch. Komm, trink noch so einen Red Bull Whisky hier. Und dann. Ja, das dürfte. Ja, aber der Gründel ist doch Papst, genau. Ich habe auch bis der heute Papst nicht verstanden. Ist in Lüneburg. Es wurde jeden geschossen, der Geld verdient will mit dem Geocache. Nur der Gründel, da war das immer okay, von Anfang an. Dieser Satz, das hingekriegt hat, ist mir. Ja. Gib mir tatsächlich mal ein Whisky rüber. Jürgen, dieser Satz ist total geil. Muss mir jetzt echt mit oder ohne Glas? Glas wäre ganz gut dazu. Ohne, nimm den Strohhalm, der unten liegt. Das macht er immer so. Der Strohhalm. Was? Cola steht da nicht mehr, ne? Muss ich mir holen, ja. Ja, egal. Du kannst Red Bull nehmen, ist das gleiche. Danke dir. Schick da so einen Club, da steht da so ein Clubgetränk. Hier ist keine Cola. Ich habe noch Cola. Ich habe übrigens den nächsten coolen Satz gefunden. Ist Kommerzialisierung deshalb etwas Negatives? Nein! Jetzt pass auf, der Zufluss an neuen begeisterten Cachern ist Teil der Entwicklung. Das ist vergleichbar mit anderen beliebten Nischensportarten, wie ich beispielsweise Skaten. Boah. Skaten. Boah. Wie Sprayen. Es kommt mir hoch. Demnächst gibt es ein Skate-Multi. Es gibt tatsächlich, es gibt da so ein Where I Go. wo du schnell von Punkt A zu Punkt B und wieder zurück musst in einer gewissen Geschwindigkeit. Und wenn du das nicht schaffst, bist du draußen. Okay. Also kannst du auch rumskaten. Wo habe ich den jetzt gerade? Ach, wollte ich noch machen, habe ich noch nicht gemacht. Den Biathlon-Cache in Winsen. Den Biathlon? Liegt hier Schnee? Der ist relativ neu, der ist von Elbe 2910, glaube ich. Der heißt aber nicht Biathlon Cache. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, Halfo und Maurer haben den gerade kürzlich gemacht. Es geht aber auf jeden Fall um Biathlon. Ist lustig gemacht, kannst du auch schön auf Inliner da längs laufen. Okay, musst du auch schießen. Das ist ja anstrengend. Ja, zum Ende. Es gibt noch das Programm für Android GPS-fähig. Damit kann man sehr gut cachen. Ja, lustige Idee auf jeden Fall. Fällt mir dabei. Ja, gibt es noch die 2-Stunden-Grenze? Wird gerade aufmerksam gemacht, nicht, dass du wieder Start stoppst. Nee, wir haben jetzt noch... Das wurde uns beim letzten Mal angekreidet, Jörg. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben da wirklich... 5 Stunden haben wir noch, was? Nein, wir sind bei den Schlemmerkechern da wirklich so extrem raus. Ja. So, und jetzt sind wir zu Ende und tschüss. Ja, weiß ich. Diesmal wollte ich das noch eine halbe Stunde vorher... Nein, wir müssen uns verabschieden bei unseren Hörern. Ja, nee, klar. Das war letztes Mal. Ja. Das fiel mir selbst auch, als ich da mal reingehört habe. Ja, manchmal ist das Leben hart. Ich würde gerne, kann man auf unserer Website eigentlich so Umfragen machen? Ich würde dieses Klöckner-Coin-Ding nochmal aufgreifen wollen. Bei 5 Stunden, ja, also ich denke auch, mehr als 5 Stunden brauchen wir auch nicht. Also. Es gibt aber auch clevere Geocacher. Dr. Linsen, was? Die Bretter, die die Welt bedeuten, heißt er, siehst du? Ja. Genau. Der Chat ist geil, also ich sag ja mal, manche haben ja gesagt, die dürfen nicht so auf den Chat eingehen. Ja, mag sein, aber ohne Chat wäre dieser Podcast nicht die Hälfte dessen, was er ist. Also von daher. Das ist wohl wahr. Hm. Es gibt aber übrigens auch clevere Geocacher. Das ist nämlich bei einem Event, das ist wirklich gut. Prost. Ja, Mahlzeit. Ja, was machst du, wenn du als Geocacher von der einen Stadt in die andere ziehst? Und die Sachen müssen raus? Ey, du stehst doch nicht so auf dem Schlauch. Ich mache ein Event! Ja. Ach, das da Ding hier. Ja. Das finde ich schon wieder so geil. Also das nervt mich richtig, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ach, hier in Hamburg war es, ne? Das ist, müsste ich mal kurz. Ja, ich. Hamburg, Bremen oder so, glaube ich. Ja, irgendwie so. Das ist war das nicht nach Hannover? Oder Hannover? Das ist, allerdings ist das, also die Ownerin ist mir durchaus bekannt. Da war ich tatsächlich ein bisschen erstaunt. Das hätte ich jetzt bei der gar nicht so. Also da glaube ich nicht, dass so ein Punkt so bei ihr. Das nee, das meine ich auch nicht. Ich finde diese Idee. Das ist einfach nur eine lustige Idee, weil du kriegst ja immer Leute, die da hinkommen. Sie schreibt ja rein, ist ein Event, ein Abschiedsevent. Ja. Genau, das geht nach Bremen. Ein Abschiedsevent und alle, die dich kennen, können nochmal Winke Winke sagen. Mhm. Oh, Winke, da krieg ich Pickel auf den Spargel. Können sich, ja, ist kein Winke Winke Event, dauert länger als eine Viertelstunde so und so. Das war klar, dass du jetzt wieder Kopfkino hast. Leo, ernsthaft, also diese Winke Scheiße, ich finde Events schon immer schwierig, weil die einfach schon mit Cash wenig zu tun haben. Deswegen finde ich gut, dass ich da Punkt gebe. Aber so völlig absurden Scheiß, was dann auch. Oh, da treffen sich zufällig zwei Geocacher, geht zusammen auf Klo mit dem Event vorgemacht. Das könnten wir eigentlich könnten wir hier jedes Mal ein Event reinstellen. Hier unten habe ich auch schon gedacht. Wir haben ja auch ein Event. Überlegt mal unsere Hörerzahl. Wir könnten mittlerweile ein Mega-Event draus machen. Das war doch letztens auch bei diesem. Jeder darf locken, wo er mithört. Ja, genau. Stimmt, wir geil. Haben. Aber ich glaube nicht, vielleicht ist es doch. Das freut André wieder. Ja. Wir werden mal Review befragen, ob ich die Punktzahl einstellen darf. Ich höre mir die anderen noch alle an, die anderen Podcasts, und kann ich da alle nachlocken. Das dürfte jetzt möglich sein. Neuerdings ist doch, wenn mehrere Events sind, darfst du die zu einem zusammenfassen. Genau. Und da hast du einen Mega. Genau. Und da dürften wir dann das hinkriegen. Naja, live haben wir nicht ganz so viel. Ey, komm, wenn wir ein Event machen, da kommt keine Sau. Ja, das stimmt. Das ist dann so, als wenn ich auf einer Insel ein Event mache, so nach dem Motto, ich bin da, hier bin ich mal, ich mache mal ein Event. Was wir machen, weiß ich auch nicht. Komm mit. Ja. Naja, wir können ja schon mal anmelden. Wir werden ja jetzt also ein Hörertreffen machen. In der Telefonzelle in der Nähe von Tippitappi. Achso, ich dachte im Schützenverein. Nee, wir haben ja gesagt, die Telefonzelle reicht bei denen, die kommen, und wir werden dann bei diesem komischen Tippitappi-Tupper da. Aber ihr bringt mich jetzt auf eine richtig gute Idee dann mit diesem Umzugsevent. Ich mache ein Feuerholz-Schlag-Event. Ich habe noch solche Tanten im Garten. Wer Feuerholz haben, wir müssen ihn bloß umlegen. Brauchst du nur behaupten, da wäre irgendwo Lost Place, dann legen die das von alleine um. Oh, jetzt habe ich mich verlesen. Ich wollte gerade das fliegende Flitzer-Event ankündigen. Ich dachte, das ist ja cool, weil Speed-Event. Dachte, man trifft sich im Stadion, Klamotten runter. Einmal über die Bundesliga. Aber nur mit blauer Mütze. Und dann hinten liegt ein Logbuch. Aber du brauchst ja heute kein Logbuch mehr. Aber dabei ist das fliegende Flitze-Event. Es geht zwar auch nur 30 Minuten. Ist das eigentlich Trend, Events neulich so irgendwie so 30 Minuten? Ich weiß auch nicht. Also ich würde zu keinem Event gehen. Das ist für mich kein Event. Ich wollte sagen, ich muss da mindestens eine Stunde sitzen können und mich mit Leuten unterhalten. Was will ich denn da eine halbe Stunde? Dann komme ich doch nicht mal zum Unterhalten und so bei meinem Redebedarf. Stell dir vor, das geht nur 30 Minuten. Mauer, du darfst auch den Weinusbaum nehmen. Dann sind die 30 Minuten schon rum. Da ist die Stimme gerade warm geworden und dann ist es schon wieder zu Ende. Das geht gar nicht. Das geht nicht, ja. Aber das ist eine Idee, das fliegende Flitzer-Event. Nee, das sollten wir mal machen. Muss da immer ein bisschen, also das muss länger sein. Und irgend sowas in die ja, Richtung. Du kannst ja auch länger über das Spielfeld rennen. Ist dann vorbei, wenn der Ordner nicht fängt. Ich meine, ich bin nicht unbedingt der Letzte, der gehen muss. Das macht ja schon immer, ne? Die Dike-Kämpfe und Hacker. Aber kurz davor möchte ich schon noch sagen. Oder Sandra und Thorsten. Wir sind auch immer lange da. Ja, aber mein Dritter, da ist ja schon, die ist hart. Ja? Ja, doch, die bewundere ich dafür auch, das muss ich sagen. Das sage ich jetzt aber nur, wenn sie zuhört. Also, würde ich gerne mal beobachten. Wenn sie aus dem Chat raus ist, dann lässt er. Ja, dann natürlich. Nö, die waren auch, also viele waren die denn noch da, als wir da bei dem Event, bei Lab, oh, bei ja, da, das Lakai-Event. Lakai, ja. Lab Better. Wie ist noch das Fachwort? Lab Better. Volontier. Nee, das Bartentier. Nee, das war ein Lakai gewesen. Volontier, das Französisch. Die ist ja angestellt. Stimmt, Volontier. Aber ansonsten waren da so viele Volontiers. Froschenkel, ja, genau. Da ist ja so da Hall of Fame von für uns abgefallen. Wie heißt da haben wir unsere beiden Bayern wieder klar. Arschloch. Die haben auch nicht berichtet, übrigens, wie der Lapskaus geschmeckt hat. Der führt nicht ein. Kennst du das? Ja. Vielleicht können sie nicht mehr reden. K gegen das F aber sie haben ihn gemacht. Ja. Und war das Ding zu sehen. Wir haben übrigens auch kein Fach. Sehr lustig. Ja, stimmt. Die kommen ja im Mai hier hoch. Vielleicht schaffen wir es ja, sie zu treffen. Mal gucken. Achso, ich rede von den die Bayern. Ja. Die trauen sich hier in das. Ja, der halber Bayer. Na, der norddeutsche Ausgebayerte und sein Kupi kommen. Die singen ja zusammen, das habe ich auch nicht ganz verstanden, im Kirchenchor der Bundeswehr? Nee, Kirchenchor nicht, Quatsch. Wie heißt das hier? Chor der Bundeswehr. Kirchenchor der Bundeswehr. Lass das doch, warte mal, nee, das ist aber, das war irgendwas mit Kirchen. Was ist denn das? Das ist genau? Der Kirchenchor des Artilleriekommandos Nord. Nee, aber das ist immer die heißen aber irgendwas mit Christen oder Schuss so. Langsam ich glaube, das ist kirchenmäßig so. Ich weiß es nicht ganz genau, muss ich nochmal nachgucken. Kannst du dich da bitte vorher informieren? Also, dass es Kirche ist und nicht irgendwie was anderes. Nein, es ist vom Militärseelsorge, siehst du, genau. Das ist der Chor der Militärseelsorge. Okay. Also irgendwas Sakrales. Nee. Ja, naja, halt. Ja. Die sind alle bewaffnet. Ja. Keine Ahnung. Das heißt ja nicht, das heißt ja nur, dass die da arbeiten und singen. Wir werden uns die angucken. Wie? Bei den Chor. Wir lassen uns vorher erstmal, also den Chor. Wie viele Karten haben wir? Ich dachte, erstmal vorher Fotos schicken. Na, wir setzen uns ins Publikum und rufen immer Buh. Er ist ja nur eine Bayerin und ein ausgelagerter Norddeutscher. Wir setzen uns ins Publikum und rufen Wendler. Also wir haben mit denen immer, wir sind immer mit denen so ein bisschen, die meinen, sie würden auch die Weltherrschaft anstreben, aber das ist so ein kleiner bayerischer Weit Podcast. Weit von entfernt, ja. Die haben fünf Hörer. Bei was? Ein kleiner bayerischer Podcast. Ich habe das Risch, bei bayerisch. Was ist das? Bayern? Aus Bayern. Wo ist das? Bayer? Podcast aus Bayern, ja. Ist das dieses, wo man da durchhuscht, wenn man nach Italien fährt? Ja. Da, wo man andere Sprache spricht auch. Genau. Also, das ist dieses Monarchieland, wo immer haben die nicht eine eigene Währung? Die haben doch auch eine Pkw-Maut da schon, glaube ich, oder so. Ne? Die brauchen doch keine Werbung. Die Familien arbeiten doch alle in den gleichen Firmen. Das ist doch da so. Ach, die haben alle den gleichen Nachnamen. Ja. Die sehen alle gleich aus. Und der Bruder und Vater sind gleich mal das Gleiche. Ja. Ja, die sind außerdem so im Exportgeschäft tätig. Die exportieren vor allen Dingen Minister. So wie Stauber. Ja. Ja. Also Leute, die auch... Ne? Die Doktoren haben sie nicht so viele, das sind mittlerweile alle wieder abgeschafft. Wenn man da am Bahnhof in den Transrapid einsteigt, ist man quasi schon mit dem Flugzeug abgehoben, bevor man überhaupt, ich erinnere mich, Ja, genau. Ja, das kommt alles, weil die halt, ne, da hat einer eine Doktorarbeit geschrieben und die schreiben mal ab, soll da Intelligenz kommen. Ne? Eben. Ja. Ich wollte eine Doktorarbeit über Plagiate schreiben und dann alles nur zusammen kopieren. Ja, da bist du Bayern richtig. Ja, das war auch mal ein geiles Thema. Wollte dir das Blatt abgeben. Jungs, die haben schon viel zu viel Sendezeit. Ja. Also, wir können ja nicht jeden erwähnen, ja? Nee. Nicht? Nee. Nein. Okay. Nur, die kriegen nur so viel, wie sie sonst groß sind. Rufen die Schweriner auch noch an, dann wollen die auch noch genannt werden, weil wollen wir alles nicht. Wo war der denn stehen geblieben? Kommerz. Also ich bin gerade bei Hasenfürzchen, sorry. Nee, bei Kommerz. Warte, da kommt noch ein paar mehr. Bei Kommerz kommt natürlich auch noch die Frage, auf eBay. Wie heißt das? eBay Kleinanzeigen gibt es ja, das wusste ich bis dahin gar nicht. Doch, das gibt es. Wenn du mal eine Geocaching. Man lernt doch durch Geocaching. Ja, da hat einer tausche Geocaching-Einführung gegen Scannen von Fotos. Hä? Wer kann mir ca. 40 Fotos und 3 DIN A4 Seiten farbig einscannen? Die Bearbeitung übernehme ich selbst. Einen Datenträger stelle ich zur Verfügung. Bla bla bla. Ich biete im Tausch eine Geocaching-Einführung. Gerne zeige ich die Basic dieses Sports. Immerhin Sport. Einen GPS-Empfänger stelle ich zur Verfügung. Auch suchen wir ein paar Probe-Caches. Ist das auch kommerziell? Ich meine, ich kapiere die ganze Anzeige nicht. Na, 40 Seiten einscannen, ja. Das kann doch heute jedes läppische Android haben. Ja. Ja, nicht. Nein, er möchte gerne die Seiten eingescannt haben und dafür bringt er die Geocaching mal. Ist das auch kommerziell schon? Das brauchst du noch nicht zu versteuern, das ist so mehr Hobby. Das ist mehr dämlich, ne? Ich finde auch, wir brauchen Leute, die dieses Hobby mehr voranbringen. Nein, ich fand die Anzeige einfach süß, also das fand ich schon. Süß? Ja, fand ich irgendwie die. Wie findest du so ein Mist? Ich möchte jetzt gerne mal wissen, was du bei eBay suchst, dass du in die Kleinanzeigen was von Geocaching. Gar nicht. Ich kann dir sagen, da muss ich mich auch bei unseren Hörern bedanken. Das ist also. Ach so. Wir kriegen jetzt, nachdem ich aber aufgerufen habe, dazu ab und zu mal eine E-Mail. Das ist aber noch relativ wenig. Dann gucke ich bei Facebook immer so die Gruppen mal mit durch, wo was Interessantes ist, und Twitter. Das ist tatsächlich meine Quelle. Mehr habe ich gar nicht. Also wenn ihr mal was Interessantes hört, dann immer an uns weiter. Selbstverständlich. Wir schädeln uns ja sowieso mal an mit irgendwelchem Scheiß. Na klar. Aber wir singen keine Lieder für euch und nicht. Ich wollte noch mal so einen lustigen Gedanken aufgreifen. Den hatte Feuerwalze mal irgendwie bei. Aber noch nicht etwa mit dem iPhone da. Das lese ich nur ab, weil ja. Ich bin ja schon alt und kann mir nicht so ist viel merken. Ist das Flugmodus? Nee, aber Feuerwalze hatte mal irgendwie meinen Namen so ein bisschen missgedeutet und hat aus Haareb mal Age-Rap gemacht. Age-Rap. Kann man mal probieren, ob ich sowas mal hinkriege irgendwie so. Also so Geocaching, das ist Fun, macht die jungen Leute an, suchen Dosen auch im Wald, klettern auf die Bäume bald. Selbst in allerletzten Ecken kann kein Cache sich lang verstecken. Das mit GPS-Gerät und Leiter ziehen sie einfach immer weiter. Ob Multitradi, virtuell, am Final sind sie meistens schnell. Kein Mysterien ist ihnen zu schwer. Notfalls gibt's einen Hinterfür. Im Logbuch dann, ob groß, ob klein, tragen sie ihren Nickname ein. Doch manchmal, wie neulich bei St. Ann, ziehen sie ohne Fund von dann. Edge. Yo, man. Das lag nicht am Käsekuchen, möchte ich betonen. Wir haben ihm auch nichts anderes gegeben. Würde es an der Brause liegen. Ja. Ich wollte es einfach mal probieren. Ja. Nein, ist okay. Gottes Willen. Hans, weißt du was? Na? Das war fetzig. Ja, hier musste mal ein bisschen Stimmung reinkommen in die Bude. Wieso? Hier ist immer Stimmung. Das Einzige, was wir haben, ist Stimmung. Was uns noch fehlt, ist Inhalt. Ja, siehst du. Ja. Apropos Inhalt, was haltet ihr eigentlich davon, die versteckte Preiserhöhung bei Geocaching? Jetzt kommt's. Oh Gott, nee, fang jetzt bitte nicht auch damit. Jetzt redest du schon mal an so einen Scheiß. Ja. Oh, das ist jetzt immer Mobbing. Nee. Oh. Nein, ich find's so, das war diese Umstellung von Dollar auf Euro. Ja. Wart's ab, das kommt noch viel besser. Und dann konntest du, ja, aber du konntest dann trotzdem noch auf anderen Seiten unter Umständen. Um wie viel Unterschied ging das eigentlich? Das waren? Du bezahlst keine 99 Dollar, sondern Euro. Ja. Das sind ja fast 8 Euro oder sowas. 8 Euro. Kommt aber auf den Kurs drauf an. Ja, okay. Immer kursabhängig, ja. Da, worüber wurde diskutiert und was geschrieben. Also, sagen wir mal, eine Stunde Zeit investieren. Meine Zeit ist mir mehr wert als 8 Euro. Ich bezahle das und dann ist mir scheißegal, wobei ich die letzte nicht bezahlen musste, denn die hat mir Frau. Wie heißt die, das ab und zu macht? Hat sie das bei dir auch gemacht? Nee, ich krieg's eh so. Ach so, Frau, wie heißt die denn noch? Wir haben hier in Hamburg so eine. Merkel. Nee, wir haben hier so eine Fake-Account, die spendiert immer Mitgliedschaft, wenn ihr wohl der Podcast gefallen hat. Was weiß ich nicht. Ich war nicht der Erste, der es gekriegt hat. Ich glaube, die kommt aus Hamburg, ja. Frau, wie heißt sie denn noch? Weil ich komme nicht auf den Namen. Ja, ich wusste gar nichts davon. Geocache-Schlichtingstelle oder sowas macht sie, glaube ich. Ach so, kann ich dir sofort sagen, red schon mal weiter. Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall habe ich die letzte Jahresmitgliedsbeitrag praktisch geschenkt bekommen. Aber ansonsten ganz ehrlich, ja, ich fand das auch komisch, dass sie das so machen. Aber das sind so, was mich daran stört einfach, ich kaufe mir ein GPS-Gerät für 600 Euro und rede ich mich dann über 8 Euro. Nee, war mir egal. Also. Nee, aufregend nicht, kannst du eigentlich nicht so sagen. Ich sag mal, die Ungerechtigkeit, sag ich mal. Das ist die Frage. Ja, ich meine, du klickst einfach nicht mit Germany an, du klickst Ghana an. Und schon hast du Dollar. Ja, weil sie. Ja, in Ghana sind die Leute auch ein bisschen ärmer. Also, ich glaube, die haben sich aber eher aufgrund von tatsächlich Vorschriften, die Firmen betreffen in Amerika, das gemacht und nicht um Geld damit zu verdienen. Na, ich glaube, es waren aber Vorschriften, die Firmen aus Amerika im europäischen Binnenmarkt betreffen. Wie auch immer das formuliert ist, aber also sie haben das, glaube ich, eher aus diesem Grund gemacht, weil sie da gewisse Vorschriften gibt und sie mittlerweile halt eine Firma sind. Sie können nicht mehr so alles so machen, wie sie gerade mal Bock haben. Und ich glaube nicht mal, dass sie auch nur drüber nachgedacht haben, ob da mehr Geld hängen bleibt oder nicht. Sondern dass hier natürlich wieder anders aufgefasst wird. Ja. Doof für die User. Das Problem ist, dass ja die User hier mal alle gleich meinen, sie würden wieder betrogen werden. Und ich muss mir ganz ehrlich sagen, für die Leistung, die mir diese Firma seit 10 Jahren bringt, habe ich mit 30 Euro immer noch kein Problem, weil ich kriege eine stabile Plattform, die hat ab und zu mal Schwierigkeiten, keine Frage. Aber ich kriege eine stabile Plattform mit vielen Caches. Ja, natürlich legen das die Leute. Es gibt aber trotzdem, die reden immer alle, ja, die müssen ja nur die Rechner hinstellen. Ja, wenn das so einfach ist, dann macht das doch selber auch, Jungs. Dann könnt ihr das Gleiche verdienen. Man sieht es ja an unserem Test, dass es nicht ganz so einfach ist. Naja, doch, die technische Plattform bei OC funktioniert ja. Ja, nee. Aber es geht keiner hin. Ja, obwohl es umsonst ist. OC hat das Problem, dass sie auf Spenden angewiesen sind. Und jetzt das Geschäftsmodell auf Spenden angewiesen zu sein, ist doof. Ist jedenfalls nicht ganz so clever, als wenn du einen monatlichen Mitgliedsbeitrag oder einen jährlichen Mitgliedsbeitrag einziehst. Ja. Auf jeden Fall hast du eine Konstanz drin, klar. Richtig. Ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 29 Euro tut den Leuten, die teilen es ja durch 12, nicht ganz so viel weh. Wenn sie jetzt aber spenden wollen, und spenden auf jeden Fall nicht alle Mitglieder, bist du darauf angewiesen, dass auf einmal mal 50 Euro loslässt. Und das tut demjenigen vielleicht schon weh. Übrigens, die Frau heißt Brigitte Schulze Löffelholz. Ja, steht da auch. Nee, das kann sein. Ich glaub, nämlich die Pressestelle. Ich weiß nicht, ob die das... Also auf jeden Fall gibt es da so eine, die macht das aber so. Letztes Mal habe ich von der das gekriegt. Okay. Dieses Jahr waren wir nicht gut genug. Der Ibis-Hashtag kommt. Wurde nicht verlängert dieses Jahr. Ja, du bist, ja, jetzt mit dem Hitler-Vergleich, du. Oh, nicht mit Goebbels. Also wir wollen jetzt hier, ne? Nicht zu weit raus. Ja. Ja, stimmt, die hat das, glaube ich, gemacht. Die hat das letztes Mal bezahlt. Weiß ich auch nicht warum. Fand ich ja nett, aber. Jetzt fängt Ibis an. Ja, das. Da können wir gegen an. Ist, glaube ich, nicht wichtig. Larissa. Wir können noch ein Stück Käsekuchen anbieten hier. Ja, genau. Ja. Bedient euch, der muss weg. Also innerhalb von einer Minute aufessen. Also ich nominiere jetzt mal Holger. Hier für den ganzen Käsekuchen. um rauszugehen oder um dieses. Du musst ja hier die. Du musst jetzt hier die. Wir können es auch noch machen. Die Käsekuchenprüfung machen. Du und ich in Gefahr und dann müssen wir irgendwelche Bullen. Nee. Oh, das Outdoor fangen wir also im April. Habt ihr doch mal nicht erst gemacht da im Wald. Zu dieser Preiserhöhung. Das ist ja nicht. Das war so kalt. Ja. Um das nochmal aufzugreifen, es ist ja eine Plattform und du kannst die Plattform auch großteils nutzen, ohne Premium-Mitglied zu sein, also kostenlos. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das zum einen, und dir steht es natürlich jederzeit frei, zu gehen. Das ist dasselbe, als wenn Facebook jetzt plötzlich eine Gebühr einführen würde von 5 Euro, dann wäre der Aufschrei wahrscheinlich riesengroß, aber Nutzer würden sie nicht verlieren, weil 5 Euro... Also ich sehe das sogar bei OC teilweise als Problem an, dass das da nichts kostet. Ja, weil du einfach merkst, die Leute gehen da hin, probieren mal ein bisschen rum, machen ein bisschen Scheiß, weil ist ja egal, kostet alles nichts. Wenn ich 30 Dollar bezahlt habe oder Euro für ein Jahr, dann gebe ich mir schon mal zumindest einen Hauch mehr Mühe, weil den möchte ich auch für den Betrag das von Jahr nutzen. Bei Open Caching, oh scheißegal, jetzt sollen sie wieder rausschmeißen, passiert doch nichts. Also ich finde so einen gewissen Beitrag gar nicht schlecht. Nein. Ja gut, aber den hast du bei GC, kannst du ja auch alles machen, ohne den Beitrag zu haben. Nee, du kriegst kein Pocket. Also wenn du ernsthaft cashen willst, kannst du GC nicht ohne bezahlen benutzen. Ja, du zahlst du einmal, na gut, ich weiß gar nicht, du zahlst einmal die Smartphone-App und dann bist du aber nicht Premium-Member, dann hast du nur die App. Ne? Ja. Dann hast du nur die App. Ja. Ach so. Ja. Ja gut, das Problem, glaube ich, was Open Caching hat, ist, dass es sich nicht, das ist nichts Eigenes. Das ist praktisch in vielen Teilen das, was... Kopie. Geocaching schon ist. Ja. Damit kannst du dich nicht abgrenzen. Und sie haben es natürlich selber verbaut. Vor 3 Jahren haben sie so extrem gegen Geocaching gestänkert. Ja. Und dass die Zeit hätten sie investieren sollen, irgendwas Eigenes machen sollen. Und sie machen es ja auch schon. Sie haben ja als erstes die virtuellen und ist ja jetzt nicht so, dass Geocaching das nicht im Blick hat. Die habe ich mir angeguckt und sofort gewusst, okay, nächste auf die Ignore-List. Ja, es gibt jetzt aber, kennst du ja, es gibt die neue Cache. Ja, die meine ich. Ja, wie heißen die noch gleich? Ja, wir sind auf der Zunge da, diese Lab-Caches oder Lab-Caches. Ja, genau. Lab-Caches. Das habe ich noch nicht so ganz geschaut, was das soll. Also, da testen, eigentlich ist es ganz clever. Ja, was zu testen ist ja okay. Hm. Aber die Dinger werden anschließend wieder gelöscht. Ne? Und du siehst sie nicht mehr. Ja, das ist so ähnlich wie bei diesen, was hatten wir denn hier? Viel Spaß für die Challenges, ne? Wie sind diese Challenges? Challenges, ja. Ja, jetzt sollen sie ja nicht, jetzt sollst du ja im Februar, jeder soll genau einen Labcache legen können und der soll dann auch in die Statistik einschließen. So. Ja, ich bin mal gespannt, was es gibt. Also, Video drauf. Sagen wir mal, gelinde sollen sich hinstecken und so, weil ich weiß gar nicht warum, aber ich finde die Typen, die es jetzt gibt an Caches. Also ich sehe das Problem immer, dass man, ich glaube nicht, dass man das Cache verändern muss. Das lebt gerade davon, dass es eine gewisse Stabilität hat. Auch gerade bei Groundspeed, dass das immer ewig dauert, bis ich überhaupt was tue. Warum noch ein Typ, noch was? Ich glaube, das wollen die Leute gar nicht. Beziehungsweise dann machen sie das Cache und das verwässern, so machen sie kaputt, weil der Kern dann weg ist. Ja. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, die sind auch schon ein bisschen durch. Wie heißt das? Manzi? Oder Monkey? Nee, Monkey heißt es nicht. Ich weiß nicht, was wurde einfach nur was abgeklebt. Manzi, ich glaube Manzi. Das ist schon ein Teil, der dieses Hobby betreibt. Und die, also Manzi. Ja. Und die verliert man von der Geocaching-Plattform. Und es ist ja häufig auch so, dass Leute das Interesse verlieren. Also ab und zu mal was Neues bringen, ist nicht verkehrt. Ja, aber du vergraulst dir, die schon ewig dabei sind. Ja, aber man könnte zum Beispiel auch ein verficktes Nano-Icon einfach mal einführen. Ja, das ist zum das, Beispiel, was wir eigentlich brauchen. Ja, das ist ja eine andere Geschichte. Da sage ich auch ganz viel. Aber ja, nicht, aber das machen sie ja nicht. Aber nicht noch mehr. Ja, weil ich versuche, sich immer noch breiter aufzustellen. Das ist Schwachsinn. Du verlierst die Leute. Sie, oder ja genau, Table Dance. Sie wollen Leute haben, die sonst abspringen, weil ihnen das zu langweilig wird. Ja, nee, die das sind aber Leute, die, wenn du was Neues einführst, die nach 2 Jahren trotzdem wieder abspringen, weil das immer noch nicht genug ist und immer noch nicht genug und immer noch nicht genug. Das sind immer die gleichen. Ja, das Problem, das Geocaching meiner Meinung nach hat, das ist eigentlich ein traditionelles Spiel in einer internetbasierten Welt. Ja. Und du kannst es ja eigentlich spielen, ohne großartig mit dem Internet in Aktion zu treten. So, und das wollen die ändern. Ja, und das wollen die Leute aber nicht. Das macht 90% der Cacher aus. Ja, die das wollen sich du. Nicht mehr mit das sind die Alt-Cacher. Aber die Neuen, die schaffen es ja nicht, proportional viele junge Cacher zu begeistern. Die laden sich das einmal drauf, finden 3 Dosen, da ist nichts drin, das Logbuch ist versifft. Ja. Oder die Dose ist nicht da und finden das Hobby scheiße und gehen. Ja, werden sie aber auch, wenn sie was Neues einführst. Dann dauert es 3 Wochen länger und dann gehen die, weil die sowieso immer noch was Neues wollen. Du hast ja jetzt das große Glück, eine Kundschaft zwischen 30 und 50 ist der Hauptteil. Der will gar keine Änderung. Der findet das geil und spielt das in 10 Jahren weiter. Ja. Das sind Kunden, die musst du an die Füße küssen, weil die laufen dir nicht weg. Junge Leute, die kannst du bieten, was du willst, die finden in 5 Wochen was Neues, sind die wieder weg. Also das ist ein Riesenfehler. Ja, aber du musst dich mit der Zeit drehen, wenn du dich nämlich nicht veränderst, weil die sterben irgendwann mal aus. Ist ja logisch, dass du irgendwann mal hinten stirbst und dann bist du weg und dann hast du keine neuen Leute und hast keine Kette. Unsere Generation, also da kann ich aber noch lange von leben. Also Jeremy überlebe ich noch. Jeremy, also, ich bin mal gespannt, wenn ich es richtig gehört mitbekommen habe, dann wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit, im Verlauf dieses Jahres, wird diese Geocaching, ich nenne sie mal Gebühr, es ist ja keine Gebühr, die Kosten auf roundabout 50 Euro steigen. Und 50 Euro oder 50 Ghana-Dollar? Das müssen wir jetzt nochmal klären. Ich denke mal 50 Euro, also 50 Währungseinheiten, sag ich mal. Das ist mir neulich mal zugeflüstert worden. Und das finde ich schon üppig. Also eine 2/3-Steigerung, okay, es soll ein paar neue Features dafür geben, dass du, wenn du deine Caches irgendwie ins Listing einstellst, dass du siehst, wo du Abstandskonflikte hast, indem da rote und grüne Listenlinien auftauchen oder so. Aber, was kein Mensch haben will. Das ist schon heavy. Also wenn das du musst entsprechend Gegenleistung kommen. Ne? Weil das wäre dann für mich ein Kontrapunkt, um mal auf diesen Kommerz nochmal zurückzukommen. Weil dann geht es jetzt ganz klar in die Richtung, dass sie dann nur noch absahnen wollen. Ne? Aber das wäre genau das Richtige, weil dann nämlich der entscheidende Punkt kommt. 50 Euro ist für eine Jahresgebühr immer noch lächerlich. Ja. Aber für viele ist 50 Euro ein Betrag, wo sie sich wirklich überlegen, bleiben sie bei dem Hobby. Und das ist der Chance für opencaching.de. Ja. Und dann liegt es also praktisch an den Leuten. Wenn die wechseln, ich gebe würde dir die recht. Plattform gewinnen. 50 Euro aber sind keine 5 Euro im Monat. Das ist immer noch vergleichsweise kleiner Betrag. Ja. Aber die Steigerungsrate, mal einfach den Beitrag um 2/3 zu erhöhen, wenn es denn so kommt, also ist im Moment einfach nur Hörensagen, ja. Wenn es denn so käme, um 2/3 zu erhöhen, dann brauche ich auch 2/3 mehr Leistung oder 2/3 mehr Möglichkeiten oder sowas. Das wäre echt. Also, das glaube ich noch nicht, dass das kommt. Aber ich glaube auch nicht, dass das kommt. Zum einen können sie einfach mal ihre Tracking-Codes erhöhen. Für 1,50 Dollar machen sie 2 Dollar daraus, haben sie genügend Geld. Oder eine höhere Lizenzgebühr von den Shops verlangen. Das machen sie nicht. Also, ich bin mal gespannt. Also, by the way, OC hätte deswegen trotzdem keine Chance. Ja. OC hat ein Problem, weil das habe ich selbst bei mir auch gemerkt. OC musst du hingehen und erstmal selber was leisten, damit überhaupt Caches liegen. Das will ich nicht. Ich habe eine Plattform, da gebe ich Geld aus und da liegt für mich alles. Maurer, der mobbt mich, ey, das kriegt er wieder. Ich muss gerade so lachen, ne? Der Heckenland hat tatsächlich 50 ghanesische Cedi in Euro umgerechnet. Das ist eine Scheißwährung, mal sagen. Also 163,56 Euro ist mir dann doch definitiv ticken zu teuer. Für 162 Euro wäre ich dabei. Aber ist das wirklich richtig, dass die ghanesischen Cedi mehr wert sind als der Euro? Ah, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber das werde ich gleich mal Montag mal im Büro mal checken, wenn ich da wieder... Das wird ein geiler Link. Nein, aber dann, wenn es dann nicht funktioniert, Jörg, dann kannst du die Plattform zumachen. Ja, kannst du sowieso. Du hast einfach... Nein. Die Leute haben keinen Bock. Ist doch, ich gehe da nicht hin. Ich habe keinen Bock, Cash zu verstecken. Ja. Ich bin da nicht talentiert für. Warum sollte ich? Crowdspeak soll so 100 Dollar nehmen. Mache ich immer noch. Aber du bist nicht 3 Millionen. Wenn es Open Caching schaffen könnte, junge Leute zu begeistern, die praktisch junge Leute, neue Leute beim Hobby zu begeistern, die zu halten, dann würden sie es schaffen. Und mit einer 50-Euro-Erhöhung oder auf 50 Euro hätten sie noch mehr Anreiz, bei dieser Plattform zu bleiben. Natürlich. Wenn sie es dann nicht schaffen, können sie zumachen. Ich behaupte immer noch, dass wir diese Plattform brauchen, ja, um auch den Druck in dieser Richtung, es gibt das auch kostenlos aufrechtzuerhalten. Die Leute wechseln nicht. Junge Leute haben keinen Bock zu verstecken, die wollen suchen. Da gehen sie schon mal nicht zu Open Caching. Das habe ich jetzt erlebt, wie es da aussieht. Die Alten haben zwar Bock zu verstecken, aber die haben keinen Bock auf Open Caching. Die haben nämlich genug Kohle, um sich GC zu leisten. Und damit ist OC einfach... Und denen wird auch noch die Pappe irgendwann ausgehen. Ganz klar. Wer soll denn da noch spenden? Und da sind wir genau bei dem Thema. Die neuen Leute haben keinen Bock zu verstecken. Ja. Und genau deswegen braucht GC.com auch eine... Oder sie verstecken Schrott. Oder sie stecken so. Es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen. Genau, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir wieder virtuelle haben. Weil virtuelle kannst du mal eben so einstellen, ohne was zu verstecken und nur das machen die jungen Leute mit und dann hast du wieder einen Cache-Zuwachs. Gibt es eigentlich eine App von opencaching.de? Weißt du das? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, diese. Eine Smartphone-App, dann schließen sie ja schon einen großen Anteil der Leute aus. Nee, die für CG und so, die kannst du glaube ich auch für Opencaching benutzen. Achso. Jetzt spielen die hier auf meine Reifen an. Ich fahre wenigstens zu flotten Reifen. Überleg mal, wir sind vom Wendler über Meckern, über Klöckner-Coins, jetzt bei einem richtig ernsthaften Thema. Ja. Jörg, wir werden seriös. Da habe ich ja was eingerichtet hier. So ein Es gibt eine API. Alter, wir mal da, dann wird das hier. Es gibt eine API, okay. Was haben wir denn noch ein schönes? Haben wir noch das Team? Ich habe also noch reichlich, aber wir brauchen noch nicht mehr. Wir dürfen uns aber auch nicht hier, ne? Nee, ich sag, wir müssen auch eher jetzt langsam kommen wir auch wieder Richtung Ende, weil also 3 Stunden wollen wir nicht wieder überschreiten. Schade. Nee, ich muss das Scheiße auch noch aufbereiten. Heiko kommt jetzt gerade so richtig in Redefluss hier. Also. Ja. jetzt, wo der Käsekuchen alle ist. Ja, ihr habt eure Luftverbrauch, jetzt bin ich dran. Ja, ganz schön. Wir haben genau. Jetzt als nächstes kommt nämlich, wann vergebe ich einen Favoritenpunkt? Oh, schönes Thema. Aber hatten wir das nicht schon mal? Nee. Also ich habe neulich schon mal gesagt, ich vergebe 5 Stück auf einmal gegeben. Ich habe nämlich die ganzen Tollkühn-Caches gemacht und habe da überall welche. Sehr geil. Da gibt's doch schon diesen neuen. Und wieder eine Plastikdose. Jo, sehr geil. Hast du den mit Spannung gemacht? Ja. Auch. Ja, aber fandst du den jetzt? Also natürlich, also mal abgesehen davon, alle Tollkühns absolut überdurchschnittlich, genau wie Müsli. Warte mal kurz. Spannung ist der, das an dem Autobahnabfahrt? Nee. Nein. Ist der auf dem Parkplatz beim Volkspark da. Okay. Ja. Achso, das lautet, ja. Ja, und jetzt so. Ich sag mal, also wie gesagt, mal gleich witzige vor, Idee gleich auf vorweg, jeden Fall. Genau wie Müsli, das sind alles überdurchschnittliche Caches. Und nur weil ich immer sage, die gehören bei mir noch nicht in den Top 10, heißt das noch lange nicht, dass ich die schlecht finde. So einfach. Ich finde sie gar nicht. Also diese Spannung finde ich offen gesagt völlig überbewertet. Ich finde gut, richtig gut, aber mehr nicht. Ja, aber deswegen wollte ich mal wissen, also, wie fand sie ihn? Ich fand ihn auch gut. Ich habe die alle 5 an einem Montag jetzt gemacht neulich, weil du musst ja Zeit haben. Ja, ich bin krankgeschrieben diese Woche und musste mich viel bewegen. Ach, ich dachte wegen Grippe. Nee. Unter anderem Rückenprobleme und musste eben auch 2-mal am Tag mindestens spazieren gehen. Ja. Und wo ich das nun mache, ist ja eigentlich wurscht. Und ein Kumpel schrieb halt, er wollte heute mal die Tollkühn-Caches machen. Aber jetzt das eine geile Gelegenheit wollte ich auch machen. So, ja, klar, komm her. So, und ich habe die 5, die da sind. Ich weiß nicht, ob er mehr hat, aber Spannung, füttere Jelims, dann AVKT, glaube ich, dann nur wieder eine Plastikdose und dann diese Letterbox Erhard. Genau, wieder so. Eine Plastikdose soll ihr haben. Das ist der neueste von ihm. Geile Idee, einfach. Nur, ich finde, ich glaube, der ist nominiert oder nimmt teil am Hamburger Cache des Jahres in der Kategorie Multi. Ja. So, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Wenn ich dagegen jetzt einen Multi setze wie Agent Schmidt in Winsen, ja, ist auch ein Multi, wo jede Station für sich geil ist. Und hier hast du, ne, oder nimm jetzt den von Hesse Meher, diesen Spezialstützpunkt. Oh Gott, bitte. Ja, das ist aber auch ein Multi, aber eine ganz andere Machart. Du kannst die Multis untereinander nicht vergleichen. Das ist für mich, was soll die Cash? Was ich doch, ich fand den geil. Ja, was ist da beim Cachen? Die Location? Nö. Nee, die Herausforderung. Ja, welche denn? Das es gibt kein Versteck, es gibt keine Location, es gibt keinen Weg dahin. Doch. Wo ist denn das noch ein Cache? Komm, lass uns das nicht aufwärmen. Egal. Das hatten wir schon mal durchdiskutiert. Eine halbe Stunde. Ja, da wird mir auch keiner von überzeugt. Okay, also, was ich auf jeden Fall gut finde, dass sich immer wieder Leute Gedanken machen und auch immer wieder neue Gedanken kommen. Zum Teil richtig schräge Ideen, irgendwas zu basteln, zu bauen, um uns Cachern da immer wieder neue Freude zu machen. Ich bin genau wie du. Was das anbelangt, habe ich zwei linke Hände. Ich bin nicht der große Bastler oder sowas, um da irgendwie geile Caches zu bauen. Ich freue mich aber tierisch, wenn jemand da Bock zu hat. Und fand deshalb eben jetzt zum Beispiel insbesondere, also Spannung war gut. Er hat, fand ich klasse, diese nur wieder eine Plastikdose, fand ich auch klasse. Von der Idee her einfach, das so zu machen. Der übrigens 90% Favorit. Das so umzusetzen. Und er scheint auch nicht immer mit dem gleichen Code für die Lösung zu arbeiten. Das scheint er zu ändern, um dem vorzubeugen, dass das immer weitergegeben wird. Zum Beispiel hatte ich den Eindruck, auch eine gute Idee. Wie, was meinst du jetzt bei wieder einer Plastikdose? Also sagen wir mal so, das ist zum Beispiel immer diskussionsmäßig. Das kann so jeder sehen, ob das eine gute Idee ist. Ich könnte es auch so formulieren, da versucht mir schon wieder einer was vorzuschreiben. Nee, der schreibt. Da kannst du den Code ändern, macht da nichts anderes. Er will auf jeden Fall sicher gehen. Ich hatte den Owner, da sollst du unterwegs noch irgendwas machen. Weißt du, was fehlt denn als nächstes? Ich muss mal einen Track einschicken, um zu beweisen, dass ich jetzt abgelaufen bin. Ich muss am Ende im Logbuch stehen. Und wie ich da reinkomme, geht die grundsätzlich aber dann ist doch der Spaß irgendwo weg. Also gerade bei so einem Ding, wo so ein bisschen Technik dahinter steckt. Moment, wessen Spaß ist dann weg? Ist das meiner? Ja, deiner. Aber ist das nicht meine Sache, ob ich diesen Spaß haben möchte oder ob ich vielleicht sogar den Spaß daran habe, nur zum Final zu gehen? Würde ich nicht machen, aber ich kenne Leute, die machen so. Warum will ich jetzt als Owner schon wieder einem vorschreiben, was dessen Spaß sein soll? Das ist das, was ich mich störe. Okay. Ja, da kannst du natürlich auch stark reininterpretieren. Du kannst auch sagen, als Owner habe ich einfach die Möglichkeit, 4 verschiedene Codes anzugeben, als Beispiel. Ja, natürlich. Und wechsel die einfach durch. Ja, so ist es. Ne? Ich sag ja auch nicht, dass er es macht. Ich sag nur, mir geht's so, dass ich sofort das Gefühl, oh mein Gott, nicht schon wieder einer, der mir mit allen möglichen Versuchen, damit ich ja nicht beschumme. Lass doch die Leute, wenn sie bescheißen wollen, bescheißen. Mein Gott nochmal. Wem geht denn was verloren? Die Frage, die ich mich jetzt gerade stelle, du sagst gerade, die Spannung hat dir jetzt nicht so gefallen. Nein, falsch. Genau das will ich. Oh, die Spannung kann man fand ich gut, aber nicht so, wenn ich diese Logs lese und die Favoritenpunkte, die aber was hat der gemacht? Eine gewisse logistische Leistung, Punkt, das war's. Ja gut, aber er hat sich ein bisschen mehr angestrengt, als eine Dose hinzulegen. Jetzt frage ich mich aber gerade. Weiterer Durchschnitt, keine Frage. Wenn Spannung jetzt ein alter Cash vermisst viel wäre. Ja. Wäre es dann anders? Nö. Ich glaube, bei vielen schon. Ja, mach's mal, für mich nicht. Also ich mag die Mistfies auch, aber sie sind bei mir einfach nicht in den Top 10, weil es für mich immer, genau mit diesem Hesse-Mehä, natürlich eine geile Arbeit. Das, also um Gottes Willen, man muss aber vorsichtig sein, wie man das formuliert. Die Leute legen einem das nämlich gerne auch falsch und verstehen es falsch. Okay, falsch auffasst. Ich hab nur gesagt, die hat ja nicht... Hat dich nicht jetzt so vom Hocker gerissen? Nein, du hast gesagt, der hat mir nicht gefallen. Das ist genau das, was nicht stimmt. Der hat mir gefallen. Aber sagen wir es anders, der hat dich nicht vom Hocker gerissen. Ja, genau, der läuft bei mir unter Durchschnitt. Natürlich hat er sich über... Der ist doch weit über jeder Leitplankasche, ist doch alles ganz klar. Aber eigentlich, was hat er da gemacht? Er hat eine gewisse logistische Leistung gebracht, um das jetzt mal nicht zu sehr zu beschreiben. Und das war's. Was ist denn das sonst? Ich habe keinen langen Weg, ich habe gar nichts. Ich komme da hin und mache das. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern wie gesagt, weit über Durchschnitt, aber nichts, wo ich sage, boah. Ja, das ist aber, weil du eher Caches präferierst, wo du ein bisschen Natur und einen weiten Weg natürlich hast. Genau, und andere macht das halt nicht. Ich glaube allerdings, dass wir eine ziemlich große Anzahl in Hamburg, das sehe ich immer, wenn ich durch Deutschland fahre, Owner haben, die sich extrem was Aufwendiges oder Außergewöhnliches einfallen lassen. ich war so überrascht, der zufällig dieses TB-Hotel da unten in Frankfurt am Main, weil das ist wirklich nochmal ein Level hoch höher. Aber diese Ohne haben es in Hamburg natürlich immer schwer, weil man immer sagt, Hamburg, Mistvieh, musst du gemacht haben. Ja, Mistvieh oder Motte zum Beispiel bauen auch geile Caches. Ja, oder ja, aber ne? Ja, Motte hat es auch schwer. Den kennst du, weil er aus Winsen kam. Aber man kennt doch keinen Außenstehender. Ja gut, mach sein. Im Hagor-Bereich dann noch wieder, ne? Da hat er ein bisschen was. So, und da liegt natürlich die Messlatte auch hoch und dann versuchst du aber extrem was zu basteln, auf die Beine zu stellen. Ja, das wird schwierig. Und ich gebe dir recht, die Bandbreite in Hamburg ist extrem hoch. Und es gibt sehr viele, die geile Caches basteln. Und das muss auch nicht immer irgendwie eine mega tolle Bastelarbeit sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Cache hier Autokino von Hamburg 75. Ja. Ne? Steht schon irgendwie drin, ja, irgendwie wieder eine Filmdose. So ungefähr. Und dann fährst du da hin und einfach eine nette kleine Bastelarbeit. Toll gemacht, gut umgesetzt, thematisch auch zu dem Namen des Caches, wo ich sage, jo, da hat sich was überlegt, auch das Logbuch toll gebastelt und so. Ne? Solche Sachen finde ich klasse einfach. Das muss nicht immer so ein Megateil sein oder eine kleine technische Herausforderung, sag ich mal, wie bei Fosmargarine oder andere Sachen oder so. Ja, Fosmargarine ist auch sowas, was völlig an mir vorbeigeht. Also es ist witzig oder frech. Ja, aber ich soll mich trotzdem, letztendlich mache ich mich vor vielen Muggeln zum Idioten. Das ist das Einzige, was mir rauskommt. Puh. Der ist toll gebaut. Alles überhaupt. Ich habe Spaß keine an solchen Frage. Sachen. Ja, wenn du, aber da geht's schon wieder los. Deswegen ist es auch immer, deswegen finde ich es auch so schwierig mit den Favoritenpunkten. Es hat jeder ganz andere Präferenz. Ja, natürlich. Ich gehe alleine cashen. Allein ist Fosmargarine langweilig. Das macht nicht mal Spaß. Weil du dir einfach blöd bei vorkommst. Das in der Gruppe ist das schon wieder anders. Ja. Deswegen sage ich, weit über Durchschnitt, um Gottes Willen. Ich will auch nicht, dass der wegkommt. Nicht falsch verstehen. Aber für mich gehört er nicht zu den Top Ten, weil er einfach mir nichts geboten hat. Also, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich komme jetzt als Außenstehender hier nach Hamburg und sag mir mal einen Top-Cash. Dann kann ich dir sagen, welchen ich dir sagen würde, weil ich gerade nachgesucht habe, mal was anderes, der keine Chance hätte bei diesen Haha Hamburg Cash des Jahres, weil das wirklich alles nur Bastelarbeiten sind und da geht es weniger um Location und das leidet, ich finde, in Hamburg ein bisschen. Ich würde dir Container und Gräber empfehlen. Einer von den guten. GC7ADF. Ja. Stefan vom Ruhrteam, kam der oft von da unten, weiß ich auch nicht. Ja. Weil das wirklich eine absolut geil ist, einfach nur eine Dose. Wie heißt der Multi, der auf diesem geilen Platz mitten im Hafen endet? Der nur 4 Stationen hat, der ist eigentlich fast langweilig, bis du zur Final Location kommst. Container und Gräber. Das ist ja die Kirche. Es gibt noch diesen Multi, der hat 4 Stationen. Und jedes Mal läufst du bis zum Ende eines Weges und denkst, da geht's nicht weiter, dann geht's da noch weiter. Und dann kommst du ganz am Ende auf den Platz, mit Steinchen ausgelegt, da gibt's einen Grillplatz. Unfassbar, mitten im Hafen, du würdest da alles rechnen, aber nicht damit. Okay. Ist das der Markenwerder Höft? Nee, der Markenwerder Höft ist doch ganz hinten am mitten im Hafen. Das ist vom Klosel. Ja, Hafenatmosphäre. Den würde ich sofort nennen. Okay. Wenn wir Besuch aus dem Süden oder irgendwo kriegen, die jetzt noch nicht in Hamburg waren, habe ich tatsächlich bei mir oben in der Cash-Datenbank mir welche markiert mit Fremdenverkehr. Ja. Und die gehe ich mit denen ab. Und das sind fast alles, wo die Caches relativ langweilig sind und 90% davon liegen im Hafen. Einfach an Locations, wo du vorstehst und sagst, boah, das interessiert mich die Dose. Ja, aber für sowas zum Beispiel finde ich so einen Podcast jetzt auch gerade wieder gut, um mal solche Diskussionen eben so anzuregen, wo findet der eine was klasse oder wo sagt der andere, hier, das wäre mal ein Tipp. Ne? Ja. Ich nehme jetzt zum Beispiel diese Dinger sowas für mich auch gerade mal mit im Hinterkopf, dass ich sage, das sind mal Sachen, die würde ich dann auch mal angehen wollen. Wir sind natürlich auch gut. Wir haben den noch, da gibt es noch ein paar. Ja, aber nicht, ne? Nimm alle wie Kiewicz, außer die Mysteries und weißt du, was ich meine. Ja. Ja, auch wenn die immer hart an der Grenze des Überlebbaren waren zum Teil. Ja. Also der hat ja heftige Dinger gelegt, da die waren alle groß. Super, wir haben bei uns viele Großerlege, da gehe ich einmal in die Lüneburger Heide, aber das ist ja das, was ich diesem Wettbewerb ankreide. Aber du hast in Hamburg meiner Meinung nach keine Chance, wenn du an einer guten Location, eine gute Location gibt es wahrscheinlich nicht mehr frei, aber das ist eine andere Sache, eine normale Dose hinlegst. Ja. Die Bastelarbeiten nehmen Überhand, was nicht schlecht ist, wenn man darauf steht, und ich muss mich ganz ehrlich sagen, ich stehe auch auf sowas, Aber ich stehe auch mal auf Kontrastprogramm. Durch die Lüneburger Heide gehen und mir die Gegend angucken und am Ende eine normale Dose finden, ist mir durchaus auch ein Favoritenpunkt wert. Ja, und dann nur, kommen wir wieder zur Ausgangsfrage, wann vergebe ich einen Favoritenpunkt? Den vergibst du dann, wenn dir der Cache gefallen hat. Ja, ja, genau. Wenn der Cache, das Gesamtpaket muss gepasst haben. Es kann, du willst auf dieses Gefallen raus. Ja. Nee, du hast manchmal ja einfach auch... Dass der entweder ehrlich überrascht oder der Cache eigentlich war langweilig, aber der Tag war einfach geil und mit diesem Cache zusammen war perfekt und dann gebe ich den Favoritenpunkt, obwohl es eigentlich gar nicht für den Cache ist. Ich sag ja, das ist, ich finde das ganz schwierig mit den Favoriten. Ja, das ist extrem subjektiv. Ne? Ja, weil jeder ja eine andere Einstellung dazu hat. Und wenn du morgens mit dem falschen Bein aufgestanden bist, dann bist du scheiße drauf und dann findest du vielleicht einen richtig geilen Cache an dem Tag scheiße und dann sagst du, fand ich doof. Ne? Ja, genau. Oder du läufst spontan auf irgendeinen Nachtcache mit, bist eigentlich gar nicht vorbereitet. Und also wie ich immer. Gibt es dann hinterher keinen Favoritenpunkt, fährst aber irgendwo auf dem Weg irgendwo hin und hältst an einer Raststätte an und findest eine Dose oben im Dach und sagst, geil, gebe ich Favoritenpunkt, ne, Dennis? Ich vergebe auch sehr selten. Also ich bin da wirklich sehr wählerisch. Also ich finde immer, wenn sich einer eben überproportional, sag ich mal, überm Durchschnitt irgendwo Gedanken gemacht hat, hat was Tolles gebastelt, hat sich Mühe gegeben, das da irgendwo hinzubringen oder sowas. Du hast ja natürlich auch immer die ganzen Sachen vor Ort, ne? Du musst das da irgendwie hinschleppen, du musst das irgendwie so aufbauen, dass man da rankommt, wie auch immer. Ja, aber wenn ich dann den Cash trotzdem am Ende Scheiß finde, was mache ich dann? Dann gebe ich ihn nicht. Das meine ich. Deswegen hier, da war ja diese Diskussion, aber, und die hatten wir hier im Podcast mit dem, hast du den hier im Hamburger Hafen schon gemacht, den Nachtcash von Pipsi Mipsi da und Dobranski? Na klar, ich war da auf Teil 2, wo Hojat als Dritter mit einsteigt. Ja, den haben wir... Total Recall. Also von Hojat. Hojat Total Recall und die machen ja jetzt Pipsi und Sniper Kalle machen ja mit Hojat zusammen die drei, die Fortsetzung von Dobranski. Nein, den kenne ich. Ich meine jetzt nee, den gibt's den, noch, der ist noch nicht. Ach so, okay. Da passt ja, aber ganz ehrlich, wenn das wieder... Wenn das die Dobranski haben die sich tierisch Mühe und Arbeit und Geld reinsteckt. Ich habe trotzdem keinen Favoritenpunkt gegeben, da war er auch bitterböse. Das ging gar nicht gegen ihn, sondern sorry, ich fand der zu lang, zu anstrengend, zu viel. Den Total Recall. Man wird ja auch älter. Den fand ich klasse. Ja. Der hatte für mich eine knackige Länge, geile Station, und zwar in jeder Station eine Sache zu lösen und nicht immer eine Sache, noch 5 Aufgaben lösen, noch 8 Sachen suchen und ich weiß nicht was alles. Hast du bei Dobranski auch nicht, ist immer eine Sache, von Station zu Station. Nee, ist immer was anderes. Irgendwo musst du zwischen 2 Sachen machen. Also das war nicht immer eine. Aber das beschreibt ja auch das Ding, vielleicht war das subjektive Empfinden, als du den gemacht hast, da passte vielleicht irgendwann nicht und dann hast du am Ende halt auch ganz klar für dich entschieden, da keinen Favoritenpunkt zu geben. Ich persönlich fahre mit Favoritenpunkten immer so alles raus, was keine Miene zahlt. Also ich bin permanent Ober. Der passte schon gut, der war auch gut umgesetzt, der war aber einfach zu lang. Ich fand den einfach viel, viel, viel zu lang. Ich mag auch keine Caches über 10 Stationen. Ich finde 10 Stationen so grenzwertig, aber darüber wird es dann echt mal auf. Es gibt ja jetzt von dem Dobranski gibt es ja... Ja, eine Kopie sozusagen in Lauenburg. Dark Water heißt der. Ja. Auch sehr empfehlenswert. Der hat auch drin stehen in seinem Listing, dass er viele Sachen bei Dobranski abgeguckt hat. Ja, du hast erstmal grundsätzlich nicht schön. Einige Stationen sind ähnlich, trotzdem anders, wo man sagt, ja, habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber wie waren das jetzt noch so ungefähr? Ja. Ne? Und hinterher sagst du, ah ja, das war ja wie bei Dobranski. Mhm. Ne? Ist auf dem Gelände einer Kiesgrube. Schöner Nachtcache eigentlich mit einem mega geilen Bonus irgendwie, finde ich. Also lustige Idee. Finde ich also klasse, wenn dann Leute schon sagen, Mensch, das hat mir gut gefallen, ich baue mal ein bisschen weiter weg. Sowas ähnliches. Gibt's ja manche Sachen. Hoja zum Beispiel hat ja auch diesen Nervös, der in der Nähe ist von seinem Total Recall. Ist ja auch ein Nachbau. Irgendwo. Ja, also, es gibt dann auch noch den Benebelten. Ne? Macht das dann städteweise oder hat es mal damals gemacht. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das auch nicht schlimm. Es gab ja mal einen Aufschrei irgendwo nach dem Motto, hier nimmt einer am Hamburger Cache des Jahres teil. Ne? Ich glaube, da hat Gerald sich dann aufgeregt, wo ich sage, trotzdem ist das ja eine tolle Bastelarbeit. Das ist aber, weil ich sage, vergiss, ich werde mit diesem Hamburger Cache des Jahres, wir nennen den hier und die, ich finde das eigentlich Ich finde das überflüssig. Kontraproduktiv. da wird sich gegenseitig dran gerieben. Das ist ja okay, sollen sie machen, aber was kommt dabei raus? Es wird übertrieben. Naja, vielleicht kommt dabei raus, was ich auch mal, es werden Caches gelegt, um die Favoritenpunkte einzuheimsen und um da zu gewinnen. Ja. Man sollte einen Cache aber grundsätzlich legen, weil man Bock auf diesen Cache hat. Also das ist auch, diese Veranstaltung, es geht mir jetzt nicht darum, dass die Veranstaltung abgeschafft werden soll, um Gottes Willen. Nur die ist für mich zum Beispiel überhaupt nichts, womit ich was anfangen kann, weil das führt genau zu solchen Streitereien. Da zanken sie sich, weil das kopiert ist. Ja, ja, man, scheißegal, aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es dadurch auch so eine gewisse, so einen gewissen Anreiz für manche, die eben gerne basteln, sie nochmal zacken mehr ins Zeug zu legen und da irgendwie noch ein bisschen geiler zu basteln oder so. Wovon natürlich dann die Cacher-Community wieder was hat, weil die wieder einen geilen Cache mehr haben. Das ist das, was ich bezweifle. Da reden wir nämlich, deswegen sage ich immer, es gibt keine Community. Die gefallen die zum Beispiel. Ich hätte viel lieber, wenn mal wieder einer losgeht und Wandercache legt. Tut aber keiner, weil damit wird er nie irgendwelchen Fame einhandeln. Doch, tut demnächst wieder. Ja, aber es ist selten. Also, wie gesagt, diese ganzen auch wieder. Ich denke da immer dran, jetzt bin ich auch nicht so lange dabei, aber denken wir mal zurück, was hat ein Cosmic Bock oder was hat ein Witkiewicz damals betrieben, einen Cache zu legen? Die hatten einfach Bock an dieser Location oder die hatten Bock auf diesen Cache. Die haben das nicht gemacht, um an einem Wettbewerb dran teilzunehmen oder um möglichst die höchste Anzahl an Favoritenpunkten hier in der Gegend. Es gibt ja, glaube ich, auch nur in Hamburg und im Landkreis Stormarn diese Wettbewerbe. Ich wusste nicht, dass es hier auch... Die gibt's, glaube ich, noch öfter. Okay, gut. Also das sind die beiden jetzt, die mir so bekannt sind. Aber das gibt's schon öfter. Aber dann sollten sie da vielleicht auch mal eine Kategorie einführen, ohne dass es abwerten klingt, jetzt auch nicht Wandercash, sondern... wie nennt man es denn? Pure Cash? Wie willst du sowas nennen? Also nicht, nichts, was mit Bastelei Wie willst du das denn bewerten? Du siehst doch schon, dass wir beide völlig unterschiedliche Meinung sind, ja. So, wie will ich den denn bewerten? Ja, du sollst den ja nicht bewerten, aber dieser Wettbewerb drängt die Mehrheit der guten Caches genau in dieses Thema krass, rein. Das ist nur noch Bastelarbeit. Ja, aber da hast du genau das Problem. Was ist denn guter Cache? Das habe ich ja nicht gesagt. Für wen ist ein Cache ein guter Cache? Ja. Ich hasse Hamburg wie die Pest zu cachen. Ja. Ich gehe lieber schön in den Wald, hab frische Luft und es ist kein Arsch da, der mich beim Suchen stört. Genau, Heiko, komm, gib Ghetto Forest. Ich arbeite in Hamburg, ich habe da auch ein paar Cache gesucht, aber dann habe ich mir immer irgendwelche kleinen Waldgebiete, die da sind, noch rausgesucht. Wenn da irgendwo einer in der Hauptstraße ist, ich finde das widerlich. Vor allem, der Christoph hat diese Favoritenpunkte. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt sortierst du mal Favoritenpunkte und probierst es. Oh, da achte ich schon mal. Und kam direkt zu diesem Hesse-Behel. Ja. Naja. Also, wie gesagt, nach 10 Meter gehen bin ich da. Hab dann ziemlich schnell begriffen, worum es eigentlich gehen soll. Dann kamen noch zwei dazu. Da ging mir ja schon genug auf den Sack. Aber gut, da muss natürlich rechnen bei so einem Cache, dass da viele kommen. Gut, aber so viele können da gar nicht nebeneinander stehen. Also. Genau, da ging das Problem schon los. Genau, da ging es schon los. Wer darf den denn jetzt machen? Ich sag, pass auf, macht ihr den nicht. Ich sehe, das ist so, für mich ist das, und das, Herr Sebehe, wenn du zuhören solltest, verstehe das nicht falsch. Für mich ist es langweilig. Das heißt ja nicht, dass der Cache weg ist, sondern für mich ist er einfach was. Und die beiden fingen dann da auch an und dann, ich stand da echt und hab gedacht, Ich fand einfach die Idee klasse, da auf kleinstem Raum so verschiedene Sachen zu machen und immer wieder was anders zu verstecken. Dann musst du aber Rätsel mögen. Ja. Ich sortiere den Scheiß schon aus, diese Ratehaken, komm zu diesem Kack-Cache und hab schon wieder ein Rätsel vor. Ja, okay. Wozu sortiere ich das? Hast natürlich verloren. Ja, genau. Ja. Und dann werde ich langsam sauber. Nicht wegen Hänsel mehr her, der kann gar nichts für, sondern da stimmt was an dem Prinzip nicht. Das ist kein Multi. Punkt. Und ich will solche Caches nicht machen. Ich will da nicht mal hinkommen. Mach da einen harten Haken von und fertig ist. Dann habe ich da kein Problem mit. Aber so komme ich da hin, will einen schönen kleinen Marsch machen. Super. Ja. Also und dann. Ja. Aber wenn du einen schönen Marsch machen willst, ich weiß nicht, ob du von Sigi Bär her Schneewittchen und die sieben Zwerge gemacht hast. Ja, Die Letterbox war nochmal. Die Letterbox war nochmal. Schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Hier, Hasenrunde von Seba nachgebaut. Hasenrunde habe ich jetzt beide gemacht, ja. Ja. Hast du es geschafft. Auch eine geile Idee. Ja, haben wir am 24. Dezember gemacht, tatsächlich. Sehr, sehr schön, da durch den Wald zu tabern. Aber jetzt seien wir nochmal ehrlich. Kleiner Bergwertung. Seien wir nochmal ehrlich. Das macht doch jeder nur, weil es eine Letterbox ist. So wie die Hasenrunde als auch die. Ne? Du hast also, mal eben Letterboxen drauf. Ich wäre das Ding auch abgegangen, wenn das jetzt normale 7 Tradis oder sowas gewesen wären. Ja, es finde ich welche, aber es ist gelegt worden für eine Challenges, wo es wieder um diese Letterboxen geht. Ja, gut, okay, du kannst nachher dann nach Buhensinn in den Challenge-Wald fahren und kannst die 7 Letterbox-Challenge locken. Da muss ich noch hin, da fehlt ja mir. Ich habe mir die Jocke gewundert, wieso hat er da. In Buhensinn. Wieso hat er da eine Letterbox gemacht? Oder Bühnensinn, oder? Fand ich erst komisch. Und dann erzählt ihm irgendwer, warum das wirkt. Und das ist sowas, wie immer so manchmal so ein bisschen annervt. Könnt ihr den einfach Cash legen? weil ihr einlegen wollt, nicht für irgendeine Challenge. Ja. War mir aber egal, weil die 7 Stück sind schön. Die also, ja, das ist einfach eine witzige Idee und sowas macht dann auch Spaß. War eine schöne Runde zu laufen. Fand ich gut, habe ich mit Frauchen gemacht, mit einem Bekannten, mit seiner Frau zusammen. Hat Spaß gemacht. Was war, ein bisschen matschig da. Ja, trotzdem aber trotzdem. Ja, wenn du oben bist, nachher ist eher so Seelandschaft. Ja, dadurch. Gut, ich sag mal, den Final hat er ein bisschen blöde versteckt. Ob der bei Hochwasser da bestehen bleibt, wenn es mal ordentlich schifft, glaube ich nicht. Jetzt einfach, wie hieß der? Das ist ich zum Beispiel gerne so. Ich will da nicht. Wo war der denn noch? Irgendwo Arnsburg da um die Ecke, eine grobe Ecke. Arnsburg, da liegt nichts. Nein, gibt's aber nichts. Wie heißen diese großen Seen? Mönchsee? Bei Eulesloh. Mönchsee? In Arnsburg? Das ist Richtung Ratzeburg eher, oder? Mölln, oder? Mönchsee? Nee, das muss irgendwo Hamburg. Mönchsee? Sagt mir jetzt so gar nicht. Nee, das muss Hamburg. Mönchsteich. Mönchsteich kann auch sein. Ziemlich großes Ding ist das aber. Kannst außen rumlaufen einmal. Da liegen auch ein paar Caches rum. Gar nicht so viele, aber ein paar. Da gab es ein Multi. Und das sind so diese Perlen, finde ich. Diese drei Dreier. Mönchsteich. Der Hotzenplotz. Ah, ja. Ne? Hier, genau. Hommage an Hotzenplotz oder so. Ja, genau der. Genau. Oh, das ist. Habe ich auf der To-Do-Liste. Habe ich noch nicht gemacht. Da würde ich einen geben. Obwohl der nichts elektronisch, nichts technisches. Nicht super Verstecke, sondern der ist einfach stabil, gut und geil. Du wirst überrascht. Allein die Klamotten. Also das der war. Oh, den fand ich. Doch, Lötchensee, siehst du. Wie fandest du dann N für Chemie? N für Chemie, nicht Jim und Jason, sondern N fand für ich, Chemie. Fand ich geil. Habe ich mir was ganz anderes drunter vorgestellt. Ich auch. Ich auch. Gemacht, aber ich dachte, am Final dachte ich dann echt, ach du Scheiße. Ich bin da letzte Woche gewesen, als es schön kalt war, mit kalten Fingern. Alles sucht jetzt nach Hesse-Bähä. Ich weiß aber nicht, wie er geschrieben wird. Aber mit ganz viele Äs. Ja. Ganz viele Äs. Ich weiß, die sollen lieber nach Spezialstützpunkt suchen, das ist einfacher. So brabbel ich davon. Such nach Spezialstützpunkt. Zusammengeschrieben? Nee, zwei Worte mit Bindestrich, glaube ich. Ist aber schon wieder gelistet, da Spezialstützpunkt. Ach so, ist schon Link, ja, okay. QC4E03G. Ja. Genau. Also wie gesagt, der Typ legt sehr, sehr gute Caches. Das ist aber halt so dieses diese Richtung Wüsti. Ja. Ja, würde ich sagen. Ne? Genau. Also ich finde ja Omas Glühwein Bude richtig geil. Ja, das ist ein geiler Cash. Das ist der beste. Also das ist. Also wenn du mal einen richtig guten Cash machen willst, Jörg, Omas Glühwein. Oh, ich bin aber vorsichtig, wenn mehrere sagen, guten Cash. Ja. Also der ist richtig. Das ist genau der richtige für dich. Ja. Genau. Nein, aber so wie dieser Hotzenplotz zum Beispiel, da kann ich Heike mitnehmen, weil da machen wir Kilometer, so 9 oder 10 Kilometer. Das ist eine tolle Gegend, das ist echt schön da. Und der ist so. Der ist mit Liebe gemacht, weißt du? Dieses eigentlich, war das viel gemacht? Nee, noch nicht. Ach der so. Steht auf meiner To-Do-Liste, okay. Also verrat nicht zu viel. Also sagen wir es mal so, ich hatte ja auch einen Bericht über geschrieben. Man kann eben Koordinaten irgendwo ranpappen an Holz und irgendwo ranbinden, oder man kann sie das Holz so gestalten, dass es dahin passt. Also das ist genauso dieser eine Schritt mehr, wo ich sage, oh geil. Und dieses Naturschutzding da. Welches Naturschutz? Nein. War das nicht da, wo der Kommentar kam? Das war eine andere Station. Das war so eine Heide, das war so eine Zwischenstation. Ja. Da hatten sie in eine alte Birke hatten sie ein Stück Borke rausgeschnitten und da ein Loch reingemacht und eine SD-Karte. Und ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, das hatte ich auch überall getwittert und so. Wo war das denn? Und die erste Nachfrage kam. Das sollst du dann vielleicht hier nicht sagen. Das ist doch ein lebender Baum, oder? Ja, stimmt. Es hören doch, also die drei Leute, die noch zuhören, nach 3,5 Stunden. Ja, stimmt. Ich könnte jetzt auch mal langsam, glaube ich, zu Ende kommen. Aber nicht so schnell, wir wollen uns nicht mehr in Ruhe verabschieden. Oder haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt... Über 3 Stunden müsst ihr doch kommen, habe ich gehört. Ne? Nee. Also wir kommen jetzt über 3 Stunden, indem ich einfach sage, also ich fand diesen Spezialstückspunkt richtig gut. Ja, mach ihn noch mal. Ich weiß nicht mehr, wie er geht. Ach so, das schlägt. Also verstehe ich mal, ich fand dieses Bauwerk klasse. Wir wissen es, Jörg, wir wissen es. Nein, das kann man nicht oft genug sagen, weil es erzählt mir nächste Woche wieder einer, den fandst du doch scheiße. Nee, fand ich nicht. Ich finde es nur, ist kein Cash. Komm, wir schaffen noch eine halbe Stunde. Also ich finde, da kommt aber der NDR-Wander-Cash nicht ganz so an diesen Spezialstützpunkt dran. Meinst du? Haben wir ja nicht gemacht. Doch, den habe ich schon gemacht, den NDR-Cache. Wander-Cache von NDR. Feuerweiter hat mich erkannt. Was ist denn? Weißt du, was mich an dem NDR-Cache gestört hat tatsächlich? Ich hätte ihn andersrum gelegt. Du bekommst am Anfang eine Torte vorbei. Ja, ernsthaft. Wir haben den in der Kette gemacht. Und der war 22 Kilometer oder was? Nee. Der war schon lang, 21? Wie in der Kette? Der war aber in der 20er-Bereich. Hä? War der nicht im Herbst rausgekommen? Ja, aber ich meine, das war, also jetzt wie gelaufen war. Ja, 20er war auf jeden Fall, definitiv. Ja, das war so um die 20 Kilometer. Und du läufst ja einen großen Kreis. Ja, ja. Jetzt läufst du aber am Anfang über diese Wilsede. Ja, ja, Wilsede, da ist doch dieses Lokal. Mhm. Oder ja, Essen. Lecker, lecker. Wo du dir erstmal die Alten vom Start wieder einholst. Ja, da läufst du am Anfang lang. Mhm. Und wir sind ihn andersrum gelaufen, damit wir da am Ende hinkommen und praktisch zum Ende der Wanderung da ein schönes Stück Torte genießen können. Ja. Deswegen fand ich die Richtung. Das ist das Einzige, was mich an den Cache ein bisschen stimmte, dass er sozusagen falsch rumlief. Ah, du bist ein schlimmer Cacher. Hm. Ja, genau. Also ich mag das nach so einer Wanderung irgendwo noch schön einzukehren, finde ich klasse. Ja. Aber ansonsten war der gut gemacht, der war einfach gehalten, da kann die Station nicht so schnell verschwinden. Genau richtig, ja. Fand ich gut, das Ding. Siehst du, das war das genau das Gegenteil von diesem Spezialstützpunkt. Und je nachdem, wo die Vorlieben sind, findet man. Aber das halt ist ja das Schöne, du hast so viele Caches, es ist für jeden was dabei. Also. Ja. Und es ist so, klar, auch so viel Schrott dabei. Manche gebe ich dir recht, wenn du was anderes erwartest, als du dann nachher. Ja, das ist, ist dann doof, aber du musst noch sagen, habe ich Pech gehabt. So. Deswegen kann ich nur hoffen, du kannst das nicht, immer vorher erkennen. Ich kann dass ich Bastelein gar nicht mögen würde. So. Und bei dem Cache, das war der erste, wo ich wirklich davor stand und dachte, für mich war immer der Weg ist das Ziel, entweder ist das die Location-Klasse oder das Versteck. Das war aber ein Rätselspaß. Da kommt ein Rätselheft, wie ich das machen würde. Das war kein Cache für mich. Das ist das, was mich stört. Ja. Bei Mystery ist immer noch, meistens sind zwei, drei Stationen, da ist auch ein Cache-Teil bei. Und, oder die Location ist oftmals auch zumindest witzig. Also mit dem Gullideckel im Boden. Ja. Schlichtweg also, cool, das da reinzubauen. Ja. Und da kennst du den da damals im Cinemax hatte. Ich hätte schon zu viel gespoilert. Ich habe ja nicht gesagt, welcher Cache das war. Ja. Er hatte mal einen im Parkhaus. War das der mit dem oben? Mit der Angel da, mit der Spule. Ja, fand ich ja wohl. Den fand ich zum Beispiel, obwohl es auch einer ist, die ich sonst nicht, den fand ich durch seine Frechheit geil. Aber weil die konnte ich machen, ohne dass ich beobachtet werde. Siehste. Ja, also, dann aber nicht mehr, weil der ist gestorben, weil man beobachtet wurde. Weil ja, natürlich, aber trotzdem, also, ich glaube, du kannst nicht irgendwo 100 Leute gucken dir zu. Nee, aber das glaube ich, kannst du heute nicht mehr legen, weil da nämlich 10 Leute immer oben stehen. Ja. Wie gesagt, deswegen hoffe ich nur, dass dieser neue Nachtcache nicht gelegt wird, um die anderen zu übertrumpfen, die sie haben, sondern um einfach einen super geilen Nachtcache oder einen Cache zu legen. Ja, genau. Ich hoffe, dass das der zweite der Grund ist. Und nicht, dass ich hier Favoritenpunkte um die Ohren geschmissen werden. Ich habe so viel, weil es geht meistens nach hinten. Ja, das weißt du aber bei einigen Ownern, dass sie einfach auf Favoritenpunkte auch scharf sind. Deshalb kann der Cacher aber trotzdem geil sein. Also die möchten, muss man auch ganz realistisch sagen, die möchten eine gewisse Berühmtheit erlangen, was ich immer auch ganz negativ finde. Ich weiß auch gar nicht, habe ich auch kein Problem mit. Machen Sie, ist doch okay. Das finde ich so geil an Lura 97. Das sind einfach super Caches und das läuft einfach. Der merkst du, der hat die gelegt, weil er Bock. Der hat Spaß dran, Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen auch keinen Bock drauf haben, aber der legt den Cash einfach. Ja, für ein, zwei davon hasse ich ihn. Und den mit dem Puzzleteil. Mit dem Puzzle? Den hatte ich innerhalb von einer Minute reingegriffen. Ja, aber Glück gehabt. Du bei dem Puzzle hast du schon gesehen, was dabei rauskommt. Da waren schon so viele Teile mit Gewalt reingedrückt, die da gar nicht hin mussten. Ja, das ist... Weil irgendein Arschloch nicht den Arschlochhose hat zu sagen. Ich habe den gelockt und gesagt, tut mir leid, ich habe kein Puzzleteil gefunden. Weißt du, ein guter Cash zeichnet sich auch dadurch aus, dass du im Listing schon siehst, was dich erwartet. Und wenn da steht, bringt Zeit mit, nicht unter 30 Minuten, ihr müsst ungefähr das und das haben und noch ein toller Hint, optimal. Ja, es hat einen Nachteil. Ich lese sie mal vorher nicht, ärgere mich dann vor Ort und kann nicht mal einen beschimpfen, weil ich selber schuld bin. Also das ist dann dein Problem. Also man kann es jetzt nicht für alle. Ganz ehrlich, aber ist so. Ich ärgere mich dann vor Ort über mich selber natürlich am meisten. Ja. Ich hätte es ja lesen. Aber Louis und Randy sind zum Beispiel, die sind nicht darauf auf, irgendwie jetzt... da irgendwie also super, gegen, super gut dazustehen oder so. Wenn sie doch auswesen wären, hätten sie damals die Einladung als Gast hier angenommen. Also wenn sie darum gehen würde, bekannt zu werden, hätten sie das nicht ausgelassen. Also ganz im Gegenteil sehe ich auch so. Die sind einfach so, die freuen sich dran. Ist schade, dass im Moment noch so viel kaputt ist. Das ist so einer mit aber die sind natürlich ein bisschen anfällig. Und wir waren neulich mal auf noch einer Wartungsrunde beim Herr der Ringe und haben dann festgestellt, dass noch irgendein Relais kaputt gegangen war. Dann haben wir es ausgebaut und mitgenommen und irgendwann mal wieder hin. Aber im Moment liegt du noch flach und. Da auch genau der Unterschied war. Ich fand diesen, ich weiß nicht, ob das Herr der Ringe war, dieser, ist das der Mystery? Wo der Final. Ja. Den fand ich auch genial, weil er einfach. Das ist genau der Unterschied zu dem hier im Hamburger Hafen. Der hat so ein bisschen mehr Geschichte und Herz. Fehlte mir beim Hamburger Hafen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte da so ein bisschen mehr. tauchte man mehr die Geschichte ein. Die Station passten mehr zur Geschichte, genau. Selbstverständlich, aber mehr so aufgereihte technische Highlights, die alle toll sind. Mhm. Aber Valora war so. Hier ist das eine Fortsetzungsgeschichte, genau, richtig. Also du gehst im Prinzip den Film durch oder die Filme oder sowas. Und der war nicht so lang. Wir haben 8,5 Stunden für den FTF gebraucht, aber bei dem Herr der Ringe, die letzte Schlacht um Mittelerde. Also wenn der nicht so lang ist. Nein, damit waren wir also wesentlich schneller sogar im Hafen. Obwohl der klasse war. Okay. Und ich fand den, also der hat mir toll gefallen. Also nicht nur wegen diesem Pfeile, der ja alleine schon, da fällt ja ein Ei aus der Hose, aber auch zwischendurch auch die Stationen sind nicht so technisch, aber das ist stimmiger. Ich kann das gar nicht auf den Punkt bringen. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht, weil du dich auch in einem Wald bewegst und nicht im Hafen? Vermutlich. Also, das ist rein gefühlt, ist dieser Cache für mich rund. Den fand ich richtig gut. Also, ich mag sonst ja keine Rabenhaken, aber der war gut. Ich muss mal kurz auf den Chat eingehen. Ulf, ich wäre auch dabei. Wenn du den im Sommer machst und es nicht regnet, wäre ich dabei. Welchen denn? Riverside, Scenery the Challenge. Geil. Was ist das denn, euer? Nee, das Challenge? Ist der Alter, heißt, ne? Heißt der nicht einfach Riverside? Nee, ich glaube. Der hieß damals schon The Challenge. Achso, okay. Sagt mir gar nichts. Oh, das ist geil. Einmal am Wandern. Aber ich weiß nicht, 50 Kilometer? Nee. Wir waren Dritte. 30? Also ich muss tatsächlich, kannst du das nicht vor ich glaube im Mai waren wir los oder was? Wir haben es gerade noch eben Mail geschafft. Da muss ich echt die Zeit ausnutzen. Das sind 36 Kilometer. Und gerade am Anfang geht es auch richtig hoch und runter. Fahrrad keine Chance, also zumindest das erste Stück nicht. Aber eine geile Strecke, an der Elbe lang. Okay. Wenn das der ist von Cosmic Bob hier. Also Gott, wir sollen. Wirklich, der macht richtig, richtig Spaß. Jungs, wir sind jetzt gleich über 3 Stunden, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Ja, cool. Also mit dem Cache ist das auch genau der richtige. Ja, ich auch. Ich habe jetzt Ibis verpasst. Aber das zeigen die ja noch 2-3 Mal heute. Kannst du es nicht aufhören? Ich warte ja auf das große Wiedersehen, weil der Wendler ja natürlich dabei. Dann kann mal einer aus dem, da sind doch bestimmt welche, die das hier. Chat, das ist ein Weichei, der Plan 2 Tage. Für nee, 2 Tage ist genau das, was ich möchte. Das ist ein kleiner Mola. Nee, kannst du genau. Also, ein österreichischer Mola. Ulf, du Mola. Kriegst du ganz schlecht abgekürzt. Die haben jetzt 2 Autos. Und ich wollte sagen, musst du 2 Autos. Hey, der Maurer hat es auf mich abgesehen heute. Ne? Jungs, was ist mit euch schon wieder los? Jetzt redet ihr schon wieder über eure kleinen Molas? Mach den am einen. Ich habe zu Ulf gesagt, er ist Mola, wenn er dazu kommt. Da habe ich keine Zeit zu. Mach den Mut zur Lücke, mach den am einen Tag, dann ist der richtig geil. Deswegen, der macht richtig Spaß, ey. Die musst du aber einfach durchziehen. Macht so, ich finde, wir sollten den Feuerwalzer beim nächsten Mal auch ein bisschen ausschließen aus dem Chat. Ich finde das gut. Komm, ich habe das doch gesehen. Du hast deiner Lütten doch die Kopfhörer aufgesetzt, Podcast eingeschaltet und die hört jetzt die ganze Zeit mit. Ja, jetzt ist sie gestört. Also wenn meine Tochter jetzt noch wach ist, dann läuft irgendwas schief. Also die schläft, ich glaube, schon seit 3 Stunden. Ja, ich habe mein Wissen auch alle. 3 Stunden haben wir auch rum. Also, das ist mal wieder ein Riesending. Das können wir unseren Hörern noch langsam nicht mehr antun. Wir hatten alles dabei, sogar die Köpfe. Oh Mann. Okay. Ja, aber wie gesagt, nicht politisch ausgerichtet, sondern vom. Natürlich. Ja. Also komm, wer das jetzt, der hat ja den Podcast vorher gehört, der fängt ja nicht hinten an. Bei manchen Kommentaren fragen wir mal, habt ihr mir echt eigentlich überhaupt zugehört? Also wenn man diesen Podcast dann rückwärts abspult, dann wir bauen dann noch Botschaften mit. Ja, die Mystery-Koordinaten aller Caches in Deutschland kommen. Ja, genau. Auf der neuen Schladokort Pro CD auch käuflich zu erwerben, dann wahrscheinlich, ja. Okay, Heiko. Wir gratulieren mal allen, die echt immer noch zuhören. Das können eigentlich nur noch so tote Leichen im Chat sein. Wir sind die schon gleich mit da, die lassen direkt da laufen. Ne? Wir gratulieren als erstes Kuh. Ach nee, Kuh gibt's gar nicht. Kuh ist gut. Kuh wäre im IRC-Chat derjenige, der die Befehle verwaltet. So ein Admin-Bot. Das bin ich. Ja, aber irgendeiner gibt dir ja dieses Ad davor. Blurei beim Schlado, ja, was meinst du denn, wo wir die her haben? So. Ende oder hat noch einer was zu sagen? Nö, wir können uns bei den Gästen bedanken. Ja, Heiko, vielen Dank fürs Mitmachen. Drei Stunden muss man erstmal durchhalten mit uns. Geiler Cast, hat Spaß gemacht. Nehmt ihr mich jetzt noch mal zurück? Mit einer anderen Meinung, dann nehmen wir mal einen, habt ihr so diskutiert. Hast du einen Anhängerkupplung? Ja. Machen wir Mund auf, Holger? Kofferraum oder geht noch vor? Anhängerkupplung, mach Mund drauf. Ich muss jetzt mal versuchen, mein Bildschirm zu finden. Holger läuft nebenher. Ah, nee, wo ist denn die? Guck mal, selbst Heckenhand schreibt schon, danke, war Koll. Sieht einer die Maus? Ja, das schlägt schon. Da muss ich hier rüber. Okay, ich muss dann unser Abspannlied eben spielen. Ja, ich dachte, das singt ihr jetzt selber. Nein. Nee, Wir sagen also nochmal vielen Dank fürs Zuhören, unseren Gästen und allen, ja, die sonst genau zuhören. Am Ende müssen wir noch mal ein bisschen schleimen, um das wieder gut zu machen, was wir vorher haben. Ja, auch schön, oder? Mit den ganzen Kommentaren. Also das fand ich auch nett mit dem Chat. Das kannte ich ja noch nicht so. Ja, schönes Wochenende. Ja, genau, schönes Wochenende. Wir haben nämlich jetzt Wochenende. Endlich. Oh, guck mal, ich will sogar lobend erwähnen, ich habe mehr gesagt als die Schlemmerkescher. Na, guck. Also, das war doch definitiv eine Steigerung. Ja. Ist das ein Lob, ist die Frage. Ja, guck mal, gegen drei Sabbeltanten gegen anzukommen, ist gar nicht so schwer. Ja. Das werde ich abgewürgt. Ja, das ist ja. Wir sind noch einen Moment drauf. War da jetzt meine Abfrage? Kommt wieder auf diesem Bildschirm? Läuft er da gerade rüber? Ja. Hat Ihnen dieses Mixel... Wo ist er denn jetzt wieder? Seht ihr irgendwo die Maus? Ja, unten auf dem Windows-Zeichen. Hier kommt die Maus. Wo? Unten auf dem Startzeichen. Jetzt ist er mit dem Chat. Ja, jetzt müsste ich hier rüberkommen. Jetzt bin ich auf dem Bildschirm. Jetzt müsste ich... Ah, jetzt bin ich angekommen. Muss man hier, dass er das auf einer anderen Seite abfragt, als er steht, ist irgendwie doof. Schwierig. Meine Fresse. Hier muss echt ausgekramt werden aus dem Sofa. Alter Schwer. Ja, das ist nicht das Neueste. Das fing schon zum Keller. Ich habe hier alles zusammengetragen, was ich so habe. Ah, fuck. Jetzt muss ich mir das hier irgendwie mal darüber holen. Weil dann kann ich mich selber speichern, soweit ich weiß. Der hier kann das irgendwie. Du meinst das Protokoll? Ja. Hast du da nicht eine Logdatei laufen? Ja, dieser speichert das jetzt mit, das hatten wir ja vorher nicht. Genau, und hier kann ich das irgendwo hinpacken. Gut, ich habe immer Mirk genommen. Außerdem kriegen wir jetzt gleich die Show-Notes. Und da hast du eine Logdatei, die legt er automatisch an, von jedem Channel. Und dann kannst du gleich schön mitnehmen. Ja, mit diesem Programm macht er das. Vorher haben wir ja mal die Webseite benutzt dafür. Ja, wie gesagt, ich habe auch immer ein extra Programm damals gehabt. Oh, hier im Grünforum ist wieder ein schönes Thema. Radler schaden dem Wald mehr als Wanderer. Mhm. Oh, wir nehmen doch auf, ne? Darf mal. Ja, macht doch nichts. Ja, nur, dass hier keiner anfängt, jetzt los. Nochmal eben die ganzen Korps durchgeben. Ja. Genau. Ja, nein, wir sagen jetzt auch den Konservenhörern Tschüss hier und machen hier dicht. 53.